Ja, willkommen bei den Weltraumaffen hier in unserer wunderbaren kleinen Raumstation im Herzen von Europa. Es ist ein wunderbarer Tag und oh, das wird ein Riesenspaß. Ah ja, Weltraumstation im wohl. Herzen von Europa, ja, genau. Von dem Jupitermond oder wie? Verrat doch nicht alles. Willkommen auf dem Strafplanet, ja. Oh, schon hätte ich mir viel kleiner vorgestellt. Oder was, Saturnmond? So. Und Ich wie weiß man es so gerade schön gar sagt, vor der nicht. Abstimmung ist nach der Abstimmung, ja. Ursula von der Leyen spricht im EU-Parlament. Bitte nicht. Einstieg Ursula von der Leyen spricht. Ah. Ja, genau. Und ich wollte auch gar nicht viel davon zeigen. Ich wollte es einfach nur mal, ja, ganz wenig davon zeigen. Ihr merkt gleich, worauf ich hinaus will. Bloß nicht zu viel. So, we can Le start do la parola discussions. alla signora von And I der give the Leyen floor to per la Madame von sua der Leyen relazione. for her statement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Mr. les President, députés. ladies and gentlemen. Da haben wir es auch schon. Also, die gute Dame hat Französisch gesprochen. Ja, Französisch, Englisch, glaube ich, auch und Spanisch, oder was? Oder? Ich habe schon gedacht, das macht das sonst nicht nur der Teufel oder so, so mehrsprachig. Weltraumaffen, 18 Uhr. Ho. Ich hatte nicht mal alle Geschlechter aufgezählt, was soll der Scheiß? Mann, Alter. Einmal mit Profis. Ist auch wahr. Also, sie hat doch alle wichtigen Talking Points bestätigt, oder was, ne? Vom Ja, genau, in der Klimawandel zum einen und Rede. so weiter, wie wichtigsten Themen, also, ja. Wir Ja, brauchen aber mehr die EU ist Kapazität. voll wichtig. Die Linie nicht verlassen halt. Ohne die EU würde es keinen Klimawandel geben. Deswegen ist die EU voll Ach wichtig. so. Ja. Ich dachte kein Krieg. Ach so, Krieg, ja, stimmt doch, meine ich doch. Und wir können an jeder Grenze mit dem gleichen Geld bezahlen. Ja. Also meinst du Bitcoin? Ja. Libri. Komm, fahr noch mal ab. Das ist ein bisschen verrücktes Gebrabbel. Ah, jetzt schon weg. Schade. Ja. Ja. Fürs Schützt. verrückte Gebrabbel, fürs verrückte Gebrabbel sind wir doch da, Ebel. Ja, das stimmt. Bei der Schlagzeile habe ich mich gefragt, ob sie überhaupt ein Angebot von Adidas eingeholt haben. Damn. Oder von Nike, ja. Witzbold. Wie teuer wird er denn? Stadt, oder? Ja, der Gesamtpreis hat sich mehr als verdoppelt von den geplanten Kosten von 3 Milliarden Euro. Also sechs. Ein Stück oder Ja! für alle? Ding, ding, ding, ding, ding. Ja, das Geld wurde hier erwirtschaftet und niemandem weggenommen. Okay, alles gut. Und wir brauchen die Dinger, damit wir im Rahmen der europäischen schnellen Eingreiftruppe praktisch sofort überall blitzartig praktisch in den Krieg ziehen können. Schützenpanzer. Wenn wir einfach genug Geld reinstecken, dann manifestiert sich der Panzer einfach selbst, weil das Universum dann merkt, okay, das ist schon so unfair, Alter, ich kann nicht länger zusehen, hier habt ihr einen Panzer gepunkt. Schützenpanzer ist, wenn der schießen kann, oder was, ne? Ja, wenn er beschützen kann, ne? Ich glaube nicht unbedingt. Lower Class Magazine auf Twitter schreibt: Liebe Leserinnen, lieber Leser, diese Babyente fordert von Ihnen, radikalisieren Sie sich, helfen Sie mit bei der Zerschlagung des Faschismus und lassen Sie sich dabei nicht von liberalen Illusionen gängeln. Sonst weint die Ente, hat sie gesagt. Oh, wieso's? Oh. Der Witz ist, das funktioniert wirklich. Ich wette mit euch, dass es Leute gibt, die sich damit allen einlullen lassen. Dafür lege ich meine Hand ins Die Feuer. sich davon Ja, dann radikalisieren lassen, ja, ich wette es mit euch. Früher hätte ich gesagt, nee, das ist ne? zu dumm. Aber mittlerweile, nee, ich wette es mit euch. Mindestens 10 Euro. Da habt ihr es. Weißt du, der frühere Totalitarismus, der hatte halt irgendwo, der war nicht so geil, weißt du, da hat die ökologische Schiene so gefehlt, weißt du. So, wenn wir jetzt Öko-Totalitarismus machen, ist das besser. Das ist, ja, radikalisier dich, ja. Sonst Und weint man darf sich auf keinen Fall von liberalen Illusionen gängeln lassen. Das sind dann wahrscheinlich so Dinge wie Freiheit, ja, klar. Gedankenfreiheit, Schön gegensätzliche Privater Posten. Eigentum. Vor allem heißt das Ding Lower Class Magazine. Okay? So, fürs Volk halt. Ja. Für die niedrigen Klassen, so. Ja. Und wenn du noch ein Stückchen weiter runter scrollst, das wird noch besser. Und diese Babyschildkröte ist sehr unzufrieden mit der Subkultur Linken und meinte, es sei doch jetzt endlich an der Zeit, mit Karrierismus und Opportunismus zu brechen. Ja, genau. Und der nächste Slogan ist, wer nicht arbeitet, der nicht isst, sagt dieser Panda. So, Simon, was willst du denn eigentlich? Ja, das ist ernsthaft, das ist ein Kätzchen. Zwergflausche-Katze hat Depressionen bekommen, weil immer noch niemand HG Maaßen in einen Kofferraum gesetzt hat und in einen langen, langen Urlaub gefahren hat. Haha, das erinnert mich damals an den Schleier. Stell dir einfach vor, du nimmst einfach genau dieselben Tweets und veränderst einfach nur einen Aspekt davon, nämlich den politischen. So, dann hast du einfach schon das Overton-Fenster nicht nur definiert, sondern auch begriffen und starrst da direkt raus und dann starrt es in dich rein. So, das kann doch nicht angehen, Mann. Ich meine, du kannst schon deine Position gern vertreten, wie du willst, aber wenn derselbe Wortlaut für dich dann voll böse ist, wenn es politisch einfach nur auf eine andere Schiene geht, uff. Ist übrigens wirklich eine Webseite, die sich als Magazin versteht. Ich bin hier gerade dabei, mal durchzuscrollen und da werden dann so tolle Sachen, Schlagzeilen wie die USA und die Islamische Republik sind reaktionär und müssen bekämpft werden. Das ist Satire, ne? Ich bin nicht sicher, du, dass das Satire ist. Reaktionär. Aber in Amerika laufen noch so viele Pomos rum, weißt du, die wollen doch alle progressiv machen und das kriegen die auch irgendwo umgesetzt, weil sie so lange nörgeln. Ja, das ist immer noch progressiv. Nee, das ist ja noch die Frage, ob die das umgesetzt kriegen. Eigentlich kriegen die ja noch nicht so viel umgesetzt. Aber das umgesetzt. Das Lower Class Magazin hat schon 523 von 1000 Euro zusammen, die es braucht, um noch Upper besser Class zu werden. Ja, dürfen die dann überhaupt noch Lower Class sein, wenn die 1000 Euro haben? Ich glaube nicht. Ja, mit Inflation und so vielleicht. Vor allem machen diese Memes überhaupt keinen Sinn, weil keiner von den Tieren das Konzept von irgendwo HG Maaßen oder von irgendwo Faschismus so versteht. Ja, die Katze schon. Die Katze versteht es, aber sie genau zuckt halt mit den Schultern und sagt, leck mich am Arsch. Ja. Ich will was zu futtern und irgendwie Leuten am Arsch riechen. Das ist das, was mich interessiert. Ja, toll. Weißt du, so anstatt, dass man jetzt, also so, zumindest haben sie keine Kinderbilder gepostet und gesagt, ja, dieses Kind weint sonst. Average Atheist merkt im Chat an, dass es klingt wie, schade, dass wir den Maaßen nicht an Anatolien entsorgen können. Ja, aber wenn das Average Atheist, du machst da den gleichen Fehler, den auch wir oft machen, nämlich wenn das die Guten sagen, ist es völlig in Ordnung, jemandem irgendwie Unglück an den Hals zu wünschen. Wie wäre das auch mit dem Kaninchen, das man umbringt, wenn nicht 10 Dollar aufs Konto kommen oder irgendwie sowas? Ja, der König der Löwen. Der König der Löwen und der ist ein Remake. Wir hatten ja dazu auch schon mal einen Sonderstream gemacht mit dem Herrn von Fernsehkritik. Der hat da heute noch mal ein Video nachgelegt zu der Realverfilmung jetzt, zu dem sehr Remake. Gut. Oder es ist keine richtige Realverfilmung, aber es ist ein animierter, 3D-animierter Film, der so aussieht wie, ja, ein richtiger Film. Also ich weiß nicht, mich animiert der Film nicht wirklich ins Kino zu gehen. Das ist wohl wahr, ja. Das ist doch eigentlich nur ein Cash Grab. Das müsste man eigentlich nur sagen. Hier ist meine Analyse des Films. Ein Cash Grab. So, Analyse vorbei. Und meinetwegen könnt ihr das auch gerne als Kapitalismuskritik abheften. Das ist mir auch bekannt vor der Name. Irgendwie. Ja, aber wie kann das denn gleichzeitig Kapitalismuskritik sein, wenn wir doch letzte Woche in der Washington Post gelesen haben, dass es zutiefst faschistisch ist? Ja, ist es ja auch. Außerdem ist es sehr progressiv, der Film, weil da sehr viele schwarze Leute jetzt mitspielen. Der Film ist nicht Kapitalismuskritik, aber die Kritik an dem Film ist Kapitalismuskritik. Ja, auf jeden Fall, da in diesem Zusammenhang erwähnt er halt auch diesen Beitrag hier, der ja damals uns vorbeigegangen ist. Das ist hier Deutschlandfunk Kultur mit der Frau Rönnecke, dem einen oder anderen noch bekannt vielleicht aus älteren Streams von uns. Das ist Lee Kada, die auch so ein ganzes Buch über Feminismus-Kram mit ihren Wehwehchen und ihren Problemchen irgendwie geschrieben hat. Wie man das halt heutzutage so macht. Und ja, also es ist hier aus verschiedenen Blickwinkeln hört ihr hier, warum der König der Löwen ganz furchtbar ist. Unter anderem ist halt eben auch der ja, dabei. Also rassistisch ist es übrigens auch, wenn man die liest. Auch der Johannes Kussler. Schon die Überschrift war gut, lakonisch elegant. Das ist rassistisch halt. Ja, und der Wolfgang M. Schmidt sagt halt eben brutalitäre Elemente und bezieht sich da auf jeden Fall auf Adorno und so, aber da gibt es halt unseren Sonderstream, die fabelhafte gelbe Angst, die ihr euch nochmal angucken könnt, wo wir auch, ich meine, das soll ja eine Ideologiekritik sein von dem Herrn, steht ja auch wieder drin und hieß auch, oder stand es hier drin? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall ja, hieß es auch damals in den Kommentaren zu unserem Video, aber tut mir leid, also da ist so viel falsch dargestellt von Sachen, die einfach so in dem Film nicht drin sind und insofern verpufft das halt auch einfach. Für Schmidt sind Kapitalismuskritik, Feminismus und Antifaschismus wichtige Werkzeuge, die jeder Zuschauer haben sollte, wenn er einen solchen Film guckt. Ja. Findet er die Inhalte bei Disney problematisch und rät den Eltern, ein Leben ohne Disney ist möglich. Man könnte noch ein bisschen andere Sichtweise entwickeln an seiner Stelle, ne? Also nicht nur darauf so nein, ich will, dass das so bleibt. Ich will, dass der Schmidt so bleibt. Ich habe ihn gern. Hey. Also genau so. Es ist die Sorte Wahnsinn, die einfach zu köstlich ist. Aber bitte zeigt ihm keiner irgendwo die Farm der Tiere, ja? Dann rotiert der einfach komplett. So. Wieso? Ging es ja nicht auch um Faschismus? Geht doch vor allem ja. Um Faschismus. Ja, aber das war halt so eigentlich eine allegorische Novella zu Stalinismus. So, das wird er nicht toll finden. Aber das würde er nicht merken, wenn du mich fragst. Ja, würde er nicht merken. So, sieht genau gleich aus für mich. Ja. Oh, ein Buch. The Future of Terrorism, ISIS, Al-Qaida and the Alt-Right. Interessanterweise kommt bei dem Buch auch Adorno und seine Autoritätscharakterforschung vor, mit dem Beiwort, dass es Zeitverschwendung ist, sich damit zu befassen, wenn man es nicht in die Lächerlichkeit zieht, was mir sehr gefallen hat. Generell wird Terror in dem Buch eher kleingeschrieben, also die Autoren weisen stark darauf hin, dass es bei Terror primär darum geht, eine emotionale Reaktion in der Bevölkerung zu provozieren und dass sozusagen bei Terror ruhig bleiben das Beste ist für Bevölkerung und auch für Politiker. Und an sich ist es in manchen Stellen schon sehr Blue-Pill-mäßig unterwegs, aber eine interessante Aufarbeitung geschichtlich von Terrorismus, also auf die verschiedenen Wellen von Terrorismus, der Anarchismus von 1800 und wie zum Beispiel Hasan al-Sabibi im Mittelalter Terrorismus veranstaltet hat. Und generell ist es ein ganz angenehmes Buch zu lesen, auch wenn es ein bisschen Blue-Pill-mäßig rüberkommt. Aber ich fand es schön, dass der Adorno ziemlich sein Fett wegbekommen hat bei dem Buch. Also, und nimmt sich auch ein bisschen die Pomo-Linke vor. Also, dass sozusagen die Postmodernisten, wenn es heißt, ja, man kann ja das nicht richtig analysieren, weil die Machtstrukturen der westlichen Welt, damit kann man ja den Terror gar nicht analysieren, nehmen sie auch auseinander. Aber halt sehr zahm, wo ich nicht verstehe, wo die Zahmhaftigkeit herkommt. Aber ja, lesenswertes Buch. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein. Ilhan Omar. Überschrift Amerikas Hoffnung und Trumps Albtraum. Oh nein. Ja, das ist. Oh nein. Schon ein wenig schockierend, wie völlig. Oh nein. Ohne jede Tiefe, die deutschen Medien mit dieser Geschichte umgehen. Das ist natürlich alles Rassismus, was der Donald Trump gesagt hat. Ich habe ja. Ich habe ja letzte Woche die betreffenden Tweets sogar hier noch vorgelesen. Ja, hätte ich gewusst, dass die rassistisch sind, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Guck mal, die hat ihren Bruder geheiratet, okay? Und die verhindert im Endeffekt, sie weigert sich. Das ist aber nicht bewiesen, glaube ich, OPEX. Also da gibt es Anschuldigungen, aber da wird auch, glaube ich, ermittelt. Aber ich glaube, das ist noch nicht abgeurteilt auf jeden Fall. Ja, aber es gibt genug Sachen, wo man sie als kritischer Journalist mal für fragen könnte, ob sie noch alle irgendwie auf der Latte hat. Also diese Geschichte, wo sie über Al-Qaida, ständig Al-Qaida, wenn wir die bekämpfen, dann müssen wir doch auch die USA bekämpfen. So. Nein, guck mal, es ist einsehbar, ja, Leute haben da schon recherchiert dazu, ich habe dazu auch was gesehen gehabt, ja. Leute haben wirklich die Informationen einfach klar gezeigt in offiziellen Dokumenten davon, dass halt eben Ilhan Omar zur Zeit von Immigration einmal an ihren Ehemann verheiratet war, ja, und gleichzeitig aber auch an ihren Bruder verheiratet war. Und über den ist sie dann nach Amerika legal reingekommen, so halt, weißt du? So, das ist halt das Ding, wie sie halt, wenn ich das richtig verstehe gerade, ja. Nee, und ich glaube, das verstehst du nicht richtig. Also, soweit ich das gehört habe, wirft man ihr vor, dass sie ihrem Bruder die Staatsangehörigkeit verschafft haben soll, also umgekehrt. Okay. Also mit einer Eheurkunde oder was? Sie war mit ihrem Bruder verheiratet. Das ist unbestritten. Bestritten ist, ob da irgendein Gesetz durchgebrochen wurde. Das ist der Knackpunkt. Okay, ja. Und der ja. Punkt ist halt der, dass die Identität des Mannes nicht von offiziellen Stellen bestätigt wird, aber dass es an sich schon klar ist, dass er das ist. Aber nochmal, ist die Frage, sie hat wahrscheinlich trotzdem kein Gesetz dadurch gebrochen. Ja, okay. Und generell ist das, worüber wir hier reden, schon viel. Aber das finde ich, ist aber auch nicht der größte Skandal, den man der Dame vorwerfen kann. Ich finde, da sollten wir uns jetzt nicht zu lange mit aufhalten. Ja, okay, natürlich. Die Dame hat ziemlich viel Dreck am Stecken, sagen wir es einfach. Ja, das Erste, was mir vor allen Dingen dazu einfällt, aber das wird natürlich unseren deutschen Journalisten nie einfallen, ist die Tatsache, dass das bisher immer verpönt war, mit irgendwelchen religiösen Kopfbedeckungen da im amerikanischen Repräsentantenhaus zu sitzen. Es war nicht verpönt, es war sogar verboten und es wurde extra für die Dame geändert, die Vorschrift. Ja, weil es in Amerika halt nun mal ein laizistisches Gesetz gibt, sozusagen. Also da. Ja, aber halt einfach das Framing wieder. So allein schon von den ersten paar Abschnitten, so Absätzen, schon das Framing. Meine Güte. Und man versucht halt am Ende die Kurve zu kriegen in dem Artikel, indem man dann noch sagt, also erst stellt man natürlich heraus, sie setzt sich für Mindestlohn ein, für bezahlbare Wohnungen und für Gesundheitsvorsorge. Sie kritisiert Trumps Einwanderungspolitik und immer wieder stellt sie die Siedlungspolitik Israels in Frage. Für Äußerungen, in denen sie amerikanische Unterstützung für Israel kritisiert, entschuldigte sie sich später teilweise. Immer wieder macht sie aber deutlich, ich bin Amerikas Hoffnung und des Präsidenten Albtraum. Was ist eigentlich mit diesen jungen Frauen los, dass die alle glauben, sie müssten jetzt irgendwie den Johanna von Orleans Messias-Trip fahren? Ist jetzt der Auslöser da mit der Siedlungspolitik in Israel oder wie? Man, das kann man doch kritisieren. Und das ist, würde ich sagen, das ja, ist aber sie ist ja deutlich antisemitischer als jemand, der die israelische Siedlungspolitik. Es gibt ja etwas, das BDS-Movement, ne? Boykott, Divest, Sanction. Genau, Sanction. Und die gibt es auch in Deutschland und die sind hier schon sehr anrüchig und die sind in Amerika nochmal eine Spur aggressiver, als sie hier unterwegs sind. Ja, und da ist sie schon ein Mitglied dabei. Ja, und eine Verfechterin von dieser Position. Und das ist eine politische Position. Kann man gut oder schlecht finden. Das Problem an der Sache ist halt, dass sie einerseits den intersektionalen Zug fährt und immer für Freiheit und so weiter propagiert, aber andererseits immer halt, ja, diesen ganzen religiösen Kontext einfach total ausblendet. Also die Freiheit hört quasi für nach ihrer eigenen Lesart auch an der Religion auf. Und der Skandal ist ja, glaube ich, im Prinzip auch, dass dem Trump mal wieder irgendwie Rassismus vorgeworfen wird, oder was? Ja, es ging ja darum, dass er den Leuten gesagt hat, sie sollen in die Länder zurückgehen, wo sie hergekommen sind und da erstmal alles fixen, bevor sie irgendwie meinen, dass Amerika irgendwie alles gefixt werden muss und so. Und ja, ist ja der Punkt, der halt eben unterschlagen wird, dass er ja dann gesagt hat, sozusagen, wenn ihr so mal klug hier irgendwie seid, um unsere Art und Weise hier zu kritisieren, dann, ne, so nach dem Motto, wenn das bei den anderen so besser ist, dann Kümmert euch doch da erstmal drum, wenn ihr so schlau seid. Dann würden die da wahrscheinlich mehr von profitieren. Gut, das kann man als Assi-Kommentar irgendwie verstehen, keine Frage, aber mit Rassismus hat das überhaupt nichts zu tun, aber es wird dann wieder verkürzt auf geh doch zurück, wo du herkommst. Ja, ich sehe das wieder ein bisschen anders. Man muss das Ganze noch vor einem Hintergrund sehen. Und zwar läuft ja die Anti-Trump-Kampagne der Democrats in Amerika schon seit Jahren auf Hochtouren. Und das Einzige, was sie, also eine Sache, die immer wieder gesagt haben, ist Impeach, Impeach, Impeach, also den Trump quasi absetzen. Und jetzt haben quasi diese vier Leute, The Squad, wie sie sich auch selber nennen, unter anderem Ilhan Omar und Ocasio-Cortez und die beiden anderen, die haben quasi versucht durchzudrücken im House of Representatives, dass quasi Impeachment Procedures eingeleitet werden. Was würde dann passieren, wenn die da eine Mehrheit hätten? Dann müsste der Senat mit 75% quasi dem zustimmen und dann würden diese Sachen erst eingeleitet werden. Alleine aus der Tatsache, dass die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben und selbst wenn sie keine Mehrheit hätten, 75% für irgendwas zusammenzubekommen, ist schwierig. Deswegen ist das sowieso immer nur ein politischer Talking Point. Das ist jetzt ja auch gerade gescheitert. Ich greife jetzt ein bisschen vor, den Artikel können wir dann ja später überspringen. Ja, ich finde das am Anfang ganz interessant, diese ganzen Sachen, aber was auf jeden Fall aus deutscher Sicht halt eben interessant ist, ist diese Verkürzung, wo ich gerade darauf hingewiesen habe. Klar, die gibt es in Amerika auch, aber in Deutschland gab es auf jeden Fall nur. Und dann hat ja sogar die Merkel gesagt, sie solidarisiert sich mit den ganzen Leuten, was ich auch witzig fand. Weil ja, man ja auf der anderen Seite findet es man ja schon unmöglich, wenn irgendein Maaßen irgendwas sagt, irgendwelchen Vorfällen, die gewesen sind, dass irgendwas davon eventuell nicht so eindeutig ist, wie sie meinen. Aber da ist das dann alles okay. Da kannst du dich dann auch einfach hinter die Kopftuchmuslimer da irgendwie stellen. Vollkommen egal, was sie macht. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, der hat ja auch Linda Sassoon in den Kongress da geholt zu irgendwelchen Besprechungen. Und wenn man sich auch wieder da vergleiche, ne, von alles irgendwie Steve Bannon ist der Mega-Faschist und warum ist der da beim Trump irgendwie dem sein Stratege und alle sind irgendwie furchtbar und jeder muss sich von jedem distanzieren und so. Aber das ist auch wieder, das ist überhaupt keine Erwähnung wert und so. Und die Sassoon, die stand ja auch in Deutschland ganz oben auf dieser Hashtag, was war es? Hashtag nicht ausnahmslos. Doch, ausnahmslos, oder? Ausnahmslos. Ach so, das ja. war dieser antirassistische, in Anführungszeichen, nach Köln. Nach Köln. Ja, weil ich habe auch erst ausnahmslos gedacht, aber dann dachte ich so, nee, das würde ja sicher widersprechen mit nicht alle. Deswegen das ist kein Problem. Ja, ich glaube, irgendwas ist da falsch. Irgendwas ist da Glitch in der Matrix, aber gut, ja. Ich finde es aber lustig, halt, wie viel Potenzial diese Viererbande, möchte ich sie mal nennen. Wer nicht weiß, worauf ich anspiele, kann das gerne googeln. Diese Viererbande hat halt echt viel Potenzial, die Demokraten richtig zu ruinieren. Ja. Weil niemand in Amerika, also außer den Leuten in San Francisco, unterstützt halt die Forderungen, die da gestellt werden. Also zumal keine Wahlmehrheit. Es gibt einfach keine Wahlmehrheit für diese Standpunkte. Und sollte die Demokraten glauben, sie könnten irgendwie nur mit den Stimmen von San Francisco an die Regierung kommen, dann wird es ein böses Erwachen 2020. Ja, vielleicht kann ich jetzt kurz das zu Ende ausführen, was ich vorhin nicht zu Ende ausführen konnte. Und zwar, das ist genau der Punkt, dass die Demokraten diese Standpunkte gar nicht vertreten, sondern es sind nur diese vier und noch so ein paar andere in der Partei. Und die Demokraten an sich distanzieren sich jetzt von denen, wie sie nur können. Wir hatten doch letzte oder vorletzte Woche auch den Kampf zwischen Nancy Pelosi und der AOC. Darum geht es. Und der Donald Trump hat jetzt die öffentliche Aufmerksamkeit wieder auf diese vier gelenkt, dass wenn die Leute an die Demokraten denken, dass sie nur an diese vier denken. Aber in der Realität ist es gar nicht so, dass diese vier für die Demokratische Partei sprechen würden. Das hat man ja bei dieser Abstimmung über das Impeachment gesehen. Weil da ist es nämlich so gewesen, dass kaum einer dafür gestimmt hat von den Demokraten. Ja, das ist die Realität gewesen. Die waren isoliert in ihrer eigenen Partei und deswegen hat sich der Donald Trump ja auch so über die lustig gemacht und macht es weiterhin. Und deswegen kommen ja auch nur so Sprüche zustande von wegen, bevor ihr hier so ein Chaos veranstaltet, wie ihr es tut, fahrt nach Hause, erledigt da das Chaos, lernt das, kommt zurück und erzählt uns, was ihr da gelernt habt, damit wir hier ordentlich arbeiten können. Das ist ja eigentlich, was er gesagt hat, auf der einen Seite. Aber Natürlich hat er dieses Go Back Home absichtlich gemacht und er wusste ganz genau, was das für Konnotation hat. Das ist nicht nur so dahergesagt. Ja, ja. Der wusste ganz genau, das ist also das schätze ich, da muss ich sagen, normalerweise sehe ich das ja auch eher gelassen mit den Tweets, aber das war eindeutiges Dog-Whistling von seinem Punkt und vielleicht auch einfach nur Shitposting, okay? Aber das hat er mit voller Absicht gemacht. Das war schon so gemeint, obwohl es natürlich so formuliert war, dass man immer sagen kann, er hat nicht gesagt go home, sondern go home and come back. Aber zwar ich habe mir das Video auch angeschaut gehabt, also das Video selbst so. Und da war ich wirklich, ich habe darauf geachtet, weil ich dachte ja, irgendwo sagt er das dann selbst und fängt es an zu rufen und andere rufen es dann ihm nach. Aber scheinbar, wenn ich mich recht erinnere, war es so, die Menge hat angefangen zu rufen, so send her back. Und genau, ja, also Tom ja von der Veranstaltung. Genau, ja. Ja, ja, da, das ist ja in die Kontroverse geraten, weil eine Veranstaltung stattgefunden hat und da hat er eine Rede gehalten und dann hat die Menge angefangen, das zu rufen, wie du sagst. Genau, ja, okay, ja. Aber dass Trump ja auch schon denselben Wortlaut verwendet hat, aber in Tweets, ja. Trotzdem war Stockwhistling, meiner Meinung nach. Der wusste ganz genau, was er damit tut. Ja, okay. Was Kommentare er distanziert hat, muss er natürlich, aber er hat das absichtlich angestachelt, ein ziemlicher. Entweder ein Edgelord-Move oder ein Dick-Move, keine Ahnung. Ja, apropos dicker Edgelord-Move, ja. Hasskommentare im Netz. NRW-Sonderdezernat spürt 80 Beschuldigte auf. Ist ein interessanter Artikel, weil er sich erstmal komplett drum rumdrückt, Beispiele zu geben, so richtig. Da ist doch schon, da steht doch. Du, strafrechtlich relevant, okay. Ich gehe mal davon aus, dass diese 80 Fälle wirklich auch strafrechtlich relevante Fälle sind. Wir hatten ja über diese Spezialeinheit aus Nordrhein-Westfalen schon gesprochen. Was ich interessant fand, ist, Sie sagen hier, die Beschuldigten stammten aus der ganzen Republik, sagt Staatsanwalt Christoph Hebecker. Darunter seien mehr Männer als Frauen, aber mehr Frauen, als ich gedacht hätte. Was ist das? Das ist dann hier wohlmeinender Sexismus, oder? Wenn man Frauen nicht zutraut, genauso asozial wie Männer zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also warte, von den 80 Leuten, von den Beschuldigten da, ne? Waren mehrheitlich Frauen da? Nein, waren mehrheitlich Männer, aber mehr Frauen, als der Staatsanwalt gedacht hätte. Ach so. Insgesamt im Jahr 2018 1472 Fälle von Hasskommentaren, 35% weniger als im Vorjahr. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mal gerade um ein Drittel eingebrochen in der Markt für Hassposts. 77% davon ließen sich dem rechtsextremen Spektrum zuordnen. Knapp 9% wertet die Polizei als linksextrem. Der Rest sei ausländischen oder religiösen Ideologien unter gar keiner politischen Motivation zuzuordnen. Warum das dann im Bereich politisch motivierter Kriminalität gezählt wird, wenn keine politische Motivation zuzuordnen ist, erschließt sich mir nicht, aber in NRW weiß man das sicher. Und das BKA wertet den Rückgang der Zahlen als Erfolg. Aber sie brauchen halt weiterhin eine Anzeige durch Nutzer. Ja, was wollt ihr proaktiv Leute hinsetzen oder was? Das erklärt die niedrige Gesamtzahl. Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher sein. Wo kein Kläger, da kein Richter. Schon mal davon gehört? Nee. Gut. Und natürlich wird auch nochmal auf den Lübcke Bezug genommen im Artikel, weil es ja gibt ja eine glasklare Linie von deiner Mutter über deine Ahnung zu Lübcke, ja, zu Mord und Totschlag. Die aber sehen alle Journalisten, die sehen die Politiker, die sehen die Social Justice Warrior, aber ja. Ja, aber würde dann das, was wir am Anfang hatten mit der Ente und dem Kätzchen, wäre das nicht strafrechtlich relevant? Ich habe die Tage gesehen, da hat jemand, ein Internetnutzer, hat ihm geschrieben, Digga, du, das ist, weil du ein Hurensohn bist. Und darunter war von Twitter die Meldung, dass das keinen Verstoß gegen irgendwelche Regeln darstellt. Also ich verstehe nicht ganz, wie das genau läuft, aber ich nehme auch an, dass halt hier wieder wie auch bei den politisch motivierten Straftaten im analogen Leben, dass hier halt viel mehr rechte Sachen angezeigt werden, weil es halt viel mehr linke Meldemuschis gibt und Leute, die da Spaß dran haben. Es ist so albern. Habt ihr das gesehen schon bei YouTube unter den Videos? Steht jetzt bei jedem, ja, bevor man einen Kommentar schreibt, kommt da oben so ein Eintrag, dass man irgendwie freundlich bleiben soll und so. Das ist so lächerlich. Ne? Ja, YouTube ist sowieso was mit denen los, das verstehe ich nicht so ganz. Das, ja, die sind das waren keine. Die sind im Griff vom Staat sozusagen. Ja, aber so Sachen wie, dass man keine Timestamps mehr setzen kann in einem Link, ist schon komisches Zeug, was die da gerade veranstalten. Und halt diese. Man kann diese sie noch setzen, aber man kann sie nicht kopieren unten unter dem Video bei Teil. Ja. Ja. Und was ich auch krass finde, ist dann beim deutschen Fernsehen steht drunter, dass das ganz toll ist, weil das Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Und bei Russia Today steht drunter, seien Sie vorsichtig, dieses Ding wird mit Staatsgeld irgendwie beschickt. So, ja, what the fuck, wo ist der Unterschied? Ja, da wäre die Frage, was steht bei Al Jazeera beispielsweise drunter? Hm? Oder was steht bei Deutschlandfunk in Kuwait oder so? Die haben doch da auch Sender, betreiben doch da auch Sender. Deutsche Welle, meinst du? Stille zum Beispiel, ja. So. Ja, hier geht es um die Pläne der Europäischen Union. Viele Standards, wo es um ja, Zensur im Netz geht mit ungewünschten Inhalten, seien es terroristische Inhalte, womit das ja immer gerechtfertigt wird, aber auch Sachen, die halt zu Gewalt führen könnten oder den öffentlichen Frieden stören könnten, also Hate Speech im weitesten Sinne. Und da gibt es halt auch Leute, die das auf ISP-Ebene blocken wollen. Ja, das ist ja der logische nächste Schritt, deswegen überrascht das jetzt nicht, nur es ist jetzt EU-intern halt eine erste Gruppe gebildet worden, um zu erörtern, wie da die Regeln aussehen könnten, ja, für so etwas. Also da hat noch nichts stattgefunden, aber die werden jetzt anfangen, da irgendwelche Regeln zu erarbeiten. Ja, am besten drückt man denen das auch per Haftungsprinzip aufs Auge, sodass der Staat da raus ist und die das per AGB machen müssen. Mhm. Das hat doch prima funktioniert mit dem Netz-CG. Mhm. Ja, Sarkasmus auf. Ja, das Netz-CG wird ja auf jeden Fall in dem, auch angesprochen in der Besprechung, die von Netzpolitik.org anscheinend veröffentlicht wurde. Mir ist allerdings so der englische Artikel aufgefallen. Und ja, bei Netzpolitik gibt es bestimmt noch mal eine deutsche Version davon. Und das Dokument, was ein Arbeitspapier ist, achtseitig, kann man sich mal durchlesen. Die ersten 6, 7 Seiten sind eigentlich nur Blabla und da werden Sachen erklärt, was ist ein Distributed Network, was ist ein Bitcoin Ledger und solche Sachen. Und erst ganz am Ende steht, was umgesetzt werden soll. Und ja, es geht um E-Commerce-Seiten, E-Commerce-Anbieter. Ja, da geht es um das Stichwort User-Kommentare auch. Ja, Hate Speech in User-Kommentaren. Aber auch Verabredungen von irgendwelchen kriminellen oder terroristischen Leuten, die halt über User-Kommentare auf Shopping-Webseiten kommunizieren und sowas. Das steht jetzt in diesem Dokument nicht drin, das hatte ich aber noch woanders gelesen. Also über allem hängt immer einerseits diese ganze Terrorismus- und Kriminalitätsabwehrschiene, aber auf der anderen Seite ist das halt schon so tiefgreifend, dass es auch immer um die Prävention geht und da spielt Hate Speech dann immer eine Rolle. Ja, also die verabreden sich per Telefon, lass uns Telefone verbieten, so kommt mir das schon wieder vor. Ne? Also bei den News wird mir ganz mulmig. Also das läuft dann auf ein China-Internet raus, denke ich. Also ich male jetzt mal ganz schwarz an die Wand, was kommt, aber dass du dann Sperren hast, dass du nichts mehr hochladen kannst, nur weil das einmal als Hate Speech gefleckt worden ist von irgendwelchen pinkhaarigen Soziologiestudenten, meine Güte. Die ganze Upload-Filter-Problematik, die kommt da eh noch. Ja. Ja, das ist ja alles nur noch nicht in der Implementationsphase, das dauert auch immer. Und nochmal, hier geht es noch nicht um konkrete Vorschläge, hier geht es nur um Empfehlungen, anhand von welchen Sachen man sich beispielsweise orientieren könnte. Zum Beispiel National Sources, for example, from the evaluation of the German Netz-DG, as well as the ongoing monitoring in the framework of the illegal content recommendation, including hate speech, terrorist content, counterfeit goods, will similarly inform the assessment. Also es werden jetzt im Endeffekt auf EU-Ebene erstmal Quellen gesammelt und aus welchen Ressourcen soll man sich erstmal ein Lagebild verschaffen, um dann aufgrund dessen Gesetze zu um zu sehen. Ihr euch alle machen. Wir haben ja die ganze Zeit immer über diese ganzen EU-Sachen berichtet, wenn sie umgesetzt werden und vor Abstimmung stehen. Und das Ding ist jetzt gerade am Entstehen. Ihr euch alle machen zu viel Sorgen. Mein Company, Dragon Consulting, schon hat gemacht Vertrag mit Frau von der Leyen. Ja so ist, darauf läuft es hinaus. Also. Aber das hat ja der Schmidt kurz vor seinem Ableben so vorausgesagt, dass China das große Vorbild sein wird. Viel Spaß auch noch. Ah. Also nochmal, es geht um Zugriff auf ISP-Ebene und da spielen so viele Sachen rein, das muss man alles gar nicht erwähnen, sowas wie Verschlüsselung, ja, Passwörter, Privatsphäre, DSGVO, bla, ja, und das wird natürlich, muss alles so ausformuliert werden, damit das alles konform ist im eigenen Framework, ja, in diesem Digital Single Market, das ist ja das riesige Framework, worum es geht, und da wird das dann auch in der Zukunft runterfallen. Und ja, das wird jetzt erarbeitet in den nächsten Jahren. Und da kann man noch was gegen machen. So. Das auf dem Bild, da ist der Feminismus in einer seiner vielen Ausprägungen. Diese Ausprägung heißt Roxane Gay und ist wohl eine Ikone der Frauenbewegung. Okay. Und sie wird gefragt, wann sie sich das letzte Mal als eine schlechte Feministin gefühlt hat. Und dann sagt sie, neulich sprach ich mit ein paar Leuten über den Comedian Aziz Ansari, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Ich sagte, ich finde sein Verhalten problematisch, aber man sollte ihn nicht in einen Topf werfen mit Bill Cosby und Harvey Weinstein. Was Ansari getan hat, zeugt von schlechtem Geschmack und einem fehlenden Verständnis von enthusiastischem Konsens. Aber es ist nicht dasselbe wie Vergewaltigung. Ich wünsche mir mehr Nuancen in dieser Diskussion und fühle mich zugleich wie eine schlechte Feministin. Eine Anspielung auf das Buch von einer Dame, was nämlich Bad Feminist hieß, was die geschrieben hat. Und die hatte ja auch vor kurzem eine Reihe von Debatten mit der Christina Hoff Sommers an, unter anderem, glaube ich, auch in Sydney in dem Opernhaus. Ja. Und die waren da auch nicht so ganz glücklich mit. Also auf jeden Fall haben die Unterstützer von ihr wohl das Publikum überwogen, also gab wohl mehr davon, also die Summers wurde immer schön ausgepfiffen und so. Aber ja, immerhin hat sie sich da mal drauf eingelassen, obwohl die, glaube ich, hinterher auch gesagt haben soll, dass sie es nie wieder macht. Ich finde es halt super schade, dass diese zwei Sätze hintereinander stehen. Ich wünsche mir mehr Nuancen in dieser Diskussion und fühle mich zugleich wie eine schlechte Feministin dabei. Weil, ja, wie macht kann, aber Sinn. Also in dem Framework. Ja, für eine in dem Framework. Ja, aber wenn man schon mal ein Stück weiter irgendwie denkt, dann sollte man doch vielleicht den Weg auch mal noch ein Stück weiter gehen und gucken, was da ist, anstatt zu sagen, oh nee, da fühle ich mich ja, was sollen die anderen von mir denken, die anderen Woken-Leute? Ja, die gute Frau saß ja auch das war glaube ich auch in Sydney, an diesem Tisch, wo Anita Sarkeesian die berühmten Worte gesprochen hat, everything is sexist, everything is racist. And you have to da waren die dabei, okay. Genau, ja. Da war die nämlich auch dabei. Und in dieser Diskussion ging es ja auch um diesen liberalen Feminismus, den es ja laut diesen ganzen Leuten alle nicht gibt. Und dieses Ganze weil eine Frau das Patriarchat für sich wirksam machen kann, bedeutet das ja nicht, dass die anderen Frauen nicht trotzdem darunter leiden und so. Ist auch sexist. Ja, das hat die Sarkeesian damals gemeint, aber das war da Konsens auf jeden Fall. Enthusiastischer Konsens. Inzwischen gilt es ja schon als cool, Feministin zu sein. Dank Beyoncés ich habe es falsch ausgesprochen. Dank Beyoncés Bekenntnis und T-Shirt-Prints bei Textildiscountern. Glauben Sie, das hilft der Sache? Ja, das denke ich schon. Der Trend ist eine Art Toreinfahrt. Er eröffnet das Gespräch zumindest. Natürlich ist es ein Problem zu glauben, zwei Sätze von Taylor Swift oder von Beyoncé seien genug, um das Konzept Feminismus zu verstehen. Aber wenn das junge Leute zum Anlass nehmen, sich mit Feminismus ernsthaft zu beschäftigen und mehr darüber zu lesen, dann ist das fabelhaft. Junge Frauen und auch junge Männer brauchen diese Art von Anstoß einfach, um sich zu politisieren. Gott, du bist so naiv, Mädchen. Das ist echt unerträglich. da wird Geld verdient, egal ob Bönzer oder Taylor Swift oder H&M. Da wird eiskalt mit deiner Leidenschaft Geld verdient. Sonst nix. Aber du frisst es auch noch und sagst, es schmeckt gut und sprichst jungen Menschen ab, sich von alleine für Politik interessieren zu können. Die brauchen da die Taylor Swift für. Gott, was ist das für ein Weltbild, das diese Leute haben? Wobei, in dem Terrorbuch meinten die auch, ISIS-Rekrutierung mit Musik ist ziemlich gut gelaufen. Also. ISIS-Rekrutierung mit Musik? Ja. Also das ist doch Quatsch, die hassen doch Musik. Nein, also wirklich, in dem Terrorbuch stand, dass das eins von den erfolgreichsten Rekrutierungsdingern war, wie du Jugendliche aus dem Ausland, aus dem Westen bekommen hast, und zwar wirklich mit halt Beats. Also. Ja, in der Not darf man ja darüber hinwegsehen, über die ganzen Geburte. Ist das stimmt. Hast du das gelesen? Wieder in der Dabik bestimmt, hä? Ja. Erinnert mich auch an diesen einen Aussteiger, der da mal beim Wenn spricht Podcast war, glaube ich, war. Der hat auch erzählt, dass sie sich da alle Michael Moore-Filme angucken mussten, irgendwie, um Hass auf Amerika zu kriegen. Was echt schon wieder die reinste Karikatur ist, sozusagen, so Realsatire, weil irgendwelche, ich kann mich noch dran erinnern, als hier so Fahrenheit 9/11 und sowas rauskam, weil die ganzen Konservativen halt meinten, so, ja, ist ein Landesverräter und so. Und dann hast du da echte Terroristen, die sich wirklich einen drauf runterholen. Auf die Filme und dem. Unbändige Körper ist ein Ausdruck, den sie immer wieder verwenden. Was gefällt ihnen daran? Wir haben sehr steife Ansichten darüber, wie ein Körper auszusehen und sich zu verhalten, wie Körper auszusehen und sich zu verhalten haben. Wenn man einen Körper hat, der sich diesen Regeln widersetzt, ob nun willentlich oder nicht, dann ist dieser Körper widerspenstig, unbändig. Ich finde, es ist ein schöner Ausdruck. Der Körper beschreibt, welche der Normen widerstreben. Ja, geil. Aber auf der anderen Seite muss man Männer beschneiden und diese Aziz Ansari-Nummer oder diesen ganzen Krempel da von wegen sich verhalten und so, muss man sich über Menspreading aufregen und oder so ein Kram, ne? Das muss man alles machen, aber unbändige Körper, ja. In dem Buch Hunger beschreiben sie, wie sie sich gegen eine Magenverkleinerung entscheiden. Ja, aber die habe ich nach Erscheinen des Buchs dann doch mich der Operation unterzogen. Das ist doch wie cringy, wenn die so von zu Hause erzählen immer, ne? Ja, ich mein, aber die reden nur mal über sich. Man soll ja über Sachen schreiben, die persönlich und relatierbar sind, aber oh Gott. Ja, vor allen Dingen dagegen entschieden, wenn du das Gerede von der Dame, das war bestimmt aus politischen Gründen dagegen entschieden, nicht aus gesundheitlichen Gründen oder sonst welchen Gründen. Und dann ist sie eine schlechte Feministin, weil sie sich dann aus persönlichen Gründen doch dafür entschieden hat, obwohl sie sich aus politischen Gründen vorher dagegen entschieden hat. Und dann fragen sie sie nach ihrer Meinung zu dem Ariel-Ding, zu dem schwarzen Hauptdarstellerin, und sie sagt: Disney trifft nur eine profitable Business-Entscheidung. Richtig. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt nur, wie weitreichend Rassismus ist. Ja, ob das so profitabel wird, das wage ich noch zu bezweifeln. Also da geben ja die viele Kinder Sachen der Vergangenheit nicht so richtig hin. Nee, das König der Löwen-Ding ist auch ziemlich gefloppt. Also. Okay. Mehr Jungfrauen sind nicht echt, warum sollten sie nicht schwarz sein können? Menschen, die so denken, sind einfach nur dumm und rassistisch. Aber Disney hat eine große Rolle dabei gespielt, uns mit Bildern von Prinzessinnen und Heldinnen zu füttern, die immer weiß und immer schlank sind. Ja, so wie Pocahontas oder Mulan. Ja, ja, schon klar. Oh Gott, die haben einen ganzen Film darüber gemacht, dass das Aussehen irgendwie nicht so wichtig ist wie das innere, Roxanne, aber... Oder Schreck, ne? Und seine Frau. Der Schreck ist kein Disney. Okay. In der Zukunft, ja, werden wir alle so Brillen tragen beim Filme schauen, wo die Hautfarbe von den Protagonisten nach unseren Gehirnwellen abgelesen wird und dann drauf... Nein, in der Zukunft wird Roxanne Ariel spielen. Darauf bin ich gespannt. In der Zukunft wird Roxanne zu einer Meerjungfrau. Dabei würde sie doch viel besser in die Tintenfischrolle passen. Aber nicht als Hyäne besetzen, sonst gibt's Ärger. Ja. Das ist gemein. Employment among prime age men declining, triggering alarm. Okay, worum geht's da? Alarm. Dass die Männer mittleren Alters ja immer mehr ihre Jobs verlieren, dass da auch nichts nachkommt, dass zwar in Amerika im letzten Jahr 250.000 Arbeitsplätze geschaffen hätten, aber dafür nur ein kleiner davon nur ein kleiner Teil an diese Klientel gegangen sind und ist und ja, die im Prinzip immer mehr arbeitslos werden und das gar nicht auffällt, weil eben keiner hinguckt so richtig, scheinbar. Ja, das ist auf jeden Fall bei uns auch ein bisschen der Fall, glaube ich, dass da die Gruppe zunimmt in dem Alter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit Ausbildungen und so weiter zusammenhängt, das kann natürlich sein, aber ja, es hat vielleicht auch einfach mit den Arbeitsplätzen zu tun, die da nicht mehr so vorhanden sind in Industrie und so weiter. Ja, da wird ja immer zuerst dran gedacht, wenn es um Männerjobs geht. Ja, Facharbeiter am Fließband oder so. Und ja, das ist ja nicht nur bei uns weniger geworden so. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass es viel günstiger ist, den Alten rauszuwerfen und irgendwen aus der jüngeren Generation einzustellen. Ne? Ja, das kommt sicher noch hinzu, ja. Ja, gut, bei uns mittlerweile ein bisschen anders, aber ist ja aus Amerika hier die Meldung. Das ist bei uns nicht mehr lange anders. Das ist glaube ich, schon so bei uns. Kann sein, dass wir ein bisschen mehr so Ingenieursjobs haben und so weiter. Aber ja, die Tendenz ist auch bei uns vorhanden, sagen wir mal so. Ja, das war eigentlich ein ganz guter Artikel von Deutschlandfunk, wo diese Sache mit der Identitätspolitik mal aufgedröselt wurde und am Ende ja auch die soziale Ungleichheit dann vielleicht doch ein bisschen als wichtiger hingestellt wurde, als eben diese Ungleichheiten, die man sich so raussucht. Und das Ganze wurde hergeleitet so ein bisschen über die Demokraten in Amerika und was die für Probleme mit dem Trump haben und warum die solche Probleme haben. Im Prinzip alles für ja unser eins, sag ich mal, bekannte Dinge. Dass sie sich eben nicht mehr so richtig um ihre Arbeiterklasse kümmern und so weiter. Nicht zuletzt da auch eben die Männer in der Altersklasse, die wir gerade hatten, hinten rüberfallen bei denen. Ja, und dann eben auch die Stimmen natürlich verloren gehen und so weiter. Und dahinter steckt natürlich nicht nur irgendwie Wahlkampf oder so, sondern auch ja gesellschaftliche Solidarität. Einerseits wird natürlich gefordert, dass ja diese ganze Diversitätsnummer und so weiter anerkannt wird. Und man sich damit solidarisch erklärt. Andererseits werden die Leute, die das nicht tun, eben ja auch aus der Solidarität ja ausgeklammert und so weiter. Da gibt es dann eben schon eben diesen Streit um die Solidarität. Ja, der Artikel ist nicht nur recht lang, sondern es ist auch ein Podcast, also man kann sich das auch anhören. Deswegen, ja, macht es einfach mal für eine Stunde, geht das, ne? Mal ein paar Soziologen zu Wort und so. Erwähnen die Stuart Hall? Die sind aber bei der Lösung, ich glaube nicht, aber sind bei der Lösung. Ein bisschen habe ich den Eindruck nicht so richtig auf dem richtigen Pfad, aber gut, das ist nochmal gut. Ja, ich finde, der kratzt noch ein bisschen sehr an der Oberfläche, weil hier wird beispielsweise als in Anführungszeichen krasses Beispiel für Identitätspolitik an amerikanischen Universitäten Halloween-Kostüme angeführt. Hm. Und ja, das ist ein dämliches, krasses Beispiel und das gehört sich gar nicht. Aber ich erinnere mal nur an die Black Week, ja, wo bei dieser einen Universität weißer Professor und kein weißer Schüler das Universitätsgelände betreten sollte. Und solche Aktionen gab es in Amerika auch schon zuhauf. Also da haben die sich schon ein ziemlich weichgespültes Beispiel genommen. Ja, das ist der Grund dafür, dass das am Ende auch nicht so richtig ausfällt. Also die Analyse selber ist nicht schlecht, weil der Lösungsansatz, den sie da gehen wollen, ja, das ist schon mal nicht, glaube ich, nicht gangbar. Naja. Ja, und ich sage nur eins. Ich zitiere, Marx und Engels haben das auf den Punkt gebracht, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen sich nicht automatisch, weil der Kapitalismus fortgeschritten ist, als Proletariat begreifen, sondern dazu musste was getan werden. Da musste Klassenbewusstsein, ein Bewusstsein, dass die eigene Lage was mit kollektiven Verhältnissen zu tun hat, geschaffen werden. So, also einer der Interviewenden, der bezieht quasi das auf Marxismus, diese neue Schaffung der Identitätspolitik, die zunächst LGBT, Trans und Schwarze mit afroamerikanische angezogen hat und jetzt quasi auf alle ausgedehnt werden soll mit ähnlichen Methoden, wie der Marx sie genommen hat. Also ich finde, das ist aber kein Ersatz dafür, dass die Industrie ja brach liegt und dass man Leute hat, die aus der Industrie kommen und dann eben arbeitslos sind oder so. Und ja, vielleicht da ja auch die Struktur der Gesellschaft so ein bisschen angepasst werden muss, dass man die Leute wieder, dass das so funktioniert, dass sie irgendwie ernährt werden vernünftig mit einem Job, den sie haben oder so. Also auf jeden Fall interessant und kann man sich gut anhören, aber so ein, zwei Sachen haben mich dann doch getriggert. Ja, die Analyse geht eben deswegen auch ein bisschen vorbei, weil es so wenig mit den Arbeitern zu tun hat. Also das wird auch bei uns, finde ich, von den Sozialdemokraten und so weiter ja übel vernachlässigt und das kostet die auch Stimmen. Ne? Ja, das meine ich ja. Die einzige, wo überhaupt darauf eingegangen wird mit irgendwas mit Arbeitern, ist, dass halt quasi von der Gruppe von LGBT und Schwarzamerikanern und sonst irgendwas das ausgeweitet werden soll, wie es damals halt die Marxisten mit dem Proletariat gemacht haben, um diesen Proletariatsbegriff erstmal zu etablieren, dieses Wir-Gefühl zu schaffen. Und ich meine, das stimmt ja auch. Aber das wird ja halt unkritisch dargestellt. Ich finde das nicht gut. Ja, finde ich auch. Apropos nicht gut, lasst uns die Köter abschaffen. Ja, genau, lasst uns endlich die dreckigen Köter abschaffen. Aber nicht nur die, auch die Katzen müssen. Ja, die Katzen müssen auch dran. Eine Katze in Deutschland hat dieselbe CO2-Bilanz wie ein Ägypter. Ich frage mich, ob sie damit auch dafür dann gleich, also sie wollen also sagen, dass die Ägypter auch weg müssen, würde ich die Katharina Schwirkus dann bisschen leitend fragen. Ich würde generell erstmal feststellen und festhalten irgendwo wollen, was denn jetzt irgendwo der Hate Speech Begriff denn ist, weißt du, so man hat ja Deutsche, wenn ich das richtig verstehe, auch unter anderem als Köterrasse bezeichnet, ne? Das ist nicht gut, ne? So, also ist Hate Speech gegenüber Deutschen jetzt eine Kartoffel oder Köter oder beides? Das Hate Wort ist hier Klima. Ah, okay, ja. Ja, und hier die Dame will also, dass erstmal haben Katzen und Hunde in der Großstadt nichts verloren, ne? Ihrer Meinung nach. Hm. Neben den ekelhaften Ausscheidungen sind die Haustiere auch schlecht fürs Klima, ne? Die Ökobilanz eines Hundes entspricht einer jährlichen Autoverleistung von 3.700 Kilometern, die einer Katze 1.400 jährlichen Fahrkilometern. Die meisten sammeln aber mittlerweile das AA von ihrem Hund ein. Ja, ha, Moment mal. Die Beutel werden aber nicht recycelt. Genau, die Beutel werden nicht recycelt, Mammon. Die Beutel werden nicht recycelt. Und außerdem, die Halterinnen sind zudem bereit, mit Kuren und ständigen Besuchen von Tierärztinnen das Wohl des Hundes oder der Katze abzusichern. Mittlerweile ist es sogar normal, mit einem Hund zur Physiotherapie zu gehen. Die Therapie widmet sich natürlich dem Tier, nicht den BesitzerInnen. Ja, so schön. Das heißt, ja, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Warum sollen die Leute nicht entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben? Katharina Schwirkus. Was sie hier einfach nicht versteht, ist, dass selbst wenn man jetzt einfach komplett alle Hunde aus Deutschland wegsnappen würde, so, weißt du, die sind einfach weg, weißt du, so hast du trotzdem Afrika, China, Indien, die halt irgendwo so viel CO2 ausstoßen und auch irgendwo Haustiere haben. Wie willst du das denen beibringen? Langfristig sollte die Züchtung der Vierbeiner eingestellt werden. Selbst auf dem Land stellen sie eine Belastung für die Umwelt dar. Zum einen ist Hunde- und Katzenkot extrem schlecht abbaubar. Zum anderen folgen Katzen zwar ihren natürlichen Jagdtrieb, fressen die erbeuteten Tiere aber nicht, sondern trainieren lediglich ihre Instinkte. Wer von euch glaubt, dass die Katharina Schwirkus tatsächlich über die Abbaubarkeit von den Fäkalien Bescheid weiß? Die hat bestimmt recherchiert. Das kann sie. Weil das ist ja eigentlich auch schwer abbaubare Fäkalien hier gerade. Das nächste Ding, keine Katzen in Großstädten. Ja, und was kostet dann die Rattenentsorgung? Wenn die ganzen Leute dann wieder mit Autos rumfahren müssen, Pestkontrolle und so. Ich meine, wie soll das überhaupt aussehen? Weißt du, so, wenn in Thailand oder Vietnam, ich will jetzt halt irgendwo nichts Falsches sagen, halt irgendwo da in einem von den Ländern da halt halt Hunde, ja, zum Beispiel einfach massenhaft irgendwo frei wild rumlaufen und dann gibt's ein Hundefest, wo die alle Hunde fressen halt so, denk mir auch so, ja, willst du das hier haben? Ich meine, wie soll man die entsorgen? Allein die Frage der Entsorgung ist doch richtig hart. So, ich weiß. Ja, aber das musst du ja nur einmal machen. Ja, klar, ja, ich weiß. Und Deutschland hat ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie das gut können, so effizient halt so. Aber heißt nicht, dass das irgendwo die Welt irgendwo besser macht. So. Das kommt drauf an, ob man die Menschen da richtig drauf vorbereitet. Denn unabhängig davon, ob man es schafft, Katzen und Köter aus Großstädten zu verbannen, muss das romantische Bild von Haustieren endlich dekonstruiert werden. Ja, komm, Alter. Weißt du, dekonstruier doch dich selbst, Mann. Du atmest auch CO2 aus. Kindern sollte schon in dieser Jungen Stelle muss mal erwähnt werden, also ich nehme diesen ganzen Artikel erstmal gar nicht so ernst. Natürlich, es gibt bestimmt Leute, die den ernst nehmen, aber alleine aus einem Grund kann ich den überhaupt nicht ernst nehmen, weil die Autorin das hier nicht schafft, zwei Sätze zu schreiben, ohne das Wort Scheiße oder irgendeine andere Fäkalsprache reinzumachen. Ja, also allein die Ausdrucksweise, ah, die Scheiße, die scheißen überall hin und so. Also richtig unterste Schublade. Aber es hat mich auch wirklich überrascht, das hier zu lesen. Weil einerseits gibt es ja Leute, die das Thema differenziert diskutieren. Ich hatte auch mal einen Artikel hier vorgestellt, wo es um die CO2-Bilanz von Haustieren ging. Ja, das ist halt ein unangenehmes Thema, aber das ist halt auch eher sowas, was man hervorbringt, um den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Hier, wie weit wollt ihr es noch treiben? So, und dann merken sie selber, okay, vielleicht ist es jetzt zu weit. Deswegen, dieser Artikel ist so überzogen. Nicht zu weit. Ja, nur wenn ihr kurz muss mal ihre Medikation checken. Sonst. Aber sie meint das nicht als Satire oder so, denn Kindern sollte schon in jungen Jahren klar gemacht werden, dass es absolut egoistisch ist, in einer Stadt einen Hund oder eine Katze zu halten. Das Thema könnte von den Fridays for Future AktivistInnen aufgenommen werden. 10- bis 18-jährige SchülerInnen, die eine Anhebung der Hundesteuer fordern, würden damit zeigen, wie ernst es ihnen mit dem Umweltschutz ist. Warum gehen wir denn nicht mal die verfickten Sachen an, die wirklich wichtig sind? Wenn wir uns... Weil wie viel macht Katzenscheiße oder das, was Katzen fressen, denn am Gesamtding aus? Gibt es da nicht viel schlimmere Sachen? Ich habe schon mal gesagt, warum müssen Leute Privatjets haben? Warum müssen Leute Yachten haben, die Schweröl in der Größenordnung eines Kreuzfahrtschiffs verbrennen? Und so weiter und so fort. Warum müssen Produkte so gemacht werden, dass sie nach einiger Zeit kaputt gehen, damit man neue kauft? Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Kriegsschauplätze, an denen man sinnvoll was tun könnte. Aber dem Zentralorgan der SED, ehemaligen Zentralorgan der SED, dem fällt nur ein, hier die Frau Schwirkus mit ihrem Hass auf Tiere, auf die Menschen loszulassen. Das tut mir echt. Ich finde einen Hund am Ende auch noch sinnvoll, weil er zur Not einem auch noch einen auf den Schlitten ziehen kann. Allein frag doch mal die ganzen Leute, die alleine sind und ein Tier haben, wie das für die wäre, wenn dann die Frau Schwirkus kommt und sagt, tut uns leid, ihren Waldi nehmen wir jetzt mit wegen Umweltverschmutzung, der wird hinterm Haus erschossen. Und Kinder mit so einer Aufgabe wie so ein Tier zu betreuen, das ist auch ganz falsch auf jeden Fall, klar. Nee, die sollen demonstrieren, damit die Dings erhöht wird, die Hundesteuer. Ach Gott, ey. Gute Idee. Und ihr fragt uns, warum wir so sauer sind und ab und zu mal einer sagt, dass Leute, was weiß ich, ein Arschloch, dass jemand ein Arschloch ist oder so. Das fragt ihr uns ernsthaft. Ach, es geht gleich weiter. Und vor allem, selbst wenn du sowas hast wie dieses ganze CO2, was Tiere ausstoßen. Ich habe einfach mal ein bisschen so rumgesucht, ne? Und man hat halt so die 4 besten Tipps, was man so vermeiden sollte, wenn man seinen CO2-Ausstoß reduzieren will. Ja, irgendwie so pflanzenbasiertes Essen halt so zu sich nehmen eher, dann nicht fliegen, ohne Auto leben und ein Kind weniger haben. So, und immer so, ja, okay, cool. So, ja, wieso sollen über Fäkalien überhaupt schwer abbaubar sein? Das ist doch schon Blödsinn. Weißt du, aber dann suchst du dir so ein kleines Problem raus, wie Hunde und Katzen, Haustiere, ja. Und dann suchst du dir dazu noch kleinere Argumente raus und sagst du da, so, super, nee, komm, das bringt nichts. Ach, ja. Hier sind wir mal wieder beim Pen and Paper Rollenspiel. Regelmäßige Zuschauer wissen, das ist ein Hobby von mir und ich finde es sehr traurig, was da momentan so alles passiert. Da wird halt genau das Gleiche gedreht wie bei den Filmen und bei den Videospielen und allem und alles ist problematisch und alles muss überdacht werden. Hier geht es um die Starfinder, so, beziehungsweise die Pathfinder Society, das ist sozusagen ein Club, die spielen irgendwie zusammen verschiedene Szenarien und über die einzelnen Szenarien wird dann geguckt, wie ist es ausgegangen und daraus wird praktisch die Geschichte einer fiktiven Welt fortgeschrieben. Und hier haben wir einen Archäologen, also einen echten Archäologen, der sich dieser Society angeschlossen hat, weil er das halt lustig findet, weil das ja auch Archäologen sind und so. Aber da muss man natürlich erstmal den ganzen Rucksack auspacken. Ne? Also gerade Tomb Raider und Indiana Jones, die zeigen halt ein Bild von Archäologie, die überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die indigenen Völker und alles zerstört und die wollen nur Schatz suchen und so. Und es wäre ja schrecklich, wenn die fiktiven Charaktere in einem Fantasy-Rollenspiel sich so benehmen würden gegenüber den fiktiven Rassen, auf deren Gebiet sie Nachforschung betreiben. Und deswegen muss dafür gesorgt werden, dass die sich vorher darüber klar sind, ja, vor allem wie toxisch so diese westliche Geschichte und. Nein, Mann, nein, das ist so Quatsch, weil so jedes Land hat Mythen und Helden, okay? Jede Nation hat das. Das ist irgendwo überlebensnotwendig so, ja. Und ganz ehrlich, Mann, ob da jetzt irgendwo Indiana Jones vorbeikommt und das macht oder irgendjemand anderes aus seinem eigenen Land, das halt irgendwo auf Schatzsuche geht, ist doch vollkommen egal. So, willst du mir sagen, dass das krasser ist, wenn Lara Croft aus eigener Arbeit heraus die Möglichkeit hat, einen Schatz zu finden auf, in einem anderen Kontinent, als wenn die Leute in dem Land selbst diesen Kontinent erkunden gehen? So, ich meine, komm. Versteht mein Charakter diese Kultur und versteht er, dass es durch die Linse des Charakters gefiltert wird? Ja, wie sieht diese Kultur denn meine Taten in ihrem angestammten Land und wird meine Geschichte dieses Abenteuers meine Stimme haben oder ihre? Und so hätte ich den Feuerball zaubern sollen in diesem Raum, der mit den tausenden von Jahre alten Wandmalereien dekoriert war? Ja. Gott, das ist auf so eine irrsinnige Rollenspiel wurde dazu erfunden, dass man mal für eine Zeit lang aus der Realität ausbricht und irgendwie jemand ist, der man nicht ist und der man auch nie sein wird in einer Welt, die nie existieren wird und deren Kulturen erdacht sind. Und aber das funktioniert doch gerade immer noch. Das funktioniert doch immer noch. Das ist doch Eskapismus. Die Leute stellen sich vor, sie seien woke. Ja, nee, das ist aber so traurig, dass halt immer mehr in dem Fall halt die Leute, die Pathfinder herausbringen, das System, dass die auf diesen Zug aufspringen und alles irgendwie dann Regeln für Lesben und Regeln für Schwule und Regeln für was weiß ich. Und warum? Wofür? Warum macht ihr nicht einfach weiterhin das, was ihr machen wollt mit den Regeln? Warum habt ihr auf einmal das Gefühl, früher waren diese Rollenspielregeln, da hast du das Gerüst gehabt aus den Regeln und hast vielleicht noch ein bisschen was an Weltbuch dazu gekriegt, wenn du Glück hattest. Und heute wird schon in den Regelbüchern Politik gemacht. Also für wirklich gute Verflechtungen und wirklich gute Beispiele, sämtliche guten Beispiele von zum Beispiel schwulen Charakteren, ja, sind Charaktere, die nicht einfach in your face, das Einzige, was sie halt großteils sind, ist schwul. Okay, das ist halt so minimal wie möglich einfach gehalten, ja, aber so, dass man das trotzdem irgendwo mitbekommen könnte, wenn man halt zwischen den Zeilen liest. Das ist etwas, was Leute sich erarbeiten können, aber nicht etwas, was halt den Charakter ausfüllt. So, aber das hast du ja jetzt heutzutage nicht mehr. Jetzt muss ja jeder irgendwie spezielle Schneeflocke eine ganz eigene Klasse bekommen und sie soll genau auf derselben Ebene sein wie alle anderen auch und wenn nicht, dann ist es böse. So, und das funktioniert halt nicht. Das ist halt schwachsinnig so, weißt du? Und da hätte man da irgendwo bei Gamergate vielleicht ein bisschen lauter sein sollen und sagen, hier, dass es auch so richtig beschissen hat, auf da irgendwo Politik ins Spiel reinzubringen. Das Problem an Gamergate war ja nicht, dass die Leute nicht laut genug waren, sondern dass die anderen halt die größeren Megafone hatten und immer noch haben. Ja, aber weißt du, bei Gamergate war ja auch noch so dieses Ding von Politik, Politisierung von Videospielen mit dieser Linsenansicht, so das Anita Sarkeesian-Ding allein schon. Oder Feminist Frequency, Mann, weg damit, Mann. Uff. Ja, aber hier, Sport, 10-Spiele-Sperre. Ein Fall häuslicher Gewalt erschüttert das Frauenbasketball. Also den Frauenbasketball. So. Was ist da passiert? Ja, wie man es hört, eben häusliche Gewalt. Ich fand das jetzt auch nicht so bemerkenswert eigentlich. Sowas kommt eben vor in der Welt und auch dann bei lesbischen Paaren oder so. Nur was ich dann im Endeffekt doch bemerkenswert fand, war der Hinweis darauf, dass damit die Statistik auch ein bisschen verfälscht wird, weil das eben einfach schlicht und einfach häusliche Gewalt gegen Frauen ist. Von der man in der Regel eben ausgeht, dass sie von Männern ausgeht. Ne? Ja. Ja, man musste messen, wer es macht und auf wen und was genau passiert ist, ja. Also dadurch, dass sie ein bisschen auch da häufiger auffallen, überlagert das eigentlich auch so ein bisschen die Statistik. Mhm. Aber ich muss sagen, von der Dame da auf dem Foto möchte ich auch keine gehauen bekommen. Nö, nicht unbedingt, ne? Ja, deutsche Frau im IS, das Märchen von der verführten Dschihadistin von Jennifer. Ja, wenn die sozusagen nach Hause kommen, die Deutschen, die beim IS gearbeitet haben, die deutschen Frauen jedenfalls, dann versuchen die den Behörden immer so eine Geschichte zu erzählen von, der hat mich verführt, dann bin ich dahin, dann war ich Hausfrau, hab gekocht und geputzt und gemacht und getan. Und dann, ja, dann war der irgendwann tot oder keine Ahnung, was auch immer sie dann erzählen für Geschichten. Und dann bin ich lieber dann nach Hause gefahren, weil das war mir dann zu unsicher oder so, was auch immer. Aber auf jeden Fall ist diese Geschichte von der verführten Dschihadistin und vor allen Dingen die von der Hausfrauen-Dschihadistin, die ist wohl ziemlich unwahr, wie hier diese Jennifer Strange darlegt. Also auch ein etwas längerer Artikel und sehr lesenswert. Aber ja, da wird eben auf so eine Art versucht, dann das System auszunutzen. Es gab ja auch schon, wo war das in den Istanbul, in den Istanbul-Papieren, den Hinweis, dass man irgendwie Frauen aufnehmen soll, die aus irgendwie schwierigen Gebieten kommen, alleine eben, weil sie Frau sind. Ja, und das, gut, das ist zwar nochmal was anderes, weil es geht ja hier um deutsche Frauen, die zurückkommen oder so. Aber den Männern den Blut, glaube ich, irgendwas. Ja, aber auch die, weißt du, du wachst nicht einfach irgendwie eines Tages im IS-besetzten Gebiet auf. Da muss schon irgendwo Eigeninitiative drin stecken. Also was hier drin steht, ist halt eben, dass es den Leuten schwer nachweisen können, dass die irgendwie gekämpft haben. Und weil man halt bei den Männern davon ausgeht, dass sie dann da einen Eid schwören müssen und so. Da gibt es dann irgendwie die Handhabe, dass sie sagen, so, das ist der Grund, was terroristische Organisationen unterstützt. Und danach bist du dann quasi verurteilt und den Frauen kannst du diese Sachen halt schwieriger nachweisen, aber wie halt in diesem Artikel auch drin steht, schaffen sie das dann irgendwie mit so Sachen wie Völkerrecht, dass man irgendwie sagt, so ja, ihr habt da irgendwie in so einem Haus gelebt und das Haus, wem hat denn das gehört so? Und wenn das irgendwelche Häuser aus so besetzten Gebieten irgendwie sind, die sie irgendwie weggenommen haben oder so, dann ist das halt nicht in Ordnung. Wenn die Frauen das quasi mit gemacht haben, dann sind die da halt mitschuldig. Das ja klar, ja, warum machen wir da überhaupt so ein großes Fass auf, Mann? So, ich meine, wenn du, wenn ich mich jetzt einer terroristischen Organisation anschließe, ja, eine verfassungswidrige terroristische Organisation, wenn ich da einfach mein gesamtes Leben einfach sage, so jetzt will ich das einfach machen, ja. So, und dann läuft es da nicht so gut mit der Organisation und ja, dann stehe ich da und sage, ich bin das Opfer hier. Das ist so wirklich dieses das so, hat den Leuten schwieriger verklickern, stand ja drin, also sie können das schwieriger feststellen. Aber auf der anderen Seite soll es halt eben auch welche geben, die da mit der Waffe kämpfen und so. Also von den Frauen jetzt. Das seien nicht alles nur Hausfrauen und so. Gar nicht so wenig sogar. Also eben überwiegend. So, dass diese Geschichte nicht mehr geglaubt wird. Ja, weil wie gesagt, so weißt du so, ja, warst du halt Hausfrau, aber im Kontext von du bist freiwillig zu ISIS gegangen. So was, so, ja, ja, toll, Alter. Ja, eine Art Porno. Ja, Adorno, Mom ist super, aber darf ich noch eine Sache zum Vorigen sagen? Und zwar, erstmal, es geht um konkret 1050 Deutsche und 200 davon Frauen. Dann finde ich sehr interessant, dass der Deutschlandfunk hier mit der Hayat-Stiftung zusammengearbeitet hat. Das ist ja die Organisation, wo der Ahmad Mansur auch dabei ist. Die versuchen ja sich bei der Deradikalisierung und nicht, dass sie rübergefahren sind und sich dem IS angeschlossen haben, sondern dass sie sich dann mit den Ehemännern repräsentiert haben und sich für Propagandazwecke zur Verfügung gestellt haben. Das ist dann oftmals die juristische Handhabe, die gegen die vorgebracht wird. So, stimmt, jetzt kommen wir zum Adorno-Imam. Der Adorno-Imam, genau. Also das ist eine Zuschauereinsendung. Dankeschön. Ein Zuschauer hat gewusst, dass der Adorno-Imam sicherlich was für uns ist und da hat er auch absolut recht. Er redet über Poststrukturalismus und kritische Theorie, zitiert Denker wie Karl Marx, Sigmund Freud und Thomas Hobbes, Theodor Adorno und Max Horkheimer. Letztere hätten ihnen den hinreichenden Nachweis dazu erbracht, dass die Aufklärung und ihre Grundgedanken notwendige Ursache für faschistische Ideologie und die von ihren verursachten Genozide wie den Holocaust waren. Das Menschenbild, das die Aufklärung hervorgebracht habe, sei ganz und gar reduziert und düster, sagt Ahmed. Es gibt kein richtiges Mekka im Falschen. Das heißt, er ist auch so ein Pomo-Hansel, eigentlich nur mit Imamsjob. Ja. Ja, ich meine, ja klar, also die Aufklärung ist Mist. So. Das ist sowieso so ein Ding, was im religiösen Kontext halt häufig natürlich musst du ja das heutzutage machen irgendwie, wenn du irgendwie rechtfertigen willst, dass es dein Gott irgendwie wichtig ist, obwohl es heutzutage mit Wissenschaft und Teleskopen im All und allem möglichen Krempel für die Hypothese kein Platz mehr bleibt eigentlich, ne, dann kommst du halt von der philosophischen Seite ran und sagst dann so, ja, hier, euer ganzer weltlicher Kram, der ist ja auch Faschismus. Und dann mit solchen Denkern kannst du das halt machen. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall das Ding. Und worum es in dem Beitrag hier noch geht, ist halt eben, dass es wohl so ein virales Video gegeben hat, wo der Herr von der, was war das, Almadia oder wie sich das ausspricht? Ich wollte noch anmerken, dass mich das Bild voll an dieses andere Bild erinnert, wo alle den Hitlergruß machen und einer nicht. Ja, also bei den Ahmadiyyas, die Ahmadiyya-Gemeinde ist halt, die haben einen Körperschaftsstatus, zumindest in Hessen. Ich weiß nicht, ob die bundesweit einen Körperschaftsstatus haben, aber das ist dann noch bemerkenswert. Also es ist eine anerkannte, separate Religionsgemeinschaft, auch vom Islam. Da galt der Mann immer als sehr gemäßigt. Und in diesem Video. Bist du Adorno aber, gelesen? Ne? In dem Video kommt es theoretisch als gemäßigt, weil er Adorno gelesen hat. Keine Ahnung, aber er rechtfertigt sich auf jeden Fall halt eben damit, dass er sagt: Ja, nee, ich bin ja nur gegen alle Sorten von Extremismus und so. Wie diese Weltraumaffen. Ja. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Islam und Adorno lange vertragen. Oder Islam und Frankfurter Schule. Ja, also irgendwann muss man da doch mal auf Gegensätze treffen, wenn man das ein bisschen genauer liest. Ja, wahrscheinlich, oder? Aber auf jeden Fall dieses Ding mit dem Sozialismus im Islam, das gab es ja häufiger, ne? Diese islamischen sozialistischen Geschichten. Ja, und das ist auch immer gut gelaufen, oder? Ja, immer gut gelaufen, aber ich sage ganz ehrlich, also ich kann das verstehen, warum so die Kapitalismus Gegner den Islam so gut finden, weil irgendwo da, wo du dich fünfmal am Tag irgendwo hin ein paar beugen musst und vorher waschen, was der Teufel nicht, was alles, dass du da irgendwie keine großproduktive kapitalistische Gesellschaft aufziehen kannst, ist auch irgendwo klar. Und dann hast du noch so eine Prise von edlen Wilden da drin, die nicht verdorben sind, von der schlimmen Moderne und diesen Kram, haben wir ja gerade gehört, führt in Faschismus alles. Ja, und Zinsverbot im Islam, ne? Das kommt dem Kapitalismusgegner nicht noch entgegen. Und diesen ganzen Alkohol und dieses ganze, was diese furchtbare Freiheit hier im Westen alles anrichtet, das wissen wir ja. Alles mit dem Poststrukturalismus. Poststrukturalismus ist eher so die Derrida-Schiene und das ist aber Teil des Postmodernismus. Und in A Primer on Postmodernism von Stanley J. Gratz geht er halt auch darauf ein, wie halt die baptistische Kirche halt stark davon profitiert, dass halt eben Postmodernismus die Aufklärung relativiert und dass es halt wichtig für den Glauben ist, dass halt bestimmte Erkenntnisse halt wieder nicht so wichtig gemacht werden von eben der postmodernen, poststrukturalistischen Denkschule. Also da ist schon eine gute Verbindung auch beim Christen. Also definitiv, das ist jetzt... Ja. Nicht nur, dass das ein Imam ist, der sich darauf beruht, sondern es sind allgemeine Argumente, mit denen du einen antimodernistischen, antiaufklärerischen Kontext halt relativ gut rechtfertigen kannst. Also. Oh Mann, wird der jetzt auch so eine Rubrik hier, oder was? Ja, Weekly Konstantin. It's cool, man. Ja, ich fahr mal ab. Hans-Georg Maaßen, der einfach nur die Verfassung verteidigen sollte. Es ist gut, dass dieser Mann nicht mehr im Amt ist. Ich zünde jeden Tag eine Kerze an, aus Dankbarkeit dafür, dass Hans-Georg Maaßen nicht mehr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist. Der denkt doch überhaupt nicht ans Klima, der Konstantin. Das genau, ist so viel CO2, Feinstaub, ist es auch, ne? Feinstaub, ganz viel. Heute geht es um den Verfassungsschutz. Die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes und der schreckliche Mordfall Walter Lübcke haben den Verfassungsschutz im Bund und in den Ländern erneut in den Fokus der öffentlichen Diskussion gerückt. Linken wollen ihn ja gerne abschaffen, die Grünen wollen ihn zerschlagen. Das ist nicht der richtige Weg. Wir brauchen einen Inlandsnachrichtendienst, damit die Politik und die Sicherheitsbehörden eine informierte Entscheidung darüber treffen können, wie man gegen extremistische Bestrebungen richtig vorgehen kann und wie man Gefahren bekämpft. Aber diese Behörde muss eben auch auf der Höhe der Zeit sein. Sie muss politisch. Sie muss erwachsen werden. Politisch geführt werden, dass alle Formen des Extremismus, ob rechts, ob links, ob Ausländer, ob Islamismus, mit der gleichen politischen Priorität bekämpft wird. Nein, die Behörden sind auf dem Recht. Mit der gleichen politischen Priorität, ja. Links, rechts, alles mit der gleichen Priorität. Hm. Gut, schlecht. Was halten wir davon? Das ist halt eine nette Idee, wird aber so nie passieren. Rechten Auge nicht blind. Sie gucken da genau hin. Aber was wir da in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, das zieht einem die Schuhe aus. Das war nämlich eine einseitige Fokussierung auf das Thema Islamismus. Das reicht nicht aus, um dem Rechtsextremismus in Deutschland Herr zu werden. Manchmal, da frage ich... Weg ist der Linksextremismus. Komm. Ja. Islamismus, Rechtsextremismus und das andere haben wir einfach fallen lassen, liegt unterm Tisch. Ja, aber ich meine, Beschränkung auf Islamismus, ja, warum? Also ich meine, zum einen würde ich das bezweifeln, dass es so gewesen ist mit der Beschränkung. Also klar, diese ganze NSU-Geschichte haben sie nicht mitgekriegt, nicht mitgeschnitten bei irgendwelchen Rechtsextremisten. Ja, oder ich meine, die haben ja auch andere Sachen, beim Islamismus haben sie auch nicht mitgeschnitten. Hier mit dem Amri und so. Also das war zwar irgendwo auf der, also der war ja bekannt, aber ja, im Endeffekt irgendwelche Sachen dann verhindert hat es im Endeffekt dann auch nicht. Also ja, keine Ahnung. Man versteift sich auf den Islamismus, ja, weil das ist das größte Problem. Tut mir leid. Also Wort aber auch eine Tat eben. Erinnerst du dich nicht 2001, wie die Hindenburg da in das Gebäude reingeflogen ist? Ja, genau, dass die Rechten haben das... Ja, und der einzige Grund, warum das nicht nochmal passiert ist, ist nicht, weil die das nicht wollen. Das ist, weil sie es nicht können. Ne? Also, das muss man ganz klar so sagen. Das war halt eben... Ja, das wäre jetzt nicht mehr so möglich. Die Leute mussten jahrelang dafür ausgebildet werden und so. Das kannst du halt nicht häufig wiederholen, sowas. Und jetzt gibt es ja auch veränderte Sicherheitsbedingungen und so. Ja. Aber, ja. Ja, die richtigen, nicht. Aber die richtigen Katastrophen, die haben wir ja auch noch, also nicht, dass ich 2001 hier kleinreden will, aber überlegt nochmal, was mit ein bisschen hochradioaktivem Abfall aus irgendeinem pakistanischen Kernkraftwerk und einer ordentlichen Splitterbombe möglich wäre oder so, ne? Wenn man das schön mischt. Also, ich bezweifle, dass, und das zeigen uns ja auch die Anschläge, die trotz dieser Fokussierung passiert sind. Ich bezweifle, dass das zu viel Fokussierung auf den Islam war, weil die Leute in Paris, in Brüssel, in Berlin, die sind weiterhin tot. Ja. Ob wir alle im Innenausschuss des Deutschen Bundestages und in der Öffentlichkeit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Unrecht getan haben im letzten Jahr 2018. Jetzt muss man sagen, nein, haben wir nicht. Ist das wirklich so ein schlimmer Typ, der Maaßen? Was sagt er eigentlich selber über seine Wertvorstellungen und über das, was ihn so bewegt? Ist das der Schutz der Verfassung oder sind das eigentlich andere Dinge? Ich bin vor 30 Jahren nicht der CDU beigetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Schöner Strohmann. Schöner Strohmann, Konstantin. Eine Frage stellen und dann eine Antwort auf eine ganz andere Frage als Antwort darauf ausgeben. Du bist ja ein Lustiger. Ja, vor allen Dingen genauso bescheuert könnte man es umdrehen und sagen, so soll er etwa deswegen in die CDU eintreten oder wie? Damit die kommen oder was? Ich meine, was ja. Ist denn für eine bescheuerte, ja. Interessant. Hans-Georg Maaßen, der also ohne Ansehung des Aussehens, der Religion, der ethnischen Zugehörigkeit einfach nur die Verfassung verteidigen sollte, dem kommt es vor allem... Und in der Verfassung steht, Araber nach Deutschland. Oder was? Darauf an, dass keine Ausländer nach Deutschland kommen? Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn solche Leute es an die Spitze der Sicherheitsbehörden in Deutschland... Vor allen Dingen, ja. Vor allen Dingen... Da aus keine schon Ausländer von 1,8 zu keine Ausländer kommen. Also, ja, und vor allem sein Parteibuch gekriegt hat, wird er sich gedacht haben, so, ja, danke schön, jetzt weiß ich, dass keine paar Millionen Araber kommen oder was vor allen Dingen. Ja, was er damit halt eigentlich ausdrücken wollte, war ja... Ja. Er ist gerade rausgeflogen. Oh. Okay. Er wird wieder da sein. Er ist wieder da. Oh, sein Mitfallen darüber, wie sich die CDU seit seinem Eintritt entwickelt hat, nehme ich an. Und nicht das, was der mit Sicherheit. Und das, genauso könnte man fragen, wie kommen denn Leute in höchste Positionen im Staat, die genau das tun, was der Herr Maaßen verhindern wollte, nämlich einfach mal die Grenzen aufmachen und eine ähnliche Zahl, wie der Maaßen sie vorgeschlagen hat, irgendwie zu verhindern, hier reinlassen. Schaffen auf Bundesebene. Es ist gut, dass dieser Mann nicht mehr im Amt ist. Ich zünde jeden Tag eine Kerze an, aus Dankbarkeit dafür, dass Hans-Georg Maaßen nicht mehr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist. Sein Nachfolger, Thomas Haldenwang, hat gleich zu Beginn klargemacht, dass die Bekämpfung von Rechtsextremismus auch zu den Kernaufgaben seiner Behörde gehört. Und das wird der Herr Maaßen niemals bestritten haben, Konstantin. Ja, niemals. Ist auch klar, warum das seine ersten Worte gewesen sein werden, weil das nun mal von der Politik dieser Person ja da eingesetzt wird, ernannt wird für diesen Job und dass du da im Moment in dieses Horn auf jeden Fall reinblasen musst, ist ja klar. Ne? Ich meine, das machen ja so Leute wie der Herr Kuhle hier deutlich. Weil wenn das nicht seine ersten Worte gewesen wären, jo, Rechtsextremismus, dann hätten sie sich ja gleich morgen einen neuen gesucht. Deswegen hat Thomas Haldenwang als neuer Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz auch eine Chance verdient. Wir können kritische Nachfragen stellen, was den Einsatz von V-Leuten angeht, was den Fokus auf das Thema Rechtsextremismus angeht, was die Ausbildung und die Analysefähigkeiten im Bereich Rechtsextremismus angeht. Aber dass hier einer ist, der sagt, ich will mich darum kümmern und mache das zu einer Priorität am Anfang meiner Amtszeit, das hat zumindest Respekt und auch ein Stück weit politische Unterstützung verdient. Alle Formen des Extremismus müssen durch das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz bekämpft werden. Dazu gehört auch eine klare politische Priorität bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Dazu gehört ein Ausbau der Analysefähigkeit und der Erkenntnismöglichkeiten. Außerdem muss der Föderalismus im Bereich des Verfassungsschutzes... Einfach nur warum? Der TESAT, der neueste TESAT, der erschienen ist, also von Europol, der Terrorismusbericht, der hat für das Jahr 2018 in Deutschland nur islamistische Anschläge, die Auszahl. Also ich möchte rechts nicht vernachlassen, aber Europol sagt was anderes, TESAT, also weiß ich nicht, ob da dann auch alle rechts sind in der europäischen Bewegung, in der europäischen Europol-Polizeieinheit, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, ne? Also im TESAT 2019 ist es drin. Also ich find's faszinierend. Reformiert werden. Wir brauchen nicht 16 Landesämter, sondern eine kleinere Anzahl, die tut es auch. Und die sind dann auch besser in der Lage, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten. Und es braucht eine gesetzliche Grundlage für die Kooperation. Ja, was meint mit Analyse und so, ne? Ich meine, wir wissen ja, dass zum Beispiel beim Thüringer Verfassungsschutz dieser Herr von der Amadeo-Antonio-Stiftung da der Chef von dem Laden ist. Und ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass das alles so die total unvoreingenommenen, sich nur an die Tatsachen haltenden Leute sind, sondern das sind ja auch teilweise irgendwelche Politaktivisten, die da in diesen Posten da irgendwie hocken. Also ja, und weniger, ja, wir brauchen weniger. Ja, welche von den 16 Bundesländern wollen denn ihr es abgeben? Hä? Wir wollen kein Amt für Verfassungsschutz haben, ja. Das bin ich mal gespannt, wie viele da sagen, das machen wir dann nicht. Also Operation von Nachrichtendiensten und von Polizei. Ereignisse wie die Ermittlungen rund um den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz haben doch gezeigt, Behörden müssen sich aufeinander verlassen können, damit unsere Sicherheit nicht unter dem Föderalismus leidet, sondern damit Informationen weitergegeben werden und damit am Ende auch jemand politisch zuständig ist und politisch verantwortlich, falls etwas passiert. Wenn wir das machen, dann kommen wir bei der Bekämpfung von Extremismus in Deutschland voran. Ja, wisst ihr Bescheid. Welche Partei war denn nicht cool? FDP. Okay. Oh, kommen wir zu einem absoluten Schmankerl. Wir wissen ja, alle sind rechts und deswegen möchte ich hier mal aus dem Spiegel vorlesen. Braune Flut. Den Pariserinnen wird das Plätschern vergällt. Wo ein vereinzelter Bikini im Freibassin paddelt, ist er bald von bräunlichen Schwimmern eingekreist und angetaucht. 10, 20 Algerier, Hände zerren an den Verschlüssen des Badekostüms und rauben der Trägerin das Textil. Vor allem am Wochenende beherrschen die souverän gewordenen Nordafrikaner die Pariser Bassins. Das auf Seine-Pontons schwimmende Feudalbad Deligny, genauso wie das Vorstadtbecken von Puteaux. Folge, die Bademädchen meiden die Wässer an solchen Tagen, ihr männlicher Anhang bleibt fern. Energische Bademeister, die gegen die Freibeuter einzuschreiten wagen, werden nach Dienstschluss auf dem Trockenen von feindseligen Rotten bedroht. Von den Algeriern aus Algerien verjagt, sehen sich die Franzosen nunmehr von den Siegern auch aus den Schwimmbecken ihrer Hauptstadt gedrängt. Auf Abhilfe ist nicht zu rechnen. Denn Tag für Tag verlassen an die 600 Algerier das von Arbeitslosigkeit und Inflation geplagte Land Benbellas, um beim ehemaligen Kolonialherrn jenseits des Meeres Brot zu suchen. Die Pariser Polizei sah sich bald vor der Aufgabe, mit einer Kolonie von 200.000 Algeriern fertig zu werden, die zwar nur 3% der hauptstädtischen Bevölkerung ausmacht, auf deren Konto jedoch im vergangenen Jahr 32% der Morde, 39% der Autodiebstähle und 58% der Diebstähle mit Schusswaffengebrauch gingen. Aber nicht den Balken rot machen, das wäre schlimm. Ein Teil der Einwanderer importierte überdies die Gewohnheiten ihrer sanitär unterentwickelten Heimat samt den dort in Blüte stehenden Gebrechen, Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten nach Frankreich. In Marseille, dem wichtigsten Importort, waren die Ankömmlinge bislang schon medizinisch gesichtet worden, jedoch so behutsam, dass von einer wirksamen Kontrolle nicht die Rede sein konnte. Um des algerischen Erdöls und der algerischen Atombombenterrains willen vermeidet die Pariser Regierung alles, was nach Diskriminierung der in Frankreich lebenden Algerier aussehen könnte. Um Algerien vor der Entvölkerung und Frankreich vor weiterem Zustrom einigermaßen zu bewahren, vereinbarten Paris und Algier jedoch Mitte April, die Auswanderer künftig schon in der Heimat zu sieben. Ein in den algerischen Großstädten eingerichteter Gesundheitsservice wird die Frankreichfahrer ab 1. Juli auf Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten prüfen. In den hauptstädtischen Schwimmwassern werden die Braunen sich weiterhin tummeln, um die Barneusen anzutauchen und abzutasten. Der für Musulmanen ungewohnte Anblick knapper Bikinis lässt die Schwimmer Freude ahnen, die sie sonst schwer finden. Unter den 600.000 Frankreich-Algeriern sind nur 40.000 Frauen. Den Artikel hat mir ein Bembel zugesendet. Und der Artikel ist, wie Oscar Wilde im Chat auch gerade schon richtig sagt, der ist von 1964. Interessant, wie man damals noch über Dinge sprechen konnte, die einen irgendwie an der Gegenwart gestört haben oder die einen besorgt haben oder wie sehr man doch Leute auch noch beim Namen nennen durfte und sagen konnte, das geht so nicht. Aber heutzutage ist es ein bisschen anders. Ja, immer strenger. In Österreich gibt es ein Schwimmbad, da haben sie einen Venenscanner eingeführt. Allerdings hat das eigentlich einen ganz anderen Grund, als wir jetzt möglicherweise vermuten, nämlich, dass sie da diese Kartenübergabe vermeiden wollten. Und zwar kriegen die Leute aus dem Dorf wohl, die da wohnen, kriegen eine kostenlose Karte und Leute, die von außerhalb kommen, die müssen eben eine kaufen für ein Fuffi. Und ja, damit sie das eindämmen können, haben sie jetzt einen Venenscanner eingeführt, im Mai, glaube ich, schon, und prüfen dann eben jeweils, ob der Kartenbesitzer auch zu der Karte gehört und so. Ja. Es ist so wie eine Möglichkeit, die Kontrolle nochmal hochzuschrauben. Ne? Auch an der Stelle, wenn man unbedingt meint. Ja, die Panorama hatten ja ein Kamerateam auf dieser Sea-Watch, diesem Schiff, was ja jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist. Und da gab es dann natürlich jede Menge Stimmen, die gesagt haben, ja, es ist inszeniert und so und für euch irgendwie. Und die Frau Reschke sagt hier, Antwort an alle Wahrheitsverdreher. Und übrigens, als unsere Reporter an Bord gehen, könnte sie schlecht wissen, dass ein paar Tage später tatsächlich ein Notruf eingeht. Ja, also ich meine, ihr seid auf diesem Schiff, dessen Aufgabe das irgendwie ist, da irgendwelche Leute einzufangen. Und dann passiert das und ihr seid nicht da drauf gegangen, um das zu filmen, oder wie? Also. Ja, das ist wirklich Wortklauberei, ja, weil der Ablauf ist ja so, dass ein Flugzeug, die angefunkt hat, dass da jemand Hilfe benötigt und das wäre dieser Notruf, der eingegangen ist. Aber die ganze Mission ist ja dahin zu fahren, um für solche Notrufe empfänglich zu sein. Deswegen ist es auf jeden Fall Wortklauberei. Ja, also da kann man sich nur fragen, warum überhaupt? Das ist so dämlich. Sehr unprofessionell. Ja, das hier ist ein spanischer Artikel, der ist hier mit Google übersetzt, deswegen nicht wundern, wenn das ein bisschen komisches Deutsch ist. Auf jeden Fall warnt die spanische Regierung die Open Arms, das ist auch so ein Schiff, davor, dass bei der Rettung von Migranten eine Geldstrafe von bis zu 900.000 Euro verhängt werden kann. Also das mal so als kleines Kontrastprogramm. Ich glaube, es hat uns auch ein Zuschauer geschickt. Ja, also während hier in Deutschland alles gefeiert wird und das alles irgendwie nur, ist alles Rettung, ist alles notwendig und auch die Leute nach Europa fahren, ist alles das Beste, was man machen kann, so alles andere wäre unmenschlich und weiß ich nicht was. Und hier in Spanien sagen sie halt so, ja, wenn ihr das macht, wenn ihr die Leute hierher bringt, dann 900.000 Euro. Wie hat der Salvini das geschafft, die Spanier so aufzuhetzen? Das ist ja krass. Also die Rakete, aber aus Porto kannst man es nicht. Aber ist Spanien nicht sogar ist da nicht eine sozialistische Regierung oder waren die schon wieder weg? Nee, das ist, soweit ich weiß, noch eine sozialistische Regierung, ja. Also mit Sozialdemokraten. Vielleicht haben die noch nicht von Intersektionalität gehört. Übrigens gibt es gerade von heute eine Meldung, dass ein Kreuzfahrtschiff westlich der Peloponnes, also der griechischen Halbinsel, ein Boot mit Flüchtlingen aufgegriffen hat und nach Griechenland gebracht hat. Die waren allerdings in ihrem Boot unterwegs von Griechenland nach Italien. Jetzt frage ich mich, warum da wieder dann von irgendwie. Ah ne, hier wird sogar, im Artikel wird sogar von Migranten gesprochen. Sie haben das Flüchtlinge weggelassen. Aber das ist Seenotrettung. Meine Leute von Griechenland nach Italien auf einer Nussschale fahren. Okay. Ja gut, technisch gesehen schon, ne, wenn sie eine Nussschale da. Ist ja gerade das Ding. Ne? Also im Prinzip, wenn Leute in Not sind, dann müssen sie halt schon gerettet werden. Die Frage ist halt, wohin? Und die andere Frage ist, wie sind sie in diese Not gekommen und wird da nicht drauf spekuliert? Und da haben wir dieses Video gesehen, wo die Leute da umsteigen in ein anderes Boot, wo dann unsere Nebelkerzenwerfer vom öffentlichen Faktenfindern oder ich glaube, das war von Korrektiv, die dann irgendwie meinten, so, ja, ist aber nicht bewiesen, dass sowas gemacht wird. So, glaubt nicht euren Augen, Leute, eure Augen tauschen euch nur. Was passiert mir eigentlich, wenn ich in einem total ranzigen Boot vor Griechenland in See steche und dann eine Rettungsaktion durchgeführt wird? Ich könnte wetten, ich muss die zahlen. Oder meine Versicherung. Könnte passieren. Diese Leute zahlen natürlich nichts. Naja, ist eh unnötig. Mann, was willst du da? Soll sie denn Schuldschreibung geben, oder? Ja, das ist dem Schipper schon gegeben. Zahlen sie dann per Kreditkarte am anderen Ufer. Ja, so abwegig ist das ja gar nicht, weil viele von den Leuten, die hierher kommen, ja durchaus aus den wohlhabenden Schichten ihrer Länder stammen. Ja, relativ. Jetzt zu der Sache mit Spanien. Wir reden ja hier immer über das Gebiet von Tunesien, Libyen, dort, wo die Migranten aufgesammelt werden. Es fahren ja sehr wenige Leute, ich sage jetzt mal, von Libyen so weit, bis sie vor Spanien wirklich irgendwie in das Gewässer von denen kommen werden. Es geht um die Open Arms NGO, die fährt halt von Spanien dorthin und ist in der Vergangenheit halt auch schon mit Flüchtlingen wieder nach Spanien zurückgekehrt, wobei da halt auch wieder immer so Sondersituationen geschaffen wurden, von wegen so, ja, warum seid ihr nicht in Italien hingekommen? Ja, die haben uns abgelehnt, darum, ach ja, okay, jetzt könnt ihr hier anlegen und sowas. In Barcelona war ja vor einiger Zeit so eine Sache auch, wo 600 Leute, glaube ich, genommen wurden oder sowas. Und das ist der Hintergrund, weil Spanien halt sich sehr abseits sieht. Und in Spanien ist das Ganze auch wirklich sehr umstritten, muss man sagen. Ja, also die Opposition und die Regierung, die streiten da sehr stark drum. Ja, aber die sind sehr streng da jetzt. Ja, die sagen, wenn ihr das macht und ihr kommt mit den Migranten zurück, dann nehmen wir die vielleicht auf, aber danach wird das Schiff stillgelegt. Und also schon recht drakonische Strafen. Ja. Es dürfen keine Such- und Rettungsmaßnahmen oder andere Operationen durchgeführt werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen. Ja, ja, da haben wir es wieder wie vorhin. Ne, die haben eine Operation durchgeführt, die mit großer Wahrscheinlichkeit dazu geführt hat, dass sie halt Migranten aufnehmen. Darum war das Fernsehteam auch dabei. Ja. Okay, das ist völlig sehr drollig. Deutsche Touristen kochen Kaffee in Venedig. Fast 1000 Euro Strafe. Also zum einen, was hier in der Überschrift noch nicht drinsteht, aber in dem Artikel ist, die haben Stadtverbot bekommen. Also da ist es quasi raus mit euch. Solches Verhalten wollen wir nicht haben. Kaffee kochen in Venedig. Und das Ganze, also dieser Spruch, den sie irgendwie abgelassen haben, ich fand's so drollig. Also wirklich, mit was für einer... Kaffee kochen, was ist das Problem? Ja, eben, ich kann es dir nicht erklären, aber die seien schlecht erzogen, dass sie sich da einen Kaffee kochen. Und was heißt irgendwie, also der ganz schön einen abgelassen hier, der Typ. Venedig-Tourismus respektiert werden. Und diese schlecht erzogenen, die denken, sie können in die Stadt kommen und machen, was sie wollen, müssen kapieren, dass sie gestellt, bestraft und verbannt werden, erklärte der Bürgermeister. Ich habe ein kleines bisschen Verständnis habe ich dafür, weil Venedig ist wahrscheinlich nicht der einfachste Ort, wenn du irgendwie die Tourismusmassen im Zaum halten kannst, musst. Und ich denke, dass da auch viele Arschlöcher dabei sind. Und ja, auf jeden Fall. Das halt fürs Kaffeekochen finde ich halt auch, oder Picknicken. Ja, solange die nicht ihre fettigen Sachen irgendwie auf eine Säule legen oder so. Das ist halt, diese Stadt möchte halt auch verdienen. Und wenn man weiß, was ein Kaffee in Venedig so kostet in der Innenstadt, dann versteht man auch, warum die jede Möglichkeit des Selbstverpflegens möglichst ausschließen wollen. Also ich verstehe es ein ganz kleines bisschen, aber insgesamt finde ich es vollkommen lächerlich. Und apropos vollkommen lächerlich, hier haben wir auch noch den Gender Sentencing Gap, den es ja auch gibt. Dass Frauen für die gleiche Straftat weniger Strafe bekommen, in diesem Fall auch. Nämlich der Mann mehr als doppelt so viel. Wahrscheinlich hat er gesagt, ich habe den Kaffee gekocht und sie hat nur gepicknickt. Und dann gab es irgendwie... Ja, keine Ahnung, aber... Sexismus. Venedig ist halt... Aber ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute da hin müssen. Ne? Also das ist wirklich was... Würde mich interessieren, wenn es nicht so komplett überlaufen wäre und dazwischen sich praktisch mit einem Volksfest durch eine Stadt zu schieben, ist einfach nicht mein Ding. Und es soll auch ganz schrecklich stinken. Griechische Ärzte sollen gefälschte Atteste an Migranten verkauft haben. Kellas, was hast du? Diphtherie? Ja, so. Was kann ich dir aufschreiben? Wie die Staatsanwaltschaft in Athen bekannt gab, wurden 9 Personen festgenommen. 2 von ihnen schickte ein Richter in Untersuchungshaft. Der Vorwurf, mit gefälschten Attesten sollen sie den Migranten geholfen haben, die Insel verlassen zu können, gegen Geld. Dieses System machten sich Ärzte und Krankenpfleger im Krankenhaus Panteleimon offenbar zunutze. Gegen eine Zahlung von bis zu 500 Euro sollen die Verdächtigen Dokumente ausgestellt haben, wonach eine Behandlung auf dem Festland vonnöten sei. Nach Informationen von Welt sind sowohl Chirurgie als auch die Neurologiestation betroffen. So scheinbar hast du, wenn du dann halt gezahlt hast, hattest du damit einen Grund der Weiterreise, und wenn du nicht gezahlt hast, musstest du vor Ort in ein Auffanglager bleiben und mit den Attesten konntest du eben weiterreisen. Ja. Und zwar 69 Fälle, die sie mitbekommen haben, also wegen denen ermittelt wird. Auffällig, ne? Wenn aus einem Krankenhaus so viele Leute kommen mit so komischen Diagnosen. Ja gut, aber ich meine, dass ein Schwarzmarkt entsteht, wo ein Bedarf ist, das ist eines der ältesten Gesetze der Menschheitsgeschichte, oder? Also, ja. Dass Leute da verdienen wollen, einer Notlage von anderen oder wie auch immer, das ist doch immer so. Jetzt lernen wir was über Rassismus. Oh je. Bei mir hätten die Noten tatsächlich für ein Gymnasium gereicht. Aber es wurde dann einfach beschlossen, dass eine Realschule vielleicht der sicherere Weg für mich ist, wo ich dann gute Noten erreichen kann, anstatt auf einem Gymnasium schlechte Noten. Das ist definitiv Rassismus. Also ich musste damals, obwohl ich deutsche Vorfahren in bis in die dritte Generation mindestens habe, musste ich einen Mathe-Test machen, bevor ich aufs Gymnasium durfte und hab nicht für einen Moment dran gedacht, dass das Rassismus sein könnte. Aber die sind betroffen hier. So erleben ihn betroffen. Ich weiß, dass das bei meiner Schwester schwieriger war. Die ist 3,5 Jahre älter. Und da gab es tatsächlich eine Lehrerin im Kollegium, die wollte einfach nicht, dass sie auf das Gymnasium kommt. Obwohl die Klassenlehrerin eine Empfehlung ausgesprochen hat. Die war einfach dagegen, auch mit der Begründung so, das Migrantenkind soll nicht aufs Gymnasium. Wenn wir uns ansehen... Auf jeden Fall passiert, ne? Ja. Genau so in dem Wortlaut. Wie hoch der Anteil von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium ist, die Migrationshintergrund haben, dann ist der immer noch viel zu gering. Wenn wir uns ansehen, wie viele... Viel zu gering. Die wüsste, wie hoch der sein sollte. Und vor allen Dingen auch, was die Gründe sind, nämlich Rassismus. Nicht irgendwie, dass man sagt so, ja, die Frauen brauchen nichts lernen oder so irgendwie in irgendwelchen Familien, so nach dem Motto, wir heiraten dann eh irgendwelche rückständigen Ansichten darüber oder so. Oder irgendwie, ja, von wegen, dass hier, leg dich nicht mit den Leuten an, irgendwie bleib in deinen Kreisen irgendwie, keine Ahnung. Oder kannst du später sowieso irgendwie bei mir in der Firma irgendwie machen, brauchst nichts lernen oder so. Irgendwelchen Kram. Das ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum bei den Migranten da irgendwie weniger Leute auf dem Gymnasium sind, sondern es muss Rassismus sein. Es muss einfach so sein. Weil es sind ja zu wenig. Also. Ja, Schülerinnen und Schüler, die einen... Was meinst du? Da kann es auch keine Sprachbarriere geben oder sowas. Nein, nein. Das auch nicht, nee. Migrationshintergrund haben, die Schule sogar abbrechen und ohne einen Schulabschluss aus dem Schulleben ausscheiden, dann ist es dramatisch. Der ist signifikant höher als der von Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshintergrund. Und das ist etwas, was man auf gar keinen Fall einfach so bestehen lassen kann. Das Traurige ist wirklich, dass egal welche Schülerinnen oder Schüler, die ich anspreche darauf, die Migrationshintergrund haben, jeder von ihnen kann irgendwie erzählen, dass sie irgendeine Erfahrung gemacht haben. Das fängt bei kleineren Sticheleien an, teilweise dann auch zu unterschwelligen Beleidigungen kommt es dann auch. Das unterschwellige Beleidigungen? Wie funktionieren die denn? Microaggressions. Also. Ja, Microaggressions, da habe ich mal, als ich in der Schule war, zu einem gesagt, haha, der ist dumm, der ist sitzen geblieben. Und dann wurde ich deswegen von meinem Klassenlehrer ermahnt, dass ich die anderen nicht mobben darf. Und dann frage ich mich so, ja, bleibst du sitzen, weil du klug bist oder weil du nicht klug bist? Er bleibt sitzen, weil er es kann, okay. Und es war nicht böse, weil es war ein Kumpel von mir und der ist aber zum Klassenlehrer gerannt, weil er sich dachte, ja, fick dich, Alter. Abel, ganz weißt wichtige du? Lektion, das war kein Kumpel. Abel. Ja, ich weiß. Abel, ich hab mal hier in der Grundschule mal zu einem Kumpel von mir gesagt gehabt, so, mit dem ich mich halt irgendwo immer so ein bisschen gekloppt habe verbal, ne? So, deine Mutter schwitzt beim Kacken. Und der war mir dann so böse, der hat angefangen zu heulen und gesagt, dass sein Vater bei der Polizei arbeitet und meine Eltern und mich hinter Gittern bringen wird, so. Und ich habe dann daraufhin dann so hart dann irgendwo meinen Eltern dann was vorgeweint, so. Und die so, was ist los, Junge? So, um 3 Uhr morgens komme ich zu denen rein, so, und heul so. So, was ist los? Ja, ich habe gesagt, deine Mutter schwitzt beim Kacken. Und die haben gelacht. Und das ist alles Mikroaggression, Alter. Deswegen bin ich so geworden, wie ich bin, Alter. Ich will da noch dazu sagen, in dem Jahr, wo ich das dem Schüler vorgeworfen habe, bin ich selber sitzen geblieben. geblieben. So. Aber trotzdem, das hat nichts mit Klugheit zu tun. Für mich machen, okay, das ist jetzt meine Bewegung, es geht nicht um dich, Abel. Nein. Es ist doch auch nicht so, dass es Sticheleien oder You're a Liar und You Suck nicht schon gegeben hat, bevor wir so einen hohen Migrationsanteil an den Schulen hatten. Da kann man in die Schulschwänke von irgendeinem Dichter oder so reingucken, da ist sich schon gepiesackt und sich Namen gegeben worden gegenseitig. Ja. Das ist irgendwie Teil of part and parcel of living in a big school. Ja, so passt dich an. Ja. Das krasseste Erlebnis war auch in der Oberstufe und da wurde ich von 9 Mitschülern als Blackshit beleidigt und zwar nie ins Gesicht, aber hinterm Rücken. Und die Schule hat überhaupt gar keine Stellung dazu genommen. Ja, brauchst ja irgendwie auch Öffentlichkeit dazu, um das zu beweisen, oder? Mhm. Wenn du selber sagst, ich habe das noch nie gehört, aber ich bin mir sehr sicher, dass die mich so nennen, sagt die Schule, ja, tut uns leid. Ja. Wir machen hier kein Pre-Crime. Oder irgendwie auf Hören sagen, Leute verurteilen. Ja, und außerdem, dann war es wahrscheinlich so ein Ding, wo sich einer besonders cool vor seinen Freunden irgendwie führen wollte und dann sowas gesagt hat irgendwie. So eine Situation habe ich echt mal erlebt und dann hatte der Schwarze das immer gehört und kam rüber und meinte, was hast du gesagt? Und Okay. Dann kam es rechts oder links. Ne? Also, ja, so aber so kann man das ja auch regeln. Ja. Aber man kann auch irgendwo hingehen und sagen. Ja, ich kann mich vor allem noch an meine Schule erinnern, wo es genau einen Kind of Color gab, also wenn man jetzt mal die ganzen Türken und so dann nicht mitrechnet. Und der war Schulsprecher. Also so viel zum Thema die unbeliebten Leute. Exotenbonus nie gehört. Also selbst wenn es nur Gerüchte sind, hätte ich mir gewünscht, dass sie gesagt haben, sowas hat an unserer Schule keinen Platz. Es gab auch Lehrkräfte, die diese oft rassistische Kommentare abgegeben, also gerade nur so nach dem 11. September gab es ganz, ganz oft so Witze von Lehrkräften oder dann haben sie plötzlich das Thema Terrorismus im Unterricht behandelt und ich stand da immer sehr... Plötzlich, nach dem 11. September ganz plötzlich, auf einmal, ich weiß gar nicht warum. Warum sollte man das denn tun? Das Thema Holocaust wird nie behandelt. So, nee. Weißt du, ein Kumpel von mir meinte mal zu mir, der ist Türke, der meinte, eher die ganzen Deutschen, nachdem die in der Geschichte, im Geschichtsunterricht das erste Mal das Thema Holocaust gehört haben, da haben sie dann danach den Kopf hängen lassen, wenn sie über Deutschland gesprochen haben. Und genauso lassen die Türken einen Kopf hängen, wenn sie über Islam sprechen, wenn es erstmal über Terrorismus gesprochen wird. Ja, Welt ist halt nicht nur positiv. Ja, da. Doch, sehr auf dem Fokus. Also es gab sehr oft so Kulturalisierung und wie ist das bei euch? Und jetzt machen wir einen Vortrag dazu und jetzt erklär mal irgendwas. Und das fand ich immer sehr, sehr befremdlich irgendwie, warum ich jetzt so für irgendwas erklären muss. Diese Erfahrung machen auch heute ganz viele Jugendliche, die zu uns in die Beratung kommen. Mir hat letzte Woche ein Schüler gesagt, ich war auf einer sehr, sehr tollen Schule und 99% haben sich wohlgefühlt, nur ich mich nicht. Und auch da hat die Schule versagt, meinte der Schüler. Und ich ja. Weil die Schule ja auch dazu da ist, dass sich jeder dort wohlfühlt. Genau. Was glaubt ihr, wie ich Mathe und Latein und Sport gehasst habe und trotzdem musste ich da hin? Ich auch. Also was ich wissen würde, ist, wie die damit umgehen, wenn irgendwie Mohammed mitten im Unterricht aufsteht oder irgendwo aufsteht und einen Hitlergruß macht so oder Sieg Heil ruft. So, wie gehst du damit um? Oder wenn da irgendwie jemand sagt, ja, Juden sind für mich halt einfach Schweine so. Das ist halt so. Also ich hatte mal einen Mitschüler aus dem Iran und der hat, das war aber noch vor dem 11. September 2001, mal gesagt, Heiliger Krieg ist gut. So am 10. September. Der hat uns zwar von der Lehrerin einen großen Vortrag bekommen, dass das keine gute Aussage ist, aber ja, prinzipiell hat er das halt gesagt. Ja. So. Also so am 10. September 2001. Ja. Nee, noch ein bisschen früher. Und dann am nächsten Tag so, wum, wum. This tweet aged badly. Wenn sich von 100 Kindern 99 wohlfühlen und eins nicht, dann hat die Schule versagt. Finde ich nicht. Ich finde auch, wenn sich 20 Kinder nicht wohlfühlen, guck mal, ist es egal. Also, ich will nicht noch mehr Geld in die Schule reindonnern. In den Niederlanden gibt man weniger pro Kopf pro Schüler aus und ist in der PISA mit besseren Ergebnissen gesegnet. Deswegen will ich hier das Rumgejammere auf hohem Niveau gar nicht wirklich hören. Ja, und auch eben bei dem Typen, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, der sagt ja auch im letzten Satz so, ja, auch viele, die bei uns in die Beratung kommen. Wenn du natürlich so eine Anlaufstelle bist für Leute, die meinen, sie werden diskriminiert und du hörst den ganzen Tag nur Diskriminierungsgeschichten, ja, warum wohl? Also, das ist vielleicht eventuell nicht so ein ganz repräsentatives Bild von der Gesellschaft, in der wir leben, eventuell. Ich erinnere mich daran, dass mein Physiklehrer damals auf dem Elternsprechtag meiner Mutter gesagt hat, nee, die Mito kriegt eine 6 in Physik, weil die kann ja kein Deutsch. Da habe ich nie drangenommen, wenn ich mich gemeldet habe, ging fest davon aus, ich kann diese Sprache einfach nicht. Meine Mutter hat sich dann wahnsinnig aufgeregt, weil natürlich, wie man hört, Deutsch meine Muttersprache. Ich konnte damals überhaupt keine andere Sprache. Und der war jetzt A, sehr rassistisch, B, war der auch sehr sexistisch. Ich hatte immer das Gefühl... Das ist über Little Britain, wo mit der Ja, die überleg dir mal, das sei Physiklehrer. Lehr das 30 Jahre lang. Seh die Realität von den Geschlechterverhältnissen abgebildet. Dann machst einen Kommentar, dass vielleicht nicht alle dieselben Interessen in dem Fachgebiet haben und dann bist du sexistisch, weil Gründe. Also ich habe einen Deutschlehrer gehabt, der hat mich als Harry Potter bezeichnet. So ja, cool. Das hat mich jetzt echt zerstört, Mann. Richtig. Das habe ich doch auch schon mal gemacht. Verdammt. Ja, und das ist alles Mikroaggression, weißt du so, ihr meint es nicht böse, aber es sind eure Privilegien da. Ihr seht ja nicht aus wie Daniel Radcliffe, ja. Russische so. Harry Potter. Russische Harry Potter. Ja, aber halt, meine Güte, ja, es gibt rassistische und sexistische Lehrer, ja, aber weißt du, wenn sie so schlimm sind, wenn du schon die ganz großen Begriffe rausholst und sagst, die Person ist dieser ganz schlimme Begriff da, ja, dann würde das den anderen Leuten auch mit auffallen. Ja, so, komm, ja, Mann. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass man sich in der Klasse irgendwie hinstellen kann und irgendwie sagen kann, so, ja, die kriegt eine 6. Also. Es ist, ja, es muss doch irgendwo Gründe geben. Ich meine, die kann schon vorzu, dass sie bist, früher vor allen in der Dingen, Klasse ich mein... halten, zu dem Punkt nicht gut Deutsch kannte. Ist doch voll okay. Ja, aber wenn Deutsch ihre Muttersprache ist, ist das schon ein bisschen befremdlich, weil wenn man die Muttersprache beherrscht und Physik in der Schule hat, dann ist man ja schon ein bisschen älter. Also ja, genau, verstehe also ich Physik, nicht so ganz die Geschichte. Das kann ja nicht in der Grundschule sein. Ja, ich verstehe es überhaupt nicht. Also vor allen Dingen, ich meine... Das müsste ja, also ich habe es auch mal angedruckt bekommen, eine 6 zu bekommen, es war eine Religion und euch jetzt total überraschen. Und ja, also, und das fanden andere Leute jetzt nicht so lustig, ne? Also ich meine, naja, ich kann euch genau ich weiß, sagen. Es ist keine Frage, dass es wie in jeder Bevölkerungsschicht auch unter den Lehrern Arschlöcher gibt und vielleicht auch Rassisten oder Sexisten. Will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wie groß ist der Anteil? Ist das über 50%, dass das so bedrohlich auf diese Menschen wirkt? Oder sind das in Wirklichkeit die ein, zwei Fälle aus der ganzen Schullaufbahn, die einem im Kopf bleiben? Ich bin da nicht so sicher. Das mag vielleicht ein bisschen subjektiv sein, dass ich mich immer ein bisschen mehr anstrengen musste, dass ich von vornherein immer mehr Leistung erbringen musste. Das denkt jeder, Mädchen. Das denkt jeder, außer den Leuten, denen es in die Wiege gelegt wird. Mal, Leistungsdruck ist so als Wert kulturell so ein Ding, das hat wie gesagt jede Kultur so, aber es gibt da halt trotzdem so Ausnahmesituationen und deswegen ist nicht jede Kultur gleich, nur weil sie Leistungsdruck hat. So, und der Leistungsdruck kommt ist gut. Aus der Familie. So, eigentlich hauptsächlich kommt überhaupt die Stabilisierung von dem Wert von, ja, ich muss mehr leisten oder ich muss generell was leisten, eher aus der Familie selbst. So, weißt du, so Migrantenkinder in der ersten Generation ist es nicht untypisch dafür, dass die Leute immer von ihren Eltern zuallererst gepusht und gestraft werden, wenn die schlechte Noten nach Hause bringen. Ich weiß noch, wie ich mal eine 3 nach Hause gebracht habe. Meine Eltern dachten so, was soll denn der Scheiß? Was machst du da? So. Also das ist vollkommen okay. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Getan habe und auch die entsprechenden Noten bekommen habe, aber ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mich nicht so angestrengt hätte. Es gibt ja verschiedene Studien dazu, die zum Beispiel gezeigt haben, dass bei der Benotung häufig, je nachdem wie der Nachname oder der Name generell eines Schülers, einer Schülerin ausfällt, die Benotung schlechter ausfällt, wenn es sich dabei um zum Beispiel türkische oder arabische Namen handelt. Stelle ich zum Beispiel in Frage. stelle ich absolut in Frage, solche Studien. Ja, ich auch. Also, das ist, stelle ich in Frage. Also, ja. Da hätte ich gern die Studie gesehen. Wir hatten bei uns neulich auch in der Uni das so gehabt, wo wir halt in interkulturelle Kommunikationsseminar darüber gesprochen haben. Da hieß es dann auch, ja, das macht man, um Diskriminierung vorzubeugen. Also, ja, inwiefern beugt es denn das vor? So, was? Ja, okay, ja. Dann weiß der Lehrer halt deinen Namen nicht. Der kennt dich beim Namen. So, du kannst dir auch einen anderen Namen überlegen. Du kannst einen Buchstaben in deinem Namen ändern. Das wird nichts ändern. So, komm, Mann. Gleich die Diskriminierung aus, indem man auf anderer Seite die anderen diskriminiert. Ja. Ich heiße Nadja Abubafi und in der Schule wurde es nicht immer unbedingt richtig ausgesprochen. Abubafi, so richtig Rio-Pott-mäßig. Also ganz häufig tatsächlich Minu, weil irgendwie das ist ja ein Name, den man kennt. Ich habe dann irgendwann später auch mal eine Minu kennengelernt irgendwie und war ganz erleichtert, dass es diesen Namen gibt. Aber sie haben irgendwie tatsächlich manchmal Midori, wo du denkst, die hat nichts, das ist nicht mal irgendwie, außer dass der Anfangsbuchstabe gleich ist, es hat nichts damit zu tun. Ich heiße ja Suhal Özbey und ganz häufig wird daraus Suhal gemacht und aus Özbey wird Özbey gemacht, aber ich sag mal, ich habe mich mittlerweile... Sag mal, was ist denn mit euch los, Leute? Versteht ihr nichts von der menschlichen Existenz? Ich meine, ja, ich wollte gerade sagen. Was? So, mein wenn Name? Wenn ich nach Japan gehe und die Leute da versuchen, meinen Nachnamen auszusprechen, werde ich viel Spaß haben. Das ist doch kein... Ah! So weit brauchst du gar nicht greifen, ja. Ich kann einfach direkt halt so darüber erzählen, dass mein Name, ich stelle mich einfach nur mit Dennis vor, ja. Und wenn Leute halt ein bisschen näher fragen, sage ich halt Dennis mit einem N so. Und dann sagen Leute auch so, also spricht man das eigentlich Denise aus. Und ich sag, ja, nee, eigentlich nicht ganz so. Also es ist halt so eine russische andere Aussprache, Intonation, wie das halt sprachlich halt bedingt ist, ja. Du sprichst aus wie Penis. Ja, Penis. Ja, aber mein Nachnamen oder mein Patronym sage ich erst recht nicht. Also Patronym ist so dieses Grigorjewitsch, das ist so des Vaters Name noch irgendwo mitverwendet als Mittelname. So. Das bringt den Leuten hier nichts. Die wollen einfach nur wissen, hey du, wie bezeichne ich dich, dass wenn ja, was los ist, wenn also, jetzt irgendwie das Haus brennt. Was das auch für ein Cut ist, von hier werden Existenzen zerstört zu die Leute sprechen meinen Namen nicht richtig aus. Und ich ja, habe auch einen. Vielleicht sollte man das mit einem Namen versehen, diese Geschichte. Ich stimme für Banaschuks Law. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich habe nämlich auch einen nicht deutschen Namen, den auch jeder ausspricht, wie er will. Und ich korrigiere die Leute da auch nicht, seien die fragen mich, wie man das ausspricht vorher. Dann sage ich es ihnen. Aber ansonsten ist mir das scheißegal, wenn die das sonst irgendwie aussprechen. Selbe. Ich meine, ich habe mir nicht ausgesucht, wie ich heiße. Ich habe den Namen einfach so da und hab den halten, was soll's. Aber generell, die Funktionalität ist dieselbe. Du sagst das Wort und ich höre eher zu. So. Ja, man kann sich seinen Namen nicht aussuchen, aber man kann sich aussuchen, ob man rumopfern will. Das kann man. Das so, aber eben, ich hab einen Namen, einen Nachnamen, für den ich jede Abwandlung von meinem Nachnamen kenne ich, weil jeder schon mal witzig sein wollte und man kann halt entweder dann sich existenzielle Gedanken darum machen oder man sagt dann, ey, du Arschloch, du bist vielleicht kreativ. Das habe ich noch nicht gehört. Man muss halt irgendwo in seiner Entwicklung kognitiv irgendwo stecken geblieben sein, weil das ist so eine Phase, da geht jedes Kind durch, wenn es in der Grundschule ist. So, dann nimmt man deinen Namen und macht damit lustige Reime, die damit auch irgendwo abgefunden sind. Dass Lehrkräfte häufig nicht die Namen der Kinder, die sie über 2 oder 3 Jahre beschulen, aussprechen können. Das hat eine Signalwirkung auf die Kinder, nämlich festzustellen, dass sich die Lehrkräfte nicht wirklich für sie interessieren. Das sind Formen von Diskriminierung, wo ich sagen würde... Das ist eine Märchenerzählung, dass sich die Lehrer tatsächlich für die Schüler interessieren. Und desto früher wir das anerkennen können, desto besser. Die wollen nur ihren Job machen, ihren paar Sachen runterlabern, paar Kinder blicken, paar Kinder sitzen hinten, machen Quatsch, die fallen durch. Das ist das Leben. Die Lehrer interessieren sich nicht dafür. Dass ein Lehrer die Namen der Kinder nicht kennt und weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Das ist wirklich realitätsfremd, sowas zu behaupten. Vor allem so absoluten Einzelfälle sein. So, ja. Was, was soll ich denn dann machen? Soll ich jetzt irgendwie sagen, ich ordne jetzt jedem Kind eine Nummer zu? Oder soll ich sagen, ich personalisiere das alles? Weil, ich meine, was willst du denn? Willst du Benachteiligung oder Bevorzugung? Was willst du im Endeffekt, weißt du? So, ja, Signalwirkung hier. Ja, aber die Signalwirkung, so was für eine Halbwertszeit hat die? Wie hart wirkt sie sich denn aus? So, willst du mir sagen, dass es besser wäre, dass dieses Kind besser in der Schule wäre, ja, wenn ich den Namen perfekt aussprechen würde? Warum kann das Kind nicht selbst den Namen, den es irgendwo jetzt gegeben bekommt, mit akzeptieren als Menge von Begriffen, wie es halt genannt werden kann? Weißt du, so liegt es nicht am Kind selbst doch irgendwo zu wollen, irgendwie im Unterricht teilzunehmen und was zu lernen? Sollte das Kind nicht da sein in der Schule, um Wissen zu bekommen, sondern einfach nur, um halt irgendwo schön angesprochen zu werden? Inwiefern verändert das irgendwas? Das ist so, wie wenn du irgendwo Essen in einem Restaurant servierst, aber anstatt einen weißen Teller verwendest du einen blauen. Da fängt schon die Diskriminierung an, die ist aber Halt's Maul. Ganz ehrlich. Diskriminierung fängt da schon an. Okay, es ist jetzt irgendwie abgebrochen. Jetzt fahre ich jetzt auch nicht weiter fort. Ich glaube, es reicht auch. Ach nee, es war gerade so schönes Fremdschämen. Diskriminierung fängt einfach bei einem selbst im Kopf an. Wenn du damit leben kannst, dann bist du die Person, die sich ändern sollte. Och. Er soll tausende Euro zahlen. Pfarrer erhält erstmal Strafbefehl gegen Kirchenasyl, weil er anscheinend einen Schützling länger geschützt hat, wie er das rechtlich dürfte. Und die CSU meinte, es darf jetzt hier nicht rechtsfrei sein und Kirchenasyl ist zwar gut, aber wir sind immer noch in einem Rechtsstaat. Die Grünen, die finden das natürlich furchtbar, dass man jetzt eine Strafe zahlen soll. Und dennoch kam es erst im vergangenen Jahr zu einer Regelverschärfung. So seien Flüchtlinge nun dazu verpflichtet, bis zu 18 Monate lang im Kirchenasyl zu verweilen, bevor die Bundesrepublik das Asylverfahren übernehmen könne. Zuvor belief sich diese Zeitspanne lediglich auf 6 Monate. Seither sei die Zahl der Kirchenasyle deutschlandweit zurückgegangen. Also das ist schon eine Nachricht auf jeden Fall. Was aber auch eine Nachricht ist, ist das Weißweinpaket mit 10 Flaschen für nur 49,90 statt 110 Euro versandkostenfrei bestellen. Das ist wichtig für die Gutmenschen, günstigen Wein zu kaufen zum... Das will ich haben. Das kann man ja den Priester dann schicken, wenn der kein Geld mehr hat, um den Messwein zu kaufen. Das müsste aber Rotwein sein dann. Was? Ja. Du kennst dich ja aus in der Kirche, Chris. Meine ich doch. Das ist ein Gelehrter. Ja, auf jeden Fall nochmal zur kleinen Auffrischung. Dieses Kirchenasyl, das gibt es so im Endeffekt nicht. Also es gibt keine Regelung im Gesetz, dass das erlaubt ist irgendwie. Das Ganze basiert halt im größten Teil darauf, dass kein Innenminister irgendwie groß Bock drauf hat, in der Tagesschau Bilder zu sehen von seinen Polizisten, wie sie Leute aus der Kirche rauszerren. Das ist der Grund, warum dieses Kirchenasyl im Endeffekt geduldet wird. Und dann können die Leute natürlich irgendwelche landesmäßigen Regularien da irgendwie aufstellen, dass sie sagen so, ja, wir dulden das, wenn es so und so gestaltet ist. Ich glaube, in Niedersachsen gab es das mal, dass die Leute gesagt haben so, ja, aber die müssen dann aber auch in dem Raum quasi drin sein, wo halt die Messe stattfindet und so ein Kram. Also die haben dann da irgendwelche Vorstellungen, was sie dann da sagen, unter welchen Bedingungen sie das irgendwie dulden. Aber es gibt keinen, also das gibt es im Prinzip nicht, dieses Kirchenasyl. Das ist eigentlich nur so ein umgangssprachlicher Begriff dafür. Aber es gibt keine rechtliche Regelung dazu, die das einheitlich irgendwie regelt. Und da irgendwie einen Rechtsanspruch oder irgendwas da irgendwie drauf baut. Das ist komplett nur darauf basierend, dass das halt eben geduldet wird. Es ging ja vor einiger Weile durch die Medien, dass Attac, der NGO, die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist. Und dann hat man sich gefragt, ob die Finanzämter denn auf dem rechten Auge blind sind. Und tatsächlich hat die Webseite Journalistenwatch auch eine Gemeinnützigkeit als Status gehabt. Und der wurde jetzt der Journalistenwatch aberkannt. Und zuletzt hatte Hans-Georg Maaßen dem Verein zur Aufmerksamkeit verholfen. Ich fand das ganz interessant, weil bei allem Respekt vor Journalistenwatch und Attac, aber ich bin eher der Meinung, dass wir weniger Gemeinnützigkeit haben sollten. Und ich auch. Und vor allen Dingen habe ich keine Ahnung, warum jetzt ausgerechnet irgendwie eine Webseite, irgendwie ein journalistisches Medium, wenn man das mal so nennen will, gemeinnützig sein soll. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ja, also Rotes Kreuz oder so, okay, ja, aber Attac oder Journalistenwatch, bei allem Respekt, aber nein. Also. Das war, glaube ich, von Mammon. Mammon? Drei. Ja, der steht hier auch kurz AFK, sorry. Achso. Ja, das ist von mir. Ja, man steht ja eigentlich schon da. Ne? Unsere Freiheit soll nach Möglichkeit weiter beschnitten werden. Die üblichen Verdächtigen, Datenschützer und Juristen, sagen, das ist keine gute Idee, wenn man praktisch jetzt auch Personendaten bei Bus-, Bahn- und Schiffsreisen von jedem Reisenden aufnimmt, weil damit Bewegungsprofile natürlich erstellt werden können. Da haben dann wahrscheinlich die Regierungsvertreter gesagt, ach was, nee, das haben wir nicht bedacht, das war auch gar nicht unsere Absicht. Der Witz ist, dass der EU-Rat jetzt darüber diskutiert, weil verschiedene Länder auch darauf drängen. Und Belgien hat auch schon einen Test durchgeführt, wo die Daten von Flixbus und Eurostar-Reisenden gesammelt wurden. Was nicht so ganz klar wäre, was das dann für Deutschland bedeutet, weil bei uns sind Tickets für die Bahn ja teilweise überhaupt nicht personengebunden, sondern man zieht die einfach am Automat und gibt die jemandem oder behält die oder fährt oder was auch immer. Insgesamt frage ich mich, wozu? Was soll das genau bringen? Verstehe ich nicht. Oh, das kann ich dir sagen. Das muss sein. Sonst funktioniert das Ganze mit diesem Social Credit, Smart City. Smart City. Für die Smart City müssen diese ganzen Sachen gemacht werden. Ja. Smart City Dumb Passengers oder was? So, scheiße, Alter. So, nee. So, ich glaube, das hat irgendwo damit angefangen, dass wir gesagt haben, ja, ist schon okay, wenn irgendwo Candy Crush mein Facebook-Profil betrachten kann, was soll's. Und jetzt haben wir halt einfach EU diskutiert, Überwachungs- und Reiseverzug, Bus und Schiff, Alter. So, das hat irgendwo mal angefangen und Leute haben dann nicht angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie doch irgendwo eindringlich das ist ins Privatleben und dann weiterhin, wie verheerende Folgen das haben kann. Ich habe neulich rausgefunden, dass bei Facebook eine Form von GPS-Tracking ermöglicht wird, ja, im Bild selbst. Also das Foto selbst wird schon GPS getrackt, nicht über die Daten, die du vielleicht mitliefern könntest, sondern die ermitteln das halt selbst und speichern das im Bild mit ab. So, das ist ein ziemlich interessantes Ding, weil das bedeutet, dass du überall getrackt werden kannst, egal wo du bist. Solange das Bild irgendwo vorhanden ist, ja, du lädst ein Bild runter, speicherst es ab und dort ist schon GPS-Tracking enabled. So, das ist ein ziemlich krasses Ding. Man muss halt in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sie erst vor ein paar Jahren versucht haben, ein Abkommen zwischen der EU und Kanada zu schließen, wo es darum ging, Fluggastdaten auszutauschen. Und da hat der Europäische Gerichtshof ganz klar gesagt, nee, das geht so nicht mit den mit der Datensicherheit und mit den Rechten der Bürger an den eigenen Daten. Also glaube ich auch nicht, dass der EuGH von der Idee so richtig begeistert wäre. Aber ich fand deinen Versprecher ganz schick, Europäischer Gesichtshof. Ja, der Europäische Gesichtshof. Der liegt zwischen der Nase und dem Ohr. Ungefähr auf 200 Paket ist wieder da. Ja. Ja, das hat aber schon irgendwie krass was, so 1740 Mal, denke ich mir auch so, ist jedes Mal von denen jetzt irgendwo notwendig? Und ich finde es gut, dass die Zahl gerade ist und nicht ungerade, weil das würde heißen, dass sie irgendwo alle einfach hingeflogen sind und dann da geblieben. Rechnet man alle weiteren angefallenen Inlandsflugreisen dazu, wächst die Anzahl laut Angaben des Ministeriums im Jahr 2018 auf knapp 3200 dienstliche Flugreisen. Die Zahl innerhalb Deutschlands. Innerhalb Deutschlands. Ja. Ihr Dreckspack, wirklich. Also innerhalb Deutschlands. Deutschland. Das heißt, Focus Online hat hier sogar eine nicht clickbaity Headline gemacht, weil die hätten gleich mit 3200 ankommen können und nicht nur zwischen Bonn und Berlin. Alter, aber genau da bräuchte ich jetzt wirklich so ein Weißweinpaket mit 10 Flaschen für nur 49,90. Ja, aber schnell bestellen, bald kostet es wieder 110,10 €. Solange es versandkostenfrei ist, ja, ja, mit dem Flugzeug, da kommt es eingeflogen. Ja, also, Hirschquelle, hallo, Hirschquelle mit wertvollem Uran, das kostet keine 110,10 €. Wertvolles Urin. Ja, wir dürfen unsere Werbepartner nicht verärgern, das ist die einzigen, die wir am Leben halten. Die werden doch alle demonetarisiert und so. Ah, nee. Jetzt mal ernsthaft, von Berlin nach Bonn zu fliegen, macht nur deswegen Sinn, weil das einfach viel zu lang dauert mit der Bahn. Und das ist ja, kein Verspätungsweg. Das ist mir scheißegal. Wenn ich, ja, sie hätten nie nach Berlin umziehen sollen. Warum sie es gemacht haben, ist, denke ich mal, jedem klar. Aber sie sollten einfach meiner Meinung nach jetzt direkt nach Bonn direkt zurück umziehen. Alle gehen wieder nach Bonn zurück. Dann braucht man vielleicht BER gar nicht mehr. Da kann man sich das Geld auch extra sparen. Win-win-win. Also, was ich denke, das ist, warum kann man das nicht anders planen? Warum kann ich nicht irgendwie dafür sorgen, dass die Leute dann irgendwie für längere Zeit da oder da sind und da arbeiten können oder ändere meine Strukturen halt so, dass das nicht mehr nötig ist. Aber ja, weil es ist von Anfang an eine politische Maßnahme gewesen, nach Berlin zu gehen als Hauptstadt mit dem Regierungssitz. Ich denke ja, mal, jedem ist klar, warum. Ja, aber das hat auch aber nichts dazu war zu halt sagen, nicht warum eine praktikable Entscheidung da pendeln müssen. Also ich meine, da müssen sie ihr komisches Ministerium halt mal nach Berlin verschieben und fertig. Ja, nein, das ist ja der Punkt. Das haben sie bis heute deswegen nicht gemacht, weil es bis heute nicht praktikabel ist, alle Sachen in Berlin zu haben. Ach ja, aber wenn es darum geht, wenn die normalen Leute hier draußen, die halt nicht im Umweltministerium sind, sind auch manchmal Zwängen unterworfen und müssen dann als Besitzer von der Firma möchte ich vielleicht auch irgendwie nicht, dass meine Leute irgendwie durch die Gegend fliegen, weil ich Ärger mit Luisa bekomme. Das muss ich auch organisieren. Ich finde die Forderung, das zusammenzufassen, finde ich auch gut. Die Forderung, das zusammenzufassen, finde ich auch gut. Aber bitte nicht in Berlin, sondern wieder nach Bonn zurück. Nicht sagen, ja, die sollen alle nach Berlin gehen. Nein, nach Bonn. Ja, warum denn? Macht in Bonn viel mehr Sinn als in Berlin. Ja, aber die Gekloppten sind doch zum großen Teil in Berlin. Dann sollen die doch die Politiker halt dazu nehmen und wir alle haben den Rest vom Land für uns. Die Frau Spees, ich wollte nicht bekannt geben, wer bei ihr auf Sektempfang war. Ja, soweit ich das verstanden habe, war das aber ein Sektempfang nicht von ihr, sondern für sie. Aber es sollen wohl langjährige Weggefährten dabei gewesen sein und ja, dieses Ministerium, was das irgendwie veranstaltet hat, will es nicht rausgeben, obwohl es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt in Mecklenburg-Vorpommern. Nun, der Bürger klagt jetzt dagegen, finde ich ganz gut. Und es gab, da ging es halt um die, nachdem die Dame Ministerpräsidentin geworden ist, da gab es ja so einen Feier irgendwie. Ja, klar. Und mit allen möglichen gesellschaftlichen Akteuren, wo sie hier schreiben. Und aus irgendwelchen Gründen wollen sie jetzt halt nicht rausrücken. Also sie sagen natürlich aus Datenschutzgründen von den beteiligten Leuten da, wo ich sagen muss, also wenn ich irgendwo feiern gehe auf Kosten vom Steuerzahler, dann brauche ich mich auch nicht beschweren, wenn irgendjemand weiß, dass ich da feiern gewesen bin. Also wir erinnern uns alle noch dran, als hier der Typ von der Deutschen Bank mit Frau Merkel seinen Geburtstag gefeiert hat. Möglicherweise möchten sie nicht, dass man ein schönes Schaubild draus macht oder so, wer mit wem wo verbandelt ist. Aber ja, müssen wir gefallen lassen. Und ja, und der Witz an der Sache ist, dass die Politik des der Deutschen Bank nicht mehr gedankt hat. Und deswegen geht sie jetzt den Bach runter, leider. Und lieber Nordkurier, wenn du einen Font hast, der keine großen Umlaute hast und deine Überschriften Umlaut hat, wechsel den Font. Achso, ja, das war hier bei Tichys Einblick, hat der Dusan Wigner einen Artikel geschrieben. Ja, so ein bisschen, dass es langsam leid ist, immer wieder von nämlich Leuten angeklagt zu werden, wer rechts oder sonst was, und hat da auch ganz interessant die Diskussionskultur da mal auf die Schippe genommen, indem er eben so erklärt hat, ja, wenn es um Farben geht, dann sagen die, bist du rechts, wenn es um ja, was weiß ich geht, dann sagen die, du bist rechts. Also man kann gar nichts mehr sagen, sozusagen, ohne da irgendwie bezichtigt zu werden sofort. Ich meine, er steht da sicher auch ein bisschen im Fokus. War auf jeden Fall sehr interessant, der Artikel, und natürlich hat er auch recht, seine Leute haben ihm auch recht gegeben. Ja, was man da so richtig dagegen machen kann, ist offen. Ne? Ach so, genau, es ging um die Polizisten. Da hat er aber nicht so richtig viel von geschrieben, von diesem, was jetzt hier am Anfang steht. dass sie eine psychologische Kurse oder sowas machen sollten. Also, ja, das habe ich die Woche irgendwie auch mitbekommen. Ja. Also da, bei den psychologischen Kursen, die wären angeblich gefordert gewesen von Leuten, die häufig mit häuslicher Gewalt irgendwie zu tun haben, wo sie dann irgendwie nichts machen können oder so, hieß es da irgendwie. Ja, aber es ging auch darum, wie die und ja, rechte die Strukturen sozusagen in der Form zu normalisieren, dass das rechte Strukturen wollten sie irgendwie aufdecken, ja, irgendwelche oder rassistische Polizisten irgendwie finden. Ja, sie haben vor allen Dingen gesagt, dass die Polizisten, die in solchen Vierteln arbeiten, dass die irgendwann eher ein verschobenes Bild von der Realität bekommen, aber ja, ich würde sagen, ja, eben einen Ausschnitt von der Realität sehr wohl wahrgenommen, darum ging es ihm auch, ne, denn das ist eben auch alles Realität, die ist zwar vielleicht ein bisschen anders als woanders oder so, ne, die Realitäten gibt es eben viele, die dann parallel laufen, aber das ist eben auch eine. Da kann man nicht so tun, als würde es das nicht geben oder so. Das naja, ja, aber die Open Borders Gemeinschaft, die erlebt ja auch eine verzerrte Realität. Nur anders verzerrt dann als die des Polizisten. Und die besteht auch drauf, dass ihre Beobachtung richtig ist. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir da immer wieder Unterschiede machen müssen. Die Polizisten können damit nicht umgehen und müssen geschult werden, aber die Bahnhofsklatscher, die offensichtlich nicht. Ja, die kriegst du ja nicht, ne? Die Polizisten, die sind ja untergeben sozusagen, die müssen ja. By the way, der Dushan Wegner, der hat ein gutes Buch geschrieben, nennt sich Talking Points oder die Sprache der Macht, mit welchen Tricks Politiker die öffentliche Meinung steuern über Framing und man lernt tatsächlich was. Also. Der Artikel war auch gut auf jeden Fall. Ja, ja, die Schüler, die jetzt Bußgeld bekommen haben, wegen nicht zur Schule gehen, die haben jetzt Glück und können weiter streiken offensichtlich, weil die 88,50 €, die da, finde ich, werden sollten, dann doch nicht eingetrieben werden. Ich weiß gar nicht, warum sie dann so einen Film erst machen, wenn sie dann das auch nicht eintreiben wollen. Ja. Ein lächerliches Gezerre ist das um diese Leute, um diese Aktion. Ja, und in diesem Beitrag steht irgendwas drin von wegen, ja, wir machen das ja immer irgendwie so, ne, das ist ja Standard mit dem Bußgeld. Aber ja, aber das ist aufgefallen, auch geil, dass die Fälle seien zunächst routinemäßig bearbeitet worden. Ja. Also geil, jeder, ne? Der geschwänzt hat, weil er nur irgendwie nicht in die Schule wollte, der muss zahlen. Aber jemand, der geschwänzt hat, weil er nicht in die Schule wollte, aber er wollte nicht in die Schule, damit er Greta huldigen kann, der muss nicht zahlen. Was ist das für ein, was ist noch aus der Geschichte geworden, dass irgendwie die gleiche Tat auch die gleiche Strafe nach sich ziehen muss, ohne gerade solche Gründe mit einzubeziehen. Was ist das hier draus geworden? Berliner Rechtsanwältin, gut. Fridays for Future ist kein Schulschwänzen. Die gute Frau, also es ist halt nur eine Rechtsanwältin, die hat natürlich nichts zu entscheiden, aber die stellt sich halt auf die Seite und argumentiert so, dass ja die Schüler für das Menschenrecht auf Leben demonstrieren. Und deswegen ist es kein Schulschwänzen, sondern quasi aufrechtes Engagement für Menschenrechte. Bei Fridays for Future werden Kinder, die anfällig für memetische Botschaften sind, selbstselektiert aus der Aufsteigemöglichkeit der Gesellschaft ausgeschlossen, damit die Leichtgläubigen nicht nach oben kommen können. Das auch passiert so. Sozial konstruiert, dieser Pathos. Ja. Ja. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Oh Mann. Also ihre juristische Begründung nur, in Anführungszeichen, nee, ist der Artikel 6 Absatz 1 der Civil Human Rights Convention, wenn man das als rechtliche Begründung ansehen kann. Das ist schon ziemlich dünn, hätte ich mehr erwartet. Nächsten Dienstag muss ich von Berlin nach Köln. Für 90 € könnte ich die Bahn nehmen und für 27 € das Flugzeug. Also Geld sparen oder ein reines Ökogewissen haben. Ehrlich gesagt will ich diese Entscheidung nicht mehr ständig treffen müssen. Fliegen muss teurer werden. Ja, und zwar ordentlich, damit das Ganze auch einen Effekt hat. Denn in der ganzen Debatte um mehr Klimaschutz ist es wirklich schwer zu vermitteln, dass das Flugzeug, was auf der gleichen Strecke pro Person 6-mal so viele Treibhausgase verursacht wie die Bahn, dabei 3-mal billiger ist. Man könnte ja meinen, bei dem Zuspruch, den die Grünen gerade haben, müssten die Deutschen Klimaschutz so wichtig finden, dass sie auch weniger fliegen würden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie fliegen mehr. EasyJet und die Lufthansa haben gerade ihre Prognosen veröffentlicht. Es geht fröhlich weiter bergauf. Greta-Effekt, also umweltbewusster Reisen. Fehlanzeige. Der Mensch funktioniert eben nicht über Freiwilligkeit. Er will gezwungen werden. Oder sagen wir so, er braucht in diesem Fall einen finanziellen Anreiz. Deshalb her mit der höheren Luftverkehrsabgabe oder am besten gleich mit einer Kerosinsteuer. Dass das Flugbenzin innerhalb der EU nicht besteuert wird, ist sowieso ein Unding. Den rechtlichen Rahmen dafür gäbe es nämlich. Die Luftverkehrsbranche muss endlich auch einen fairen Anteil am Klimaschutz leisten. Und apropos fair, wer jetzt sagt, höhere Flugpreise seien unfair, dann könnten sich Menschen mit weniger Geld Fliegen nicht mehr leisten. Ja, das stimmt. Aber Fliegen ist auch kein Grundrecht. Und übrigens, 90% der Menschheit haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Es sind aber gerade die, die unter den Konsequenzen des Klimawandels am meisten leiden. Fuck you. Der Mensch will gezwungen werden. Und die wisst ihr was? Noch viel schlimmer finde ich, zu sagen, ja, dann können die armen Leute nicht mehr fliegen. Ja, das ist ja auch gut so. Mach doch deine eigene Social-Media-Plattform auf, wenn dir die Regeln nicht passen. Mach doch deine eigene Flugzeuggewerkschaft auf, wenn die Regeln dir nicht passen. Fliegen ist kein Grundrecht. Jeder, der mit dem Fliegen irgendwie nicht zurechtkommt, hat die Möglichkeit, dieses Land zu verlassen. Hm? Alter, was ist denn das bitte? Wie kommt man auf diese Aussage? Vor allem das Geile ist ja noch, Fliegen ist dreimal billiger, ja. Freier Markt versus Plan. Moment mal, also, komm, das ist doch auch nur, wenn du langfristig das machst oder so, das stimmt doch so nicht. Und wie gesagt, Busfahren ist noch billiger, würde ich noch sagen. Ich meine, Fliegen ist kein Grundrecht. Und deswegen ist es okay. Bahnfahren eigentlich auch nicht, oder wie ist das? Ich meine, wenn es kein Grundrecht ist, dann hast du auch keine im Gesetz verankerten Möglichkeiten, Leute daran irgendwo festzuhalten, oder? Und wenn du es kannst, dann kannst du auch irgendwo sagen, es ist schon irgendwo im Gesetz. Ja, und überhaupt erlaubt man jetzt nur noch Sachen, die Grundrechte sind oder was? Oder dürfen wir auch noch ein bisschen drüber hinaus, einen Millimeter noch oder zwei? Ja, und vor allen Dingen, also so ganz richtig ist das ja auch nicht, ne? Also Fliegen ist ja jetzt nicht illegal und deswegen ist es halt auch erlaubt und deswegen haben wir auch Vertragsfreiheit und ja, insofern ist es halt schon, steht es jedem offen, diese Dienstleistung irgendwie einzukaufen. Kamerad, wo ist dein Flugpapierbescheid? So, bist du sicher, dass du fliegen darfst? Ich bin es mir nicht sicher. Du hast heute... Rechnungsschein, genau. Alter, Junge, Alter, rote Jacken zu tragen im Fernsehen, ja, ist auch kein Grundrecht. Da habt ihr es, Leute, noch nicht mal mehr die gratis Helikopterflüge lassen sie uns über. Ja, solche Schweine. Dabei bezahlt sich das Helikopterbenzin von alleine durch die wachsende Wirtschaft. Durch dieses Umweltministerium. Ne? Auch weil du weniger Leute hast, die du durchfüttern musst. Ja, das ist ja auch das Witzige, ne? Also, weil die können ja die Preise ansetzen, wie sie wollen. Das komische Umweltministerium, das wird immer noch fliegen. Weil die brauchen es nicht selber bezahlen. Ja, und die fliegen dann so lustige Strecken wie von Bonn nach Berlin. Ja. Ja, und 27 Euro, ist das wirklich der vollständige Preis? Ich bin einmal in meinem Leben mit Ryanair geflogen und da haben wir auch irgendwie einen Flug für 25 Euro gehabt, aber da kamen noch irgendwie 75 Euro Kleinscheiße oben drauf, ja, Steuern, Gebühren. Schau mal runter, da ist dann ein Tweet von Frank Saarfeld, da hat er irgendwie doch schon ein paar Screenshots zugemacht, ich kann es jetzt gerade nicht sehen, aber wahrscheinlich widerspricht er so, wenn ich das so richtig aus dem Ton raushöre von seinem Tweet. So, nächste Woche, Dienstag, muss ich von Berlin nach Köln. Da könnte ich für 29 Euro das Flugzeug nehmen. Gut, dass wir noch während der Sendung nachgeschaut haben. Da ist halt, Dienstag, da ab 119 Euro. Das ist schon realistischer. Ja, 170 Euro insgesamt, so ein Ding. Ja, also Preise, wie sich Bahnpreise und wie sich Flugzeugpreise zusammensetzen, also die Ticketpreise, und wie der Energieverbrauch von Flugzeugen gegenüber der Bahn ist und wie das wechselseitig subventioniert wird. Darüber wird nicht gesprochen. Ich finde das total kindisch. Ja, wenn man schon über dieses Thema spricht und es wirklich ernst meint, dann könnte man ja mal über sowas wie Bahnstrom reden und wie das funktioniert mit dem sogenannten grünen Ökostrom, den die Bahn benutzt. Ja, was wie ist das mit der Kerosinbepreisung? Muss das Kerosin so sein, wie es ist? Es ist nur deswegen so, wie es ist, weil es dann von der Mineralölsteuer befreit ist und solche Sachen. Ja, und also die konkreten Probleme wird nicht angemacht, es wird da einfach nur populistisch 29 Euro für einen Flug. Ja, also das ist wirklich unter aller Sau. Ja, selbst für einen Kommentar in den Tagesthemen, also ich meine, manche Sachen sind einfach widerlich und ideologisch. Ich finde das hier einfach nur kindisch und kindisch. Kindisch. Macht das Fliegen teurer, steckt die zusätzlichen Einnahmen in die Bahn, damit ich bei meinem nächsten Trip nach Köln gar nicht erst auf die Idee komme, mal die Flugpreise zu checken. Die zusätzlichen Einnahmen, die daraus resultieren, dass die Leute sich es nicht mehr leisten können und deswegen die ganzen Flugzeuge alle leer durch die Gegend fliegen. Top. Genau. Zusätzliche Einnahmen. Ich glaube, da hat jemand sich gedacht, ja, ein bisschen mehr Planwirtschaft, das läuft schon. Das können wir alles festlegen. So. Wir machen einfach da die Preise rauf. Das bedeutet, die Leute, gleichen Preis, Leute, wird alles wieder genauso gekauft wie vorher auch, nur mit mehr Preis. So. Manche brauchen finanzielle Anreize. Wenn nicht, dann muss man sie halt zwingen. Ja, ich meine, man könnte ja fairerweise darüber sagen, dass gerade das, was du gesagt hast, mit dem leeren Flugzeug, dass es tatsächlich sogar so ist, dass die Flugzeuge teilweise subventioniert werden für die Sitzplätze, die sie füllen. Und deswegen die Tickets einfach so billig sind, dass sie einfach billige Tickets raushauen, nur um Leute in die Sitze zu bekommen. Nicht, weil sich das wirtschaftlich rechnet, sondern weil sie dann mehr Subventionen bekommen. Sei es touristische Subventionen oder dass die bestimmte Flughäfen anfliegen wegen irgendwelchen Regionalförderungen, ja, international oder, natürlich. Oder vielleicht auch also einfach um. Gerade die Flugpreiszusammensetzung, die, da gehört eigentlich mal ordentlich drüber berichtet. Vielleicht auch einfach, um die Verluste generell ein bisschen auszugleichen. Also, weil ich meine, ob du jetzt da noch ein paar Billigtickets raushaust, kurz vor Schluss, oder die Plätze leer bleiben, ist halt auch immer noch Geld, was du dann hast, was du sonst nicht gehabt hättest. Ne? Also. Das ist dann zwar auch ja, noch ein Verlust, aber wie gesagt, nicht mal hier, nimm mal ein anderes Beispiel. Die Sache mit Ryanair und Lauda-Air. Ja, das ist klar, wenn die da aus dem Insolvenz oder anderen Verhandlungen die Masse bekommen, oder hier denkt an Air Berlin, ja, wenn die einfach billig Flugzeuge aus der Insolvenzmasse bekommen können und dann irgendwelche Verträge aus dem Insolvenz weiterlaufen, die dann einfach übernehmen können, das sind auch versteckte Subventionen. Ja, also gerade im Flugverkehr. Ich finde es auch schön, für unter 30 Euro fliegen zu können, aber wie die Preise da teilweise zustande kommen, ist schon skandalös. Aber nee, Klima, ne, darüber müssen wir reden. Georg Ressle, was will er uns heute für eine Haltung vermitteln? An dieser Stelle mal danke an alle, die mich angesichts der jüngsten Schlammschlacht vom rechten Rand gegen meine Person unterstützen und die Hashtag Meinungsfreiheit verteidigen. Und keine Sorge, ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Was ist jetzt wieder passiert? Ja, das war, was wir letzte Woche hatten, dass er ja gemeint hat, man müsste jetzt die AfD quasi so behandeln wie die identitäre Bewegung, weil es ja der parlamentarische Arm ist. Und ja, das. Ja, er wurde ihm gedroht. Das, hat die Leute natürlich aufgeregt und wurde ihm wohl auch gedroht, ne? Aber das ist ja immer so, muss man ja immer ein bisschen mit einer Prise Salz. Ja, das Ding ist auch, dass also beim SPJ Airplay haben mir die Journalisten gesagt, dass generell solche Drohungen oder Bombendrohungen nur ungern veröffentlicht werden, weil es dann eher zu Nachahmern kommt und dass sozusagen die Veröffentlichung von Drohungen, dass das bereits ein Stück weit ein politischer Akt ist und dass davon eigentlich immer abgeraten wird. Aber hier packen wir das in die Öffentlichkeit und er kann sich behauptet, ne? Und ich will jetzt auch nicht, dass er Morddrohungen oder sowas erhält, das ist eine schmutzige Taktik, die strafbar ist, davon halte ich gar nichts, aber das Ding ist halt, wie gesagt, Journalisten alte Schule sagen, ja, wenn du Politik kommentierst und noch nie eine Morddrohung erhalten hast, machst du deinen Job nicht richtig. Ja, das ist das, was ich sagen, alte Hasen sagen. Meinungsfreiheit auf jeden Fall, das ist ein rechter Talking Point, habe ich gelernt, dass wer von Meinungsfreiheit redet, der will ja nur einen Holocaust leugnen, also ich habe gelernt, dass ein Twitter-Account kein Grundrecht ist. Ich habe keine Ahnung, warum der Ressle unbedingt den Holocaust leugnen will, aber scheinbar will er das. Also ich glaube, das ist wasserdicht. Als nächstes trinkt er Milch und zeigt okay. Was ist da los, Mann? Richtig schlimm hier. Eieiei. Ach ja. Neues Deutschland schreibt, wer den Rechtsschwenk der neuen Züricher Zeitung verstehen will, sollte sich ihre Entstehungsgeschichte ansehen. Als die Schweizer Tageszeitung vor über 200 Jahren gegründet wurde, war sie ein Ort liberalen Denkens. Davon ist nichts mehr übrig. Jo. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Da habe ich auch vor zwei Wochen schon mal drüber geredet, über die NZZ und dass die ja noch sehr ausgewogen sind, also auch jede Menge linken Humbug irgendwie abdrucken bzw. im Internet verbreiten. Und dass wir es ja im Prinzip richtig so finden, weil so eine Zeitung halt sich alles irgendwie angucken sollte. Und dann können die Leute sich selber überlegen, was sie da für plausibler erachten, für bessere Argumente. Und deswegen, ja, bin ich auf jeden Fall ziemlicher Fan von der NZZ. Aber hier das neue Deutschland, ja, wie wir vorhin schon ja gehört haben, ehemaliges SED-Organ. Aber jetzt hier sich darüber beschweren, dass diese Leute hier von der NZZ mal liberal gewesen sein sollen. Und sowas kommt dann vom neuen Deutschland, was den Leuten vorwirft, nicht liberal zu sein. Was erstens ein Quatschvorwurf ist und zweitens neues Deutschland. Also ich meine... Linksliberal in Anführungszeichen. Ja, linksliberal, ganz, ganz besonders linksliberal, ja. Ja, aber auch allein. Der Köther-Artikel von denen heute. Hallo, der Köther-Artikel ist von denen. Ja, der war auch so liberal. Und das kommt mir so vor. Kennt ihr diesen Witz? Jemand fährt auf der Autobahn, schaltet sein Radio ein, hört die Nachrichten, ein Geisterfahrer auf der Autobahn und der guckt nach oben und sagt, einer, Hunderte. So ist irgendwie neues Deutschland, ja. Die NZZ driftet nach rechts ab, während sie irgendwie im linken Spektrum selber verschwinden. Also wenn ich der Chef vom neuen Deutschland wäre, würde ich die Verwendung von Entstehungsgeschichte im Zusammenhang mit Medien verbieten, weil das führt zu unangenehmen Nachfragen über die eigene Entstehungsgeschichte und da hat man dann nicht viel zu sagen. Ja, die Hohenzollern hätten gerne Dinge wieder, die sie wohl mal verloren haben an die Bundesrepublik Deutschland. Und unter anderem Wohnrecht in irgendwelchen Schlössern und irgendwelche Kunstwerke und so ein Zeug. Und hier der Deutschlandfunk und dieser Historiker, der hier zitiert wird, sagen halt eben unfassbar und das kann doch nicht wahr sein. Wie kommen die da nur drauf, dass sie das irgendwie, dass sie da ein Anrecht drauf hätten, jetzt irgendwie anzukommen und zu sagen, hier, das hat uns irgendwann mal gehört, das brauchen wir jetzt wieder haben. Und was ich hier dran vor allen Dingen lustig fand an dieser ganzen Herleitung, halt eben auch, wie sich Leute, wie das halt so eine ja, Nebenstory irgendwie ist und Leute dann irgendwie sagen, oh, guck mal hier, das ist ja wohl überzogen und so, und auch, aber parallel bezahlen wir irgendwie an die Kirchen jedes Jahr etliche Millionen wegen irgendwelchen angeblichen Enteignungen, die noch viel länger zurückliegen, die kein Mensch je beziffern konnte. Deswegen wurde es ja auch mit so einem Pauschalbetrag irgendwie abgeleistet. Und wo auch kein Mensch weiß, wie diese ganzen Sachen überhaupt je zustande gekommen sind. Also es wird immer so, ja, das war halt Eigentum von der Kirche. Ja, wie denn? Und dann irgendwie Enteignung, naja, also ich meine, man hat dann irgendwie den Staat und die Kirche so halb getrennt. Also es war ja immer noch der Kaiser, auch das Oberhaupt von der evangelischen Kirche damals. Also so richtig getrennt war das halt auch nicht, aber halt eben so von den Besitztümern her. Und da kannst du genauso gut auch argumentieren, dass die ganzen Kirchen alle nicht mehr im Staat gehört haben. Dann kannst du eigentlich auch von der Kirche dann Geld an den Staat bezahlen lassen. So. Was halt das Eigentum von Kirche und solchen Adligen in Anführungszeichen gemeinsam haben, ist es alles zusammengepresst und zusammengeraubt, weil das meiste Land, was die Kirche besaß, hat sie von Adligen geschenkt bekommen. Das hat man so gemacht, um sich einen guten Platz im Himmelreich zu verdienen und vielleicht die ein oder andere Gefälligkeit von den Messdienern, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist nichts davon auf eine Art und Weise erworben, die man heute noch als legal bezeichnen würde. Und für die Scheiße, die uns das Haus Hohenzollern eingebrockt hat, müssten die eigentlich noch bis in die 30. Generation zahlen und nicht irgendwas zurückkriegen. Wahrscheinlich wegen Inzest ein bisschen dusselig auch oder so. Ja, auf jeden Fall, also ich fand es halt von diesem Vergleich einfach lustig, weil das ja auch kein Mensch, ich meine, es gibt einen verdammten Verfassungsauftrag dafür, diese Zahlung an die Kirche endlich mal einzustellen. Die gibt es jetzt mittlerweile seit 100 Jahren, seit diesem Jahr. Und da passiert nichts. Also es gibt ganz wenige Bundesländer, wo es irgendwie heißt, man muss da jetzt mal ran. Und es ist eigentlich Usus, selbst bei irgendwelchen Parteien, die eigentlich normalerweise sagen, wir wollen ein bisschen weniger von dieser ganzen Kirchenverstrickung, dass man da irgendwie sagt, so, ja, das muss halt weiterlaufen und so, weil das ist halt so Enteignung und so und das muss halt... Ich bin für einen ganz anderen Ansatz. Für diese Frechheit sollten wir endlich mal durchziehen, den Adel komplett zu enteignen. Auch die Kohle, die Thun und Taxis den Leuten abgepresst hat im Mittelalter, mit denen sie dann in der Renaissance spekuliert haben, so ungefähr. Oder ab der Renaissance. Oder die Guttenbergs mit ihrem Waldbesitz und ihrem Schlösschen. Warum lassen wir zu, dass die Nachkommen von Räubern und Blutsaugern weiterhin so viel Zeug besitzen? Nazi-Enkel wie die Frau Balsen werden doch auch angegangen. Warum werden diese Leute nicht angegangen? Im Gegenteil, die werden heute noch hofiert von der Bunten und Gala und den ganzen ekelhaften Medien. Ah, ihr seid so widerlich. Ja, widerlich, genau. Habt ihr sicher alle mitgekriegt, dass ich weiß immer noch nicht, gab es inzwischen was über das Motiv von dem Mann, der in Kyoto das gehört. Animationsstudio angezündet hat, aber es ist so. Oh. Traurig halt. Ja, also. Und wenn man sieht, wie halt, also da manchmal verstehe ich diese Gefühlsleute da ein ganz kleines Stück. Das sind so Momente wie, als ich die Sachen gelesen habe, so nach dem Motto, ja, wir machen die Wiebs platt Stück für Stück. Oder ja, das ist mal ein Anfang oder so zu dieser Geschichte von Leuten, die sich halt in der Opposition zur Nerdkultur glauben, da ist mir schon ganz schön schlecht geworden. Da habe ich mich wirklich gefragt, vielleicht muss man manche Aussagen doch beschneiden, aber dann habe ich mich wieder gefangen, habe gesagt, nee, das ist jetzt gerade nur, denkst du das nur, weil du so betroffen davon bist und das solche Arschlöcher sind? Aber Freiheit ist doch die bessere Sache. Aber ich finde schon, dass solche Leute wirklich der letzte Abschaum sind, die sich hier dann noch drüber erfreuen, nur weil sie kein Anime mögen oder sonst irgendwas. Ja, dann kann man ja nur an den Breivik denken, beziehungsweise den Norweger, die ja gesagt haben, wir lassen uns unsere Freiheit davon nicht kaputt machen. Und das finde ich eigentlich ganz gut immer noch. Ja. Haben sie nicht gemacht. Ja, laut einem Bericht, ich weiß jetzt nicht, wie zutreffend er ist, soll er zumindest gesagt haben, dass die einen Comic von ihm gestohlen hätten oder einen Charakter von ihm plagiarisiert hätten. Die Strafe war auch schon hoch. Interessant ist ja auch, dass die erfolgreichsten Franchises, also à la Pokémon, Star Wars, Hello Kitty, etc., dass das ja alles entweder aus Japan oder aus den USA kommt. Also Traumfabrik Japan. Ja, wobei, also da bist du derzeit ja ein bisschen hinterher, also die wirtschaftlich erfolgreichsten sind nur USA, Japan. Ja, aber Manga hat ja schon vor langer Zeit, ich würde mal sagen, fast vor 20 Jahren angefangen, diese klassischen Comics ein bisschen abzulösen in unserer Kultur und um sich ein viel größeres Stück abzuschneiden. Und wenn man sich halt gerade die Sachen bei Anime von Studio Ghibli, Hayao Miyazaki anschaut, kann ich auch nicht anders als sagen, ja, das sind Filme, die halt noch wirklich Filme sind, die mir eine Geschichte erzählen wollen. Und Prinzessin Mononoke ist im Endeffekt auch ein Film für Treehugger, eine Öko-Fantasie, ein Gleichnis darauf, was passiert, wenn man die Natur zerstört. Aber der Film macht das halt so, wie man das richtig macht. Man erzählt eine Geschichte und hinterher denkt sich derjenige, der den Film gesehen hat, in seinem eigenen Kopf ein paar Sachen zu dem Thema oder halt auch nicht, aber man haut es ihnen nicht ins Gesicht, dieses. Und auf der anderen Seite sind die Japaner halt völlig hemmungslos, wer hat das heute gepostet mit dieser Visual Novel, Chris, ne? Kommt das noch? Visual Novel? Dieses Mein Waifu ist der Führer? Ach so, nee, das hätte ich eigentlich jetzt nicht mit reingenommen. Soll ich's nochmal aufklappen? Also das fand ich halt so. Das ist halt das andere Ding. Die haben halt keine Berührungsängste. Die scheißen drauf, ob was politisch korrekt oder inkorrekt ist. Sie machen es halt einfach. Und sie nehmen zu großen Teilen auch keine Rücksicht auf die westlichen Bedenken, weil sie halt wissen, das sind nicht ihre Kunden, die diese Bedenken äußern. Mein Waifu ist der Führer. Unglaublich. Ja, besser, ja. Gender-Band-Nazi-Visual-Novel. Also das geht irgendwie davon aus, dass sich alle hohen NSDAP-Kader in die typischen Anime-Waifus verwandelt haben. Und Hitler macht ständig Blödsinn und Himmler muss hinter ihm aufräumen und so. Ihr. Das waren aber auch die auch schon, wie heißt dieses Panzer-Dings da? Panzermädels oder so, wo halt die Figuren Panzer sind. Die eine ist dann ein Tiger und die andere ist ein T-34, der 300 km/h fahren. Ich weiß nicht so ganz, warum sie hier den normalen Bundesadler für genommen haben, aber gut. Ja gut, ich denke mal, dass sie schon wissen, dass zu viel Nazi-Imagery vielleicht ein Problem sein könnte. Oh Mann. Ja, und man kann natürlich die Leute auch, die Mädels auch romancen in dem Spiel, natürlich. Mein Waifu ist der Führer. Der degeneriert. Bitte bleibt so, wie ihr seid, Japaner. Auch wenn der Abel euch degeneriert findet. Ja, aber ich sag das liebevoll. Ja, und es gibt inzwischen auch einen Kickstarter für diese Geschichte, wo inzwischen, ich glaube, fast 2 Millionen Dollar drauf sind für diese Kyoto-Geschichte. Oh, für meinen Waifu-Führer, oder wie? Nein, für die Kyoto-Geschichte. Ach so, okay. Kyoto eigentlich. Oh. Ich dachte jetzt schon, weil da gab es auch einen Kickstarter, stand da. Hast du nicht die Schwere in meiner Stimme? Nee, ich habe jetzt nur, ich habe jetzt nur Kickstarter gehört und ja, okay. Mm. Ja, und was war hier mit diesem Weltartikel? Hattest du den auch gelesen? Nee. Weil der war auch nicht von mir. Ja, nee, ich dachte nämlich, ich hätte bei dir irgendwas von Welt gelesen. Deswegen dachte ich, dass ich, weil ich hatte ihn nämlich nochmal rausgesucht, hatte mir nämlich der Sascha geschickt. Der Sascha war ja mal bei unserer Japan-Folge dabei. Mm. Der hatte mir hier geschrieben, der Japan-Korrespondent hat das Mo-Label behauptet, es würde total brutale Animes produzieren in seinen Manga-Serien. Hat er mir hier geschrieben. Aha. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, ich bin ja auch nicht so tief. Ich bin ja, ich mag das, aber ich bin nicht. Ich habe wahrscheinlich nur einen kleinen Bruchteil von dem ganzen Kram gesehen. Und viele Sachen sprechen mich auch gar nicht an. Also ich bin da sehr selektiv, deswegen. Ja, wahrscheinlich ich denke mal, dass wahrscheinlich das Manga-Serie hier das Problem ist, ne? Also die Serie, also die Zeichentrickkram als Manga zu bezeichnen, ist wahrscheinlich. Ach so, okay, ja gut. Ja. Und weitere gute Nachrichten aus Japan. Mhm. School-related matters such as poor academic performance is cited as the most common reason. Das ist halt die andere Seite von der Erfolgsgesellschaft. Ein unglaublicher Erwartungsdruck, der auf den jungen Menschen lastet, eine unheimlich harte Auswahl für die weiterführenden Schulen. Aber allgemein ist der Trend in Japan nach unten, nur halt bei den unter 20-Jährigen geht er halt hoch. Hm. Also. Ja. Hier haben wir eine Studie, die sich mit Gender-Stereotypen befasst. Und zwar wurden 30.000 US-Erwachsene gefragt, wie sich denn seit 1940 die Gender-Stereotypes geändert haben. Und das war eine ganz interessante Tweet-Chain, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Also ein bisschen weiter unten gibt es schicke Grafiken. Daran gibt es diese Woche leider nicht so viel. Interessant ist, dass früher halt Frauen als weniger kompetent gesehen worden sind und jetzt sind Frauen wesentlich organisierter als Männer. Und ich kann mir was zu sagen. Defining about change in competence stereotypes makes sense given women's entry into paid labor since 1940s. Women also now earn more bachelor's, master's, doctoral degrees than men, unlike decades ago. This should favor seeing women as competent. Aber organized 26%, aber creative 26% und bei den Männern nur 6%. Und dann jammern sie doch immer, dass wir zu viele von diesen alten weißen Männern in den Bibliotheken und auf den Regiestühlen. Wenn die Frauen so wahnsinnig kreativ wären, wie das hier erzählt wird, dann wäre das doch ganz anders, oder? Aber das ist Pareto-Distribution und Männer haben höhere Variation, das heißt mehr Idioten und mehr Genies und Frauen haben eher eine in der Mitte besser verteilt, also weniger Variation, einen höheren Mittelstand, das heißt sozusagen, ja, dass... Aber also, hier geht es doch jetzt nur um Ansichten, also um wie die Leute eingeschätzt werden, da geht es jetzt nicht um tatsächliche... Ja, das stimmt. Ja, eben, es ist im Endeffekt Window-Dressing, also so klar, wenn ich so eine Frage stellen würde, weiß ich ja schon, dass erwartet wird, dass ich kompetent ankreuze und nicht hysterisch. Und bei Männern ist es eben aggressiv. Der Mann ist aggressiv, der wird so geboren. Weil Frauen ja auch, Frauen sind nie aggressiv. Die sind immer organisiert. Deren Aggressivität ist sogar organisiert. Und zwar in Form von Speech Polices. Weil sie eher zu verbaler Gewalt neigen, wie Männer. Und zu rufen. Frauen und organisiert, das soll mir echt keiner erzählen. Hashtag Big Vagina. Nee, Hashtag, wir müssen los, der Film fängt um 8 an. Ja, ja, gleich. Oh, nein. Ja, hier ist ein relativ langer Artikel, in Anführungszeichen, also nicht so lang, aber es ist halt mal wieder eine kleine Hexenjagd. Die Frau ist eine TERF und sie ist selber eine intersektionale Feministin, die aber meint, dass... Das Gender Binary rooted in the logics mit S Plural für Polylogic, was Humbug ist, of Colonialism, Racism and Gender Domination. Logics, Knowledges, das kommt von Foucault. Und Polylogik gibt's nicht. Du hast nicht verschiedene Logiken von Arbeiterklasse und Herrscherklasse oder von Schwabe und Badenser, sondern du hast nur eine Logik. Es gibt keine Polylogik. Ja, und hier wird halt ihre Hexenjagd aufgedröselt, wobei ich halt auch sagen muss, du bist selber Ideologe, Heffern. Keine Ahnung, was weiß ich. Es tut mir trotzdem irgendwo leid, aber ich beiß die eine Hornisse der anderen Hornisse den Kopf ab. Ich, keine Ahnung. Klarer Fall von Ideologorö. Ja, genau. Also. Reactionary American whites as always won't give up their power unless it's taken from them. Liberals need to be as Lincoln-esque as possible in this endeavor, but we also need to be Lincoln-esque in our commitment to winning America's latest race war. Ja, es geht darum, dass in den USA die Prozente der weißen Bevölkerung weiter nach unten gehen und in 2050 wird man bei 47% sein. Und die Republikanische Party wird halt mehrheitlich mehr von Weißen gewählt. Oftmals haben Minderheiten kein großes Interesse an die Republikaner und deswegen bringt es halt politischen Sprengstoff. Und hier nennt das Kevin Drum einen Rassenkrieg. Und dass man klug sein muss als Liberal, um den zu gewinnen. KLUK. Das war ein kurzer Artikel über die Rückkehr der Spiritual Left, also der spirituellen Linken. Und ich möchte dazu bitte nur sagen, bitte, bitte nicht. Ich, nein. Was sind das so eine Art Esoterik-Stalinisten oder was? Ja, so in die Richtung. New Age-Kram und die Zeit, zu der du geboren worden bist und wie die Sterne waren und wer... Warte mal, dieses Zitat da würde ich gerne vorlesen. Kannst du das bitte nochmal? Welches? Diese zwei Absätze in etwas hellerer Farbe. Das ist stale, pale male atheists and materialists are fading. They will be replaced by the young and the diverse, who will espouse all sorts of strange spiritual beliefs. The spiritual left is back. I have an idea about Donald Trump. Donald Trump is not going to be beaten just by insider politics talk. He's not going to be beaten just by somebody who has plans. He's going to be beaten by somebody who has an idea what the man has done. This man has reached into the psyche of the American people, and he has harnessed fear for political purposes. So, Mr. President, if you're listening, I want you to hear me, please. You have harnessed fear for political purposes, and only love can cast that out. So I, sir, have a feeling you know what you're doing. I'm going to harness love for political purposes. I will meet you on that field, and, sir, love will win. Läuft. An dich diese Delfinkraft. Ja, ich denke auch, die werden die Delfine, das Orgon und Axel Stoll hinter sich wissen. Sonst würden die das ja nicht machen. Ja, auf jeden Fall müsst ihr bei YouTube eingeben, Delfin TV, und dann viel Spaß. Danke mir später. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass mir die intersektionalen Linken immer noch lieber sind wie die spirituellen. Weil das Spirituelle, das ist, ich bitte nicht. Tja, schon sehr seltsam, ne? Zum Artikel davor wollte ich da sagen, da hatte ich so einen kleinen Brainfreeze so ein bisschen. Was meinte der Autor denn jetzt, dass Liberals Lincoln-esque sein sollen? Ja. Weil Liberals sind ja an sich Democrats in Amerika, ja. Aber Lincoln war ein Republikaner. Ja, wahrscheinlich meinte er damit, einen neuen Bürgerkrieg vom Zaun brechen, um die Unterdrückten zu befreien. Nur nochmal, Lincoln war ein Republikaner. Ich glaube, das verstehen manche Leute nicht. Ja, die machen es ja nur Lincoln-esk. Also die nur angelehnt an den. Ein großer Staatsmann. Historisch akkurates Wissen. Ich habe jetzt einen Link eingegeben hier, Bell Delfin TV, und jetzt will mir jemand Badewasser verkaufen, Chris. Nein, nur Delfin TV. Is Space Flight Colonialism? Ja. Eine Geschichte. Next. Next. Ja, das war's eigentlich auch schon. Der Artikel ist. Ja, genau. Ich meine, überleg doch mal, auf dem Mond, die ganzen Eingeborenen sind alle gestorben, weil wir denen Pocken gegeben haben. Ja. Und jetzt ist es nur noch ein leerer Fels. Du hast gerade das Fermi-Paradoxon geklärt. Herzlichen Glückwunsch, dafür kriegst du den Physik-Nobelpreis. Als Columbus damals mit der Santo Apollo. Aber den alternativer Physik. Der hat ja eigentlich gar nicht den Mond gesucht, sondern eine Passage zum Mars. Genau. Viele nicht. Oh Gott, und die Fake-Fakten. Ja, Mann. Die erobern jetzt die Uni. War rechte Pseudowissenschaft. Ist jetzt Gender-Studies auch noch recht. So. Wenn man das liest, könnte man direkt von Gender-Studies ausgehen, ja. Aber halt, in dem Artikel gehen sie da auch drauf ein, dass Angriffe auf Gender-Studies, dass das bereits auch eine rechte verschwörungstheoretische, kulturpolitische Strategie ist. Die heilige Wissenschaft vom also ist ja genauso wie Klimawandel, also Gender. Also. Moment, warum steht da in der Unterüberschrift, Rechtspopulisten erklären Gefühle zu Fakten? Tun das wirklich Rechtspopulisten ausschließlich? Ich meine, weil die keine Selbsteinsicht haben, ist doch immer so. In Deutschland versucht vor allem das AfD-nahe Milieu mit gefühlten Wahrheiten Politik zu machen. Und das kommt an. In der aktuellen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die rechtsextreme Einstellung. Ja, das ist schon die in der gefühlten Wahrheit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja. Untersucht gab die Hälfte der Befragten an, ihrem eigenen Gefühl mehr als sogenannten Experten zu trauen. Ja, Expert Political Judgment vom Philipp P. Tedlock. Der hat 28.000 politische Profis befragt, von freien Marktliebenden bis zu Marxisten, und hat über einen 20 Jahre langen Zeitraum versucht, deren ihre Prognosen aufzuzeigen, ob sie zutreffen oder nicht, und herausgekommen ist, dass man eher eine Münze werfen kann, wie politischen Doktoren und Professoren zuzuhören. Dass du eher richtig liegst, wenn du eine Münze wirst, wie wenn du den Fachleuten zuhörst. Das ist der, was nach 28.000 Vorhersagen von über 20 Jahren eine Riesenstudie, was rausgekommen ist. Ja, aber also, guck mal, das ist schon echt gut, dass man das macht so, aber das hätte ich auch so generell wissen können, weil du, sobald du schon bei professionell politische Leute bist, kannst du sagen, die wollen dir irgendwas im Endeffekt verkaufen. So, ich weiß halt nicht, Mann. Eine Münze werfen, ja, das ist auch gut. Aber es ist schon fantastisch, dass die Taz, die regelmäßig Leuten, die der intersektionalen Kirche anhängen, also auf jeden Fall Gefühle zu Fakten erklären, die sogar in ihren Forderungen drinstehen haben, dass die Wissenschaft sich mehr auf Gefühle verlassen soll und weniger auf Fakten und so, dass so eine Zeitung sich das traut, ohne Angst zu haben, dass vielleicht jemand zwischen den Zeilen liest und sagt, Moment mal, das ist ja fast wie Genderwissenschaften, das ist ja fast wie dieser ganze Schwachsinn, den die Leute da ertragen müssen, kritische Weißseinsforschung und Privilegien-Studies und so. Die Science war sehr gezogen und die haben sich natürlich auch entsprechend gewehrt und zwar fand ich es auch gar nicht so schlecht, nämlich damit, dass das irgendwie auch nicht wissenschaftlich ist zu behaupten, es gäbe irgendwelche absoluten Wahrheiten oder so, wie sie das unter anderem in dem Artikel gemacht hatten. Ne? Ein Fall, Ulrich Kutschera, Professor an der Universität Kassel. Er hat Pflanzenphysiologie promoviert und lehrte Evolutionsbiologie, äußert sich aber inzwischen öffentlichkeitswirksam auch zu biologisch festgeschriebenen Geschlechterunterschieden, negativen Auswirkungen auf Kinder gleichgeschlechtlicher Familien und zur Klimawandelhysterie und zur Genderdogmatik, immer wissenschaftlich belegt. Also die Frau Küppers ist wohl an der Uni Bielefeld, wenn ich es richtig verstanden habe, und bei der Amadeo-Antonio-Stiftung im Stiftungsrat und arbeitet ganz viel für die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Heinrich-Böll-Stiftung. Also irgendwas Peer-Reviewed, das hat sie auch nicht so richtig am Start. Erkenntnisse, die in jahrelanger Forschung gewonnen werden, stehen Ausnahmen und Ressentiments entgegen. Die Grundlogik des Rechtspopulismus funktioniert entgegengesetzt zur Wissenschaft, sagt Beane Küper. Das Muster ist eine Kutsche. Das ist doch ein Witz, oder? Wahr oder falsch ist. Sie werfen dem Rechtsextremen oder dem rechten Spektrum vor, diesen ganzen Gender-Blödsinn irgendwie nicht zu wollen. Und die beziehen sich dann auf die Genetik oder und sagen, eine Frau ist eine Frau, ein Mann ist ein Mann, abhängig von den Chromosomen. Das ist dann aber wieder Fake News, oder was? Wissenschaftlerinnen, die komplexe Sachverhalte korrekt darstellen wollten, hätten es schwer, dagegen zu argumentieren. Was der politischen Meinung widerspricht, wird als methodisch unsauber angegriffen. Als Methodikenkritiker gewinnen sie doppelt. Sie werden der vermeintlich kritische Geist, schlagen die Wissenschaft mit ihren eigenen Mitteln. Eine weitere Taktik, einen ganzen Forschungszweig, die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, wie es bei den Gender Studies praktiziert wird. Ha! Ja, bitte, sprechen die Gender Studies vielleicht auch der Biologie irgendwie ihre Wissenschaftlichkeit ab oder so teilweise? Das ist doch wirklich lächerlich. Ja, aber das ist so. Ich meine, warum müssen wir überhaupt irgendwie Wundergeschichten in unseren Universitäten lernen? Die Katholen und die Evangelien haben doch auch ihre eigenen Unis, oder? Ja, die haben auch, es gibt vor allem auch noch so Fakultäten an Unis wie Heidelberg zum Beispiel. Da geht es um Theologie, ist auch noch so ein Ding. So. Ja, ist ein großes Thema, wird ja auch öffentlich finanziert, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen im Zusammenhang mit Islamunterricht, ja. Aber ist doch jetzt nicht zu groß aufzuhängen. Also ja, eben will ich jetzt nicht alles wieder runterbeten, ja, weil da sind wir dann nochmal eine Stunde beschäftigt, hier mindestens. Ja, Frau Köppers diese Mittestudie gemacht hat, diese genommen von den Wissenschaftlern, ja. Widely cited study of fake news retracted by researchers. Oh, the irony. Fake News Studie war fake. Ja, wow. Gott, sieht Val Kilmer schlimm aus. Von Lilly Danziger und Rolling Stone. Rolling Stone hat den Artikel mitgeschrieben. Was war das für eine Fake News Studie? Irgendwas, was die Deutschen auch rumgereicht haben? Soweit ich weiß nicht. Ich habe das nur ansatzweise überflogen, weil bei Fake News Psychologie ist es eigentlich immer motivated reasoning, deswegen ich kann mir das gar nicht mehr angucken, weil ich erwarte, angelogen zu werden, wenn jemand über Fake News schreibt, sagen wir so. Ja, das meinte ich mit, die Leute wollen dir was verkaufen. Also das ist genau ja, also Das ist wie, ich, keine Ahnung, wie Badewasser. Moment, Brit Documentary Maker is caught on violent crash clash between rival tribes in Congo, where one man is dragged into the jungle to be killed as viewers praise her bravery for stepping in to stop it. Livia Simoka from London was shocked to be caught up in violence in Congo. She stayed in Mbenedjili, who are owned by, das ist halt so ein Stamm halt, ne, who are owned by rival tribe Bantu for 5 months. Concerned Livia was caught up in terrifying tribal conflict between two groups. One man told Livia the Mbenedjili, Ben and Jerry's, are animals who live in squalor and dirt. Livia admitted she felt naive about how little she knew of conflict before trip. Ja, cool. Ja, der edle Wilde. So. Bin der Punkt, gehe hin, werde irgendwo am Arsch der Welt landen. Und blauäugige Filmcrew fällt auf den edlen Wilden-Mythos ein. Über den man aufgeklärt wäre, hätte man der Blank Slate gelesen. Blank Slate. Now ist keine Gebrauchsanweisung. Blank Slate. Apocalypse Now, reiß doch einfach rein, was soll's. Blank Slate. Das ist doch genau dasselbe Ding. Die wollen das filmen, dann filmen sie und dann kommt da Konflikt und dann aua. Weißt du, Eli Roth hat ja auch einen Film dazu gemacht, heißt irgendwie Green Inferno. Das ist genau dasselbe Ding. So, wer nicht hüpft, der ist ein Blank Slate. Im Arsch. Nein, das hat Eli Roth nicht geschrieben, das kannst du nicht vermarkten, okay? Du brauchst mal professionelle Politiker, die Politikwissenschaftler und so anstellen und das weiß ich was, ich kann nicht reden, was willst du? Blank Slate. The End of Europe, Dictators, Demagogues in a Coming Dark Age. Das ist zwar aus einem blue-pillischen, globalistischen Muster geschrieben, fand ich aber als Buch ziemlich nice. Also obwohl es eher globalistenmäßig rüberkommt, fand ich das Buch ziemlich angenehm vom Lesen her. Also kann ich sehr empfehlen. The End of Europe, Dictators, Demagogues and the Coming Dark Age. Hier ist der Witz dran, okay? Du bestellst diese Bücher, die wir dir hier empfehlen, lieber Zuschauer, ja? Und alles, was du bekommst, ist Blank Slate. Du bekommst einfach nur eine blanke Tafel geliefert so und du weißt nicht, was los ist, aber das sind deine Bücher. The People versus Democracy, Why Our Freedom is in Danger and How to Save It von Yascha Monk, der war auch schon mal in der Tagesschau und meinte, dass man die Meinungsfreiheit einschränken soll, ist auch aus einer globalistischen Sicht geschrieben, finde ich furchtbar, finde ich, sollte man sich schämen für, besonders die letzten Kapitel sind besonders schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass die Vorschläge, die er aufzeigt, dass die bereits umgesetzt werden, jetzt nicht, weil ich ihn für super einflussreich halte, sondern weil einfach unsere Eliten ähnlich ticken, wie das, ja, was halt in dem Buch auch geschrieben steht. Die Ansicht würde auch erklären, warum er in der Tagesschau war. Ja, ja, genau. Also sehr elitenkonformes. Der ist ja auch an der Uni, glaube ich. Cambridge oder so, weiß ich nicht genau. Also sozusagen, um nachzuvollziehen, was die Elite bei uns so denkt, wäre das Buch ziemlich nice. Ja, Ebel, wie viele blanke Tafeln würdest du von 10 geben? 12, okay, gut. Blank Slate. Nee, 12, weil halt er sozusagen das zusammenfasst, was die Elite denkt. Also, und das ist auch schwer, also das gut zu treffen. Also zum Beispiel eine Sache, die er vorschlägt, ist Subventionen im Häuserbau und das haben wir in Deutschland bereits umgesetzt. Also ja. Das ist mit der Kindergeldbauprämien. Spielstunde, sowas los. Us versus Them, The Failure of Globalism ist Globalismus mit einem menschlichen Gesicht, geht auf viele Fehler ein, die sie gemacht haben, will aber vom Grundkurs nicht umkehren. Fand ich angenehm zu lesen, aber wie gesagt, Globalism muss a human face. So. Ja, aber und wie viele blanke Tafeln gibst du dem? 7, okay, ja, gut, 7. Von 53 oder was? Nicht viele blanke Tafeln. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eigentlich die Frage, die man nicht stellen darf. So, ist doch klar. So, du brauchst doch gar nicht diese Frage. Ich gebe dir 7,5. Die letzte Tafel ist zur Hälfte beschrieben. Ja. Die Türkei ist der größte Kurde der deutschen Rüstungsindustrie. Was? Ja. Es wird hier mokiert, dass wir viele Waffen an die Türkei verkaufen, obwohl die Türkei mit Menschenrechtsdingen nicht so auf Trab sind. Nein. Und ich weiß ich, bei Waffenverkäufen muss ich immer so sagen, Leute, wir können das ja in Deutschland komplett die Industrie kaputt machen, aber China verkauft dann halt einfach so ein Grundrüstung. Außerdem, ich meine, NATO-Mitglied, ne? Also, ja, dass man ein NATO-Mitglied keine Waffen mehr verkaufen kann, ist auch, ja, ist geil. Die Zukunft wird gut. Und darf ja nicht vergessen, dass die Türken gerade von den Russen Raketenabwehrsystemen gekauft haben. Und wahrscheinlich auch Kampfflieger von denen kaufen werden. Und dazu habe ich ein lustiges Kurzgespräch auf Twitter geführt diese Woche. Da sagt jemand, seht ihr, jetzt hier werfen wir unsere Fesseln ab, wir emanzipieren uns vom Westen und unsere neuen Freunde sind viel besser. Und das sollen sie machen. Dann zurückgeschrieben hier, du, Emanzipation ist nicht, wenn man von einem Herrchen zum anderen irgendwie, wenn jemand anders die Leine hält. Da war der junge Mann ein bisschen angepisst und meinte, dass die Türken nie irgendwessen Knecht seien. Die Russen wären halt gute Freunde, aber der Westen, das waren so die vor allem, Freunde. Das Ding ist, wir stehen ja hier auch unter dem Scheffel von Washington, aber ich muss sagen, ich stehe lieber noch unter dem Scheffel von Washington wie unter dem von Moskau, mit aller Liebe. Ich, keine Ahnung. Das ist aber nicht anarchokapitalistisch von dir, Abel. Du solltest lieber unter niemandes Scheffel stehen wollen. Oder Independent Mars-Kolonie. Das wäre auch nicht schlecht. Mars-Kolonie, willst du mit Mars zusammenziehen, so eine WG gründen? Ja. Ich mache keine WGs mehr. Auch nicht mit mir. Ach, Abel, Hauptsache, für dich mache ich eine Ausnahme. Hauptsache Kolonie. Dann ziehen wir nach Heidelberg in ein Schloss. Ja. Nein, ihr habt jetzt alle Heidelberg-Verbot. Ja, ihr dürft nicht herkommen. So, dann die ganzen scharfen Mädels aus. Ja, das tut er sowieso. Iranian guards say they have seized a second British ship after an oil tanker. Oh je, was passiert denn da? Spielen die Schiffe versenken, aber nicht versenken, sondern behalten? Ja, so, jetzt komme ich auch mal zu Wort. Iranian guards, ja, es geht im Endeffekt um die ganze Situation in der Straße von Hormuz und nicht nur da. Im Endeffekt zwischen dem Iran und Amerika und Großbritannien passieren jetzt immer seltsamere Dinge. Also Großbritannien hat ein Schiff unter iranischer Flagge angehalten, weil die meinten, die würden Öl nach Syrien liefern. Das war bei Gibraltar. Und die Iraner haben jetzt schon zwei unterschiedliche britische Schiffe quasi beschlagnahmt, gekapert, wie man es auch immer sagen möchte. Die ganze Sache mit den internationalen Gewässern ist eine riesige, verzwickte Angelegenheit und deswegen ist immer zu sagen, okay, waren die jetzt in internationalen Gewässern oder in irgendwelchen Sonderwirtschaftszonen-Gewässern oder nationalen Gewässern? Das ist immer müßig, das zu sagen. Im Endeffekt hat Iran jetzt zwei Schiffe quasi dazu aufgefordert, iranische Häfen anzusteuern, haben die Crew in Gewahrsam genommen und das sorgt natürlich für einiges Aufsehen. Außerdem ist es so, dass der Iran schon sehr viele andere Versuche gestartet hat, das zu machen. Es sind zumindest drei weitere Versuche sind publik geworden, wo im Endeffekt auch britische oder amerikanische Kriegsschiffe einschreiten mussten, um die iranischen Patrouillenboote quasi zu verscheuchen, dass sie halt nicht andere Frachtschiffe in der Straße von Hormuz aufnehmen. Das ist quasi ein ziemlich schlimmes Szenario, weil die Straße von Hormuz ist einfach ein riesiges Nadelöhr, wo sehr viel wichtigen Schiffverkehr für den Welthandel durchfließt. Und die Iraner, die bedrohen ja öfters mal damit, dass sie die Straße dicht machen wollen als wirtschaftliche Waffe gegen halt Aggressoren, wen auch immer jetzt. Und das würde ziemliche Turbulenzen auf dem Welthandelsmarkt verursachen, wenn das passieren würde. Und das Problem ist, das ist an sich auch nicht in Irans Interesse, das zu machen. Weil dann gäbe es an sich, dann das wäre quasi wie eine Kriegserklärung, dann hätte Amerika oder dann wird kein Land mehr irgendwas sagen, so, wenn dann Krieg gegen Iran erklärt werden würde. Deswegen wollen die Iraner das eigentlich nicht machen. Aber sie sticheln jetzt halt, ja, in beide Richtungen. Ne? Die Sache ist aber, ist das heute wirklich noch so, dass die Straße von Hormuz so entscheidend ist? Weil im Endeffekt, sage ich mal, liegen da ja nur die Ölstaaten dran. Ja? Also Irak, Iran, die ganzen kleinen Dinger und Saudi-Arabien. Und wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, ob es für Amerika noch so wichtig ist wie früher. Aber für den Welthandel ist es weiterhin wichtig. Okay. Er ist halt wirklich eng da, die Stelle. Ne? Ja, es fließt einfach sehr viel da lang. Und ich meine, Länder wie Saudi-Arabien haben ja auch relativ viel Einfluss. Ja, und die wollen auch nicht, dass da ihr Handel beeinträchtigt wird. Also, die machen da natürlich auch immer Druck auf den Iran. Ja, jetzt kommen wir zu einer Story, die war vor 2 Wochen. Kommen wir erstmal zu den Fakten, wie sie offiziell bekannt sind. Ein russisches U-Boot, ein Forschungs-U-Boot, das ist ein Spezial-U-Boot, was in speziell tief tauchen kann und spezielles Equipment transportieren kann und was halt entweder auf dem Unterseeboden Sachen montieren kann oder halt spezielle Experimente unter Wasser ausführen kann, deswegen unter Wasser, um entweder die Umweltverhältnisse dort auszunutzen oder einfach gefährliche Experimente, die einfach dort gemacht werden, damit sie nicht irgendwie, falls was schief geht, großartig Schaden anrichten für die Umgebung. Oder auch nicht großartig auffällt, dass da was passiert. Da geht es natürlich auch um militärische Experimente. Ja, das Ganze ist halt ein militärisches Forschungs-U-Boot gewesen. Und die Besonderheit dabei war, dass von 20 Leuten der Crew, 19 Leute der Crew sind es gewesen. Und davon waren 14 Leute im Rang eines Kapitäns. So, also Forscher und Militärforscher. Und da... Während einer Einsatzfahrt ist irgendwas passiert, es ist ein Feuer ausgebrochen und das U-Boot konnte wieder seetüchtig gemacht werden durch einen Teil der Crew, aber dabei sind 14 Leute gestorben. So, aber es ist, ja, es war eine absolute Notsituation, es ist gut, dass es überhaupt geklappt hat, dass es... dass sie das U-Boot retten können. Es ist natürlich auch ein nuklearbetriebenes U-Boot gewesen. Wer weiß, was da für Experimente an Bord des U-Bootes waren. Auf jeden Fall, wenn da wirklich ein Zwischenfall gewesen wäre, hätte da schon einiges passieren können. So, das ist besonders relevant, weil dieser Vorfall sehr viele Alarmglocken hat schallen lassen bei sehr vielen Militärs rund um die Welt. Ja, weil zuerst war nicht klar, was ist da überhaupt passiert. Warum hat es da gebrannt? War das ein technischer Defekt? Ist da ein Experiment schiefgegangen? Oder gab es vielleicht sogar einen Schlagabtausch zwischen irgendwelchen Leuten? Und es ist relativ schnell klar geworden, dass das wohl nicht der Fall gewesen ist. Aber es kann halt natürlich sein, dass ein Experiment schiefgegangen ist. Und die russische Regierung hat später auch verlautbart, es hätte die Gefahr bestanden, dass halt eine nukleare Kontamination der Region im Unglücksfall stattfinden hätte können, wegen dem Nuklearreaktor an Bord des Schiffes. Zuerst haben sie geleugnet, nein, hatte nichts damit zu tun, aber dann haben sie doch gesagt, ja, das ist dieses Schiffsmodell gewesen. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, sieht man auch ein Bild von diesem Schiffsmodell. Das ist ganz... Ja, und es hat deswegen auch sehr viele Alarmglocken weltweit ausgelöst, weil es in der Barentssee passiert ist. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das ist die Arktis, die Arktisbrücke. Vorhin hatten wir die Straße der Hormuz, das ist eine der größten Handelsrouten weltweit, die sehr wichtig ist für den Welthandel. Eine der perspektivisch wichtigsten Welthandelsrouten wird halt auch die Arktisstrecke sein. Ja, heißt im Endeffekt, da wo jetzt noch sehr viel Eis ist, das ist für ein paar Monate des Jahres eisfrei und je mehr Eis wegschmilzt, desto einfacher ist es dort mit Eisbrechern und wenn das Eis weggeschmolzen ist, Handelswege zu etablieren und Rohstoffe abzubauen natürlich. So, das ist besonders wichtig für Russland und für Amerika, Kanada, Norwegen, Dänemark, die ganzen Anrainerstaaten halt, Dänemark wegen Grönland. Und militärisch ist es auch sehr relevant und das ist sehr umkämpft und das ist ein Thema, was immer wieder aufkommen wird. Eine Militärstrategie, die die NATO und die Amerika den Russen quasi unterstellt und die Russen sagen ja, okay, das ist eine von vielen Militärstrategien, aber das ist nicht unbedingt, was wir verfolgen, ist ein Teil der Barentssee quasi zu kontaminieren. Stellt euch ein Minenfeld vor, nur ein Minenfeld quasi durch eine nukleare Detonation erzeugt. Ja, also unter Wasser wird ein nuklearer Sprengkopf oder irgendwas detoniert und dadurch wird ein Teil wirtschaftlich unbrauchbar gemacht für ja, andere Leute außer Russland. Das wird Russland unterstellt, dass das eine militärische Strategie von denen sein könnte. Deswegen, ja, deswegen sind bei sehr vielen Leuten Alarmglocken angegangen, weil genau da, genau sowas war, die Warnung mit der nuklearen Verseuchung genau da war. So, deswegen, es war eine sehr, sehr kritische Situation. Ja, wie gesagt. Aber das ist doch der alte Goldfinger-Plan. Das Problem ist nur, dass Goldfinger selber auch nicht an das Gold gekommen wäre. Was hätten die Russen davon, einen der wichtigsten Handelswege für sich selber praktisch unpassierbar zu machen? Ja, du, ja, für sie wäre es nicht unpassierbar, nur für andere Leute. Hä? Warum? Ja, ich kann diese Strategie ja nochmal vorstellen, bei einer anderen Stelle, aber da müsste ich noch ein bisschen weiter ausholen. Okay. Ja, aber wie gesagt, und das ist ja auch eine Sache, die unterstellt wird, dass die Russen das machen wollen. So, ja, deswegen, die Details sind jetzt müßig, darauf einzugehen. Also wichtig fand ich an dem Fall nur erstmal das, was überhaupt passiert ist, und dann, dass es halt wirklich ein militärisches Geheimprogramm war. Ja, es wird spekuliert, was da gemacht wurde, ob da Untersee-Wasserkabel beispielsweise verlegt wurden oder ob es da vielleicht irgendwelche Unterwasserforschungslabore gibt, was die Russen da machen. Weil in der Arktis gibt es sehr, sehr interessante militärische Installationen unter Wasser in der Arktis, Militär- und Forschungsstationen. Also das ist ein sehr interessantes Thema mit der ganzen Arktis-Angelegenheit. Und ja, es gibt ja aus der Vergangenheit so Sachen wie Able Danger, ja, so Szenarien, wo nicht klar war, ob jetzt irgendwelche Automatismen sich in Gang setzen und wer weiß, was da noch rauskommt, was, ich glaube, es könnte vor 2 Wochen so eine Able-Danger-Situation wieder gewesen sein. Wo halt alle quasi den Finger auf dem Knöpfchen hatten und nicht genau wussten, was passiert als nächstes. Ja, und hier ist nochmal ein Artikel von der, das ist glaube ich die, von der Naval Intelligence News Agency. Gut, natürlich mit natürlich klarer anti-russischer Bias, aber wenn du runterscrollst, hier sind auch nochmal ein paar Bilder für die Beschreibung, also das ist ein kleines Forschungs-U-Boot gewesen, es wurde von einem größeren U-Boot quasi, das, was das Mutterschiff ist, abgelassen für eine Rettungsfahrt und für eine Forschungsfahrt. Und was diese Forschungsfahrt konkret war, also hier sieht man das Mutterschiff und das U-Boot, es geht um das untere U-Boot, ja. Beides nuklearbetrieben, sei dazu gesagt. Und nochmal, die Crew dieses, also man kann wirklich davon ausgehen, die haben irgendeinen Test gemacht oder hatten, es war irgendwas anderes, weil es eine sehr hochkarätige Crew war. Ja, der Name des U-Bootes ist Loscharik und Loscharik ist wohl auch ein russisches Comic. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den OPEX. Ist das ein Begriff, Loscharik? Ist gerade eingeblendet. Ja, vielleicht ist er gerade AFK. Aber ja. Naja. Also das nur da, zu der Geschichte. Ich fand das sehr interessant. Wie gesagt, das ist vor 2 Wochen passiert und da war ich ja nicht dabei. Deswegen hat es bis jetzt nicht in die Sendung geschafft. Ich finde das eine sehr faszinierende Sache. Auf jeden Fall. Und ich werde bestimmt auch nochmal auf die Arktis kommen, weil da bin ich jetzt auch auf ein paar sehr interessante Sachen gestoßen. Was da vor sich geht, ist schon sehr, sehr interessant. Implosionstechnologie. Erlaubt. Ja, kommen wir zum Thema Credit Scores. Jetzt nicht Smart City, sondern wirklich Credit Score. Hier wird es wirklich so genannt, wie es gemeint ist. Und ja, gibt es ein Programm, ah Gott, wie heißt das nochmal? Kannst du nochmal kurz hochscrollen, wie das heißt? Wie heißt das? U-Credit? Vergesst es jetzt immer. Das ist im Endeffekt ein Programm, was jetzt schon in Amerika, hier, Vantage Score, genau. Das ist eins von verschiedenen Social Credit Systemen, was jetzt schon in Benutzung ist in Amerika. Es gibt FICO Scores und andere Sachen, die sowas sind wie Schufa Info Scores, die wir hier in Deutschland auch haben. Aber da in Amerika ist es mit dem Datenschutz und mit den ganzen Gesetzen noch ein bisschen anders und deswegen hat sich da jetzt auch quasi so ein Social Credit System etabliert, das aus verschiedenen Sachen die Datenquellen nimmt, sei es von der Fitness App, über was habt ihr bei Amazon gekauft, bis hin zu ja, seid ihr zu schnell gefahren in eurem Auto, weil ihr Google Maps oder eine andere App für Navigation benutzt und auch wirklich explizit diese Daten in Nutzungsstatistik einbezieht. So, und ja, aber ich meine, parallel, was kommt denn da dann hinterher bei rum dabei? Einen zusätzlichen Service anbietet für die Banken, Leute einen Kredit zu vermitteln. Also zusätzlich zu den Kreditlinien, die Leute eh schon bei den Banken haben, ja, kann man über diese Social Credit Scores sich in Amerika nochmal zusätzlich Kreditlinien erzeugen. Das ist quasi genau das gegenteilige System wie in China, nicht Penalty gesteuert, sondern Anreiz gesteuert, dass man in das System Opt-in macht. Schon ja, was ist denn da jetzt der Social Credit Aspekt daran, verstehe ich nicht. Dass du einen Score bekommst und dein Verhalten verändert diesen Social Credit Score. Ja, das ist das eben, ja, was ist denn das Social Credit jetzt da dran? Weil dieses Kreditscoring, das gibt es ja schon ewig. Wenn sich niemand beschwert. In dieser Art und Weise. Oder so zum Beispiel. Ja, was ist denn jetzt das Neue da dran? Es gibt das FICO-System, das ist das ursprüngliche Credit Scoring-System, was Banken benutzen, um Kreditausfallwahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das ist nochmal ein System, was nochmal zusätzlich gemacht wird. Ja, was macht denn das jetzt? Also quasi, du hast deine Kredite bei der Bank und hast deine Kreditkarte und sonst was und da ist schon alles, du bist überall maxed out und dann kannst du quasi dir dich über dieses System kannst du dir zeigen, wie kannst du dein Verhalten verändern, wie hier, alles fließt da rein, du ernährst dich besser, du fährst langsamer, du fährst mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, lässt dein Auto stehen, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Anreizsysteme und die verbessern deinen Vantage-Score und wenn du einen gewissen besseren Vantage-Score hast, dann kannst du über die noch mehr Kredit bekommen, wenn die Bank dir keinen Kredit mehr gibt. Ein Beispiel. Ja, wie man dieses System nutzen kann. Aber es ist schon sehr krass. Mit irgendwelchen, in welcher Gegend man wohnt und diesen ganzen Kram, das wird ja auch schon ewig gemacht. Ja, aber nochmal, das ist... Oder ich kannte mal... Hier geht es wirklich darum... keine Ahnung. Ich kannte mal einen, der hat andauerend alle Sachen irgendwie per... Hier, du putzt dir die Zähne, du kriegst für alles Punkte. Auf dem Level ist es noch nicht, aber es ist noch ein Level drunter. Ich kannte mal einen, der hat alle Sachen immer mit Vorkasse bezahlt. Wenn er online irgendwas eingekauft hat. Einfach so, das war so eine Macke von dem. Und irgendwann wollte er mal auf Rechnungen bestellen und dann haben wir gesagt, nee, geht nicht. Und da hat er eine Anfrage gestellt, weil du kannst ja... Das war ja schon länger so, dass du auch so Auskunft geben kannst, für wie deine Daten verwendet werden und was sie da irgendwie über dich irgendwie haben und so. Und da kam halt bei raus, dass diese Tatsache, dass er halt alles immer per Vorkasse bezahlt hat, dazu geführt hat, dass sie ihn halt so eingestuft haben, dass er nicht kreditwürdig ist. Also solche Sachen, die passieren dann auch. Also die sind von diesem Verhalten sind die davon ausgegangen, dass er quasi immer nur von einem Gehaltscheck zum nächsten lebt und deswegen alles per Vorkasse bezahlt und deswegen nichts auf Rechnung kaufen dann. Und das sind alles so Sachen, die einem da passieren können. So ist es nicht. Also die Auswirkungen hast du zwar richtig beschrieben, aber das ist nicht so, dass sie denken, er lebt von Scheck zu Scheck, sondern der Punkt ist der, dass für den kein ordentlicher Ausfallwahrscheinlichkeitsscore berechnet werden konnte, weil keine historischen Daten vorhanden sind. Das ist der Punkt. Wenn du 10-mal einen Kredit aufnimmst und den immer zurückbezahlt, hast du einen besseren Kreditscore, als wenn du nie einen Kredit aufgenommen hast. Also die Auswirkungen hast du richtig beschrieben, nur der unterliegende Grund ist ein bisschen anders. Und ja, diese Systeme sind eben nochmal anders, weil deine Bank sagt dir nicht, hey, wenn du jetzt beim Carsharing-Programm teilnimmst, dann kriegst du mehr Kredit von uns. Ja, und die Schufa, in der Schufa steht auch nicht, ob du mit der Bahn zur Arbeit fährst oder ob du jetzt... Ja, ich verstehe nicht, warum das jetzt da bei diesem Ding da jetzt zählen soll. Also, verstehe ich auch nicht. Vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber ich werde mir das nochmal selber angucken. Ja, also das, wie gesagt, das mit dem Schufa-System, das hast du schon richtig beschrieben, aber das mit diesem Social-Credit-System geht halt wirklich darüber hinaus. Weil die einfach Daten verarbeiten können, die Banken so nicht verarbeiten dürfen. Ja, wie gesagt, deine Fitness-App-Sachen. Ne? So, Pandora's Box, The Engineer's Plot. Das ist eine Dokumentation aus den 90er Jahren von der BBC. Die möchte ich allen Leuten ans Herz legen, das mal zu gucken. Das ist eine 6-teilige Serie, auf jeden Fall den ersten Teil gucken. Es geht konkret darum, wie eine Gesellschaft verändert wird durch die Linse eines Ingenieurs. Ja, anhand des Beispiels der UdSSR. Absolute Sehempfehlung. Adam Curtis, sowieso guter Mann. Und ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. The Engineer's Plot, Pandora's Box. Link später in der Beschreibung. Kommen wir zur UPU. Die UPU ist im Endeffekt eine Institution, die der UN angeordnet ist. Ich weiß nicht, ob sie Teil der UN mittlerweile ist. Die regelt im Endeffekt den Postverkehr zwischen verschiedenen Ländern. Ja, wenn man von Deutschland ein Paket nach Amerika schickt, dann zahlt man hier, ja, hier das Porto und das Paket wird hier losgeschickt und in Amerika wird das Paket ausgeliefert und in Amerika fallen ja Kosten an, aber in Amerika hat man ja nicht Geld gezahlt an den US Postal Service. Ja, das Beispiel, dass man es hier mit DHL losschickt und da wird es mit DHL ausgeliefert, lassen wir mal weg. Nehmen wir mal Deutsche Post und US Postal Service. Ja, dann kriegt US Postal Service quasi über dieses Universal Postal Union Abkommen eine gewisse Summe als Ausgleich für diese Dienstleistung und die Deutsche Post muss nicht direkt an die amerikanische Post Geld zahlen. So, das ist das System, was besteht und das wird alle 4 Jahre neu austariert und die Kriterien, also das ist sowas wie ein, stellt euch den Länderfinanzausgleich vor. Ja, es ist so ein System, wo halt ausgeglichen gezahlt werden wird und Fakt ist im Endeffekt, dass aus China sehr, sehr viel nach Amerika geschickt wird und diese Ausgleichszahlungen das nicht widerspiegeln. Ja, also die amerikanische Regierung geht davon aus, dass quasi viermal so viel, dass die Amerikaner im Endeffekt viermal so viel drauf zahlen. Ja, also ich weiß nicht genau, worauf er sich bezieht, also viermal so viel, sagt der Typ, der dafür zuständig ist. Im Endeffekt wollen die, dass China mehr in dieses UPS-System einbezahlt und Amerika mehr aus dem UPU-System rausbekommt, weil die meinen, das kann ja nicht sein, dass die Chinesen mit ihren billigen Waren auch noch auf Kosten von unserem Postsystem uns Konkurrenz hier machen. Ja, das ist einerseits berechtigt, aber andererseits hat das amerikanische Postsystem gerade ganz andere Probleme. Das hat was mit Pensionslasten zu tun und mit Bilanzstandards, dass das Postsystem jetzt nach Firmenbilanzstandards und nicht mehr nach anderen Bilanzstandards gewertet werden muss. Und deswegen, die brauchen im Endeffekt ganz viel Geld. Deswegen, Amerika steigt jetzt aus diesem Universal Postal System aus, benutzt das wieder als einen weiteren Verhandlungspunkt am Verhandlungstisch. Und wenn sie wieder einsteigen, dann wollen sie mehr Geld haben. Oder sie verhandeln bilaterale Verträge. Also alles, was, ne, typische Trump-Manier. Aus allen Verträgen, wo wir sind, erstmal aussteigen und neu verhandeln und dann machen wir weiter. Ja, so. Ich finde es eigentlich ein bisschen frech auch. Ich finde, das ist nur, ich muss sagen, das wird sehr, sehr krasse Auswirkungen haben, vor allem auf China. Deswegen betone ich das, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt, also der Handelskrieg mit China und sowas, das wird eine extrem krasse Rolle spielen. Das wird China richtig ficken, verzeihen, wenn ich das sage. Was mich daran stört, ist halt, dass der normale Bürger dann mit einem kalten Lächeln gesagt bekommt, das ist Globalismus. Da können wir jetzt nichts dran machen, das ist dein Arbeitsplatz. Aber wenn es dann um so große Too-Big-to-Fail-Geschichten geht, uns darum geht, dass Amazon vielleicht Geld wegbricht auch oder so, da wird dann auf einmal gesagt, nee, da müssen wir schützen. Ne? Ja klar, Amazon, Alibaba, ja, das ist zum Beispiel der Punkt, wenn halt Alibaba sich in Amerika etablieren will, dann würde es für die natürlich Sinn machen, alles aus China zu verschicken und die profitieren halt davon, dass sie A, von der Regierung subventioniert werden und B, dann die Postgebühren, also die werden quasi nicht nur in China subventioniert, sondern in Amerika auch nochmal über dieses UPO-System. Also es ist schon eine sehr seltsame Situation und es war ja auch relativ sinnvoll, man hat halt gesagt, man will Handelshemmnisse abbauen und deswegen war China halt immer etwas, denen wurde halt immer etwas bessere Konditionen zugestanden. Ja, no more, sagt der Trumpy. Aber ich finde es eine interessante Sache, auch ein sehr interessantes Beispiel für so internationale Verträge. Das war eine Sache, 1800 irgendwas haben halt verschiedene Postunternehmen sich so zusammengeschlossen und immer mehr Länder sind über die Jahre, haben sie an diesem Ausgleichssystem teilgenommen, bis es jetzt halt der UN angegliedert wurde und internationaler Standard ist. ist ein interessanter Fall. Ja. Oh, interessant. Ja, das sich entwickelnde Story, also ich habe mich versucht reinzulesen, war jetzt aber so, ja, keine Ahnung, ein Professor behauptet XY, was jetzt zwar meinem Lager in Anführungszeichen hilft, aber ich bin da jetzt immer noch skeptisch, aber scheinbar hat halt Google bei der Wahl manipuliert, was zu mehr Votes für die Hillary geführt hat, aber ich weiß jetzt nicht so. Der hat zwar ausgesagt und alles und so, aber ich muss mir das mal nochmal im Detail angucken, weil... Ja, außerdem dieses zwischen 2 und 10 Millionen klingt ganz schön aus dem Arsch gezogen. Also. Ja, genau. Also. Also es klingt schon ziemlich aus dem Arsch gezogen und der Punkt ist der Typ, der das vorgestellt hat, der heißt lustigerweise Epstein, hat aber nichts mit dem anderen Epstein, dem gerade der Gerichtsprozess gemacht wird, zu tun. Der heißt leider nur gleich. Also eine Katja, ne? Ja. Aber ist auch gut, deswegen konnte ich mir den Namen von dem merken. Der ist ein, also der ist quasi, keine Ahnung, akademisch ist der quasi in der Position, wo er ist, unumstritten. Der Head Honcho seiner Profession, akademisch gesehen. Also, wenn der das sagt, dann stimmt das. So. Ja. Da würde sich dann wahrscheinlich sogar noch konservativer ausdrücken. So schätze ich den eher ein. Das macht die ganze Situation noch krasser, ne? Also. Aber es lohnt sich da nochmal genauer reinzuschauen. Ich habe da jetzt auch nur die Anhörung zugesehen. Irgendwie die akademischen Papers dazu habe ich jetzt nirgendwo gefunden. Wenn irgendein Zuschauer die sieht von Epstein, dann. Das wäre gut. Also, wenn ihr dazu Daten habt. Bitte in die Kommentare. Elon Musk's secretive brain tech company debuts in a sophisticated neural implant. Musk hat sozusagen sein Gewicht hinter eine Firma geworfen, die heißt Neuralink und die sind halt dabei, sozusagen ein Brain-Computer-Interface zu entwickeln und aktuell ist die Idee noch, dass Menschen, die eben gelähmt sind, dass sie dann ein Handy oder einen Computer bedienen können. Und aber in der Zukunft möchte man halt, dass es also wie ein iPhone, also breiten Massenanwendungen findet. Das ist sozusagen der Plan. Und die Frage ist natürlich, ja, wie viel ist davon? Wuhu. Also ich meine, ich mag Elon, aber Elon redet halt auch viel, wenn der Tag lang ist, weil er halt ein großer Unternehmer den Leuten auch ein bisschen was zum Träumen geben muss. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wie weit eine Massenanwendung da jetzt tatsächlich im Raum steht, aber... Nee, so gar nicht. Eben. Ich habe mir das angeguckt, habe mir nach 2 Minuten gedacht, ey, das sieht aus wie irgendwie eine Recruiting-Veranstaltung. Und dann irgendwie nach 5 oder 10 Minuten im Talk meint er so, okay, alles, was ich hier mache, das ist eigentlich nicht ein Proof of Concept, sondern das ist mehr so eine Art Recruiting-Veranstaltung, weil ich brauche Talent, ich brauche die besten Leute und ich zeige euch hier, in dem Film habe ich euch schon gezeigt, wie cool das Labor aussieht. Das ist kein Stock-Footage, sondern hier, ich will werben, dass die besten Leute kommen und mir helfen, das Ding zu realisieren. Also das war nicht irgendwie, hier, ich habe das funktioniert, sondern hier, I'm onto something and I need help. So nach dem Motto. Doch, also ihr das für die Gelähmten, das Ding funktioniert schon. Also das tut schon, aber halt, der Eindruck wurde halt erweckt, dass es ein Massending ist und ein Massending ist es noch nicht. Ja, also es ist, ja, wie gesagt, das ist eine Recruiting-Veranstaltung gewesen, sehr interessant. Oh, das arme Baby. Ja, Philosophen meinen, dass ich immoralisch bin und dass es moralisch ist, wenn die Menschen in der dritten Welt Kinder bekommen, aber nicht die im Westen, weil Philosophie. Ja, ich denke aber auch, wenn wir die Köter und die Katzen abschaffen, können wir die Blagen auch gleich mit loswerden. Ja, das stimmt. Also, warum halbe Sachen? Mann, Chris, ich habe noch was... Ja, ich habe es gesehen, aber jetzt noch kurz zu dieser Sache. Also ich verstehe diese ganze Denke überhaupt gar nicht. Ich meine, ja, die produzieren irgendwie CO2 auf jeden Fall, die Menschen. Aber auf der anderen Seite, ja, also man kann sich ja nicht auf der einen Seite darüber beschweren, dass wir irgendwie aussterben wegen dem ganzen CO2 und auf der anderen Seite sagen, wir sollten mal aussterben wegen dem ganzen CO2. Also... Ja, nach deren ihre Logik wäre eigentlich gar nichts machen, richtig, weil halt es eh egal ist. Und das ist aber auch das große Problem, was ich mit Philosophen habe. Voll oft kommt mir das so vor, wenn ich einen Philosophen verstanden habe, dass es einfach nur eine Fliege im Raum ist und ich das Fenster nicht aufmache. So, you go meine, to Gulag. Also weißt du, meine Aufmerksamkeit nicht einfach auf was anderes fokussiere, weil es einfach so mentales Masturbieren ist. So. Das sitzt jetzt da, überlegt sich vor langem immoralisch. Aber viele Fälle von dieser mentalen Masturbation haben ja auch zu großen Sachen geführt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hier möchte ich kurz noch ansprechen, bevor wir jetzt gleich fertig sind. Erinnert ihr euch noch an den Typ, der von der Amadeo Antonio, ehemaliger Amadeo Antonio Heini, der den Typen geoutet hat, der das Okay-Zeichen im Fernsehen gemacht hat? Der gleiche Typ hat jetzt für den IB-Aufmarsch in Halle praktisch eine Sammlung auf Twitter gemacht, wo er Geld gesammelt hat, damit man Martin Sellner mit einem Milkshake bewirft, und das endet dann so. Wenn ich jetzt Peter Tauber wäre, würde ich sagen, die ganze Linke ist praktisch schuld daran, dass hier fast Menschen gestorben wären. Offensichtlich ist es einem, oder schwer verletzt, ist es einem Polizisten zu verdanken, der das Ding weggetreten hat aus der Gruppe von Demonstranten, die da stand. Ja? Oder saß auf dieser Sitzgruppenbarrikade. Bitte solche Sachen nicht machen. Das ist ungut. Wer hat denn jetzt auf wen geworfen? Bitte nicht solche Sachen werfen. Nicht ich meine, lies doch die Überschrift. Hässliche Szenen, Chaoten werfen. Mammon, weißt du noch nicht, wer auf wen geworfen hat? Ja, Chaoten. Was bedeutet denn eigentlich hässliche Szenen vom friedlichen Protest? Ja, Krieg ist Frieden. Wahrheit ist Lüge, wir waren nie im Krieg mit Eurasien. Also ist es wirklich? Aber wir wissen alle, dank Frau Schwesig-Holstein, dass Linksradikalismus ein total aufgebauschtes Problem ist. Hier hat man das so weit aufgebauscht, dass es fast Menschen verbrannt hätte. Oder also verletzt, verbrannt, nicht im Sinne von zur Asche, sondern und so weiter. Ja, der Burggraben wird gebuddelt. Genau. Das ist anderswo wird eine Wall gebaut. Bei uns in Berlin hatte man die Wall ja schon mal. Und stattdessen macht man da jetzt einen Graben. Das finde ich super. Dann hat man endlich ein Reservoir für die ganzen ausgebüxten Dingenskirchen. Die kleinen Krokodile aus dem Wannsee. Wie heißt die nochmal? Kaimane. Oh Mann. Mhm. Ja, niemand hat die Absicht, das Ding zu fluten. Also, das wird die Touristenattraktion. Der Burggraben. Was kommt dann als nächstes? So ein was willst du denn da reinstellen? Schützen kannst du doch nicht reinstellen. Sorry. Einfach nur einen Graben machen, wo man nicht so einfach rauskriechen kann. Dann ein Graben ist ein sogenanntes Annäherungshindernis, Mammon. Haben schon die Römer so gemacht. Vor ihre Mauer nochmal einen Graben. Dann ist der potenzielle Angreifer in einer schlechten Situation. Genau. Sie wollen aber da auch dann dazwischen diesen Graben und dem Bundestag unser neues Anmeldezentrum oder so bauen, habe ich gelesen. Anmeldezentrum? Dass man sich da so ein, ja, so ein, wie so, weiß nicht, ich gucke das nicht so. Das wird dann so in den Bundestag. Es wird dann wieder Vatikanstaat. Ja, wahrscheinlich, genau. Das Patrouillieren. Die Vatikanstadt hat eine Mauer. Nee, aber man muss überlegen, das ist ja auch die Abneigung dagegen, Mauern zu bauen, logisch zu Ende gedacht. Einfach einen Graben buddeln. Genau. Können wir nicht einfach Deutschland auch bei einem 2,50 Meter tiefen Graben, also natürlich auf der Seite der anderen Länder. Außerdem die ganzen Liegenschaften des Bundestags sind ja alle nach irgendwelchen ehemaligen Parlamentariern benannt. Wer wird denn dann der Namensgeber für den Graben? Der Jürgen Möllermann-Graben. Jürgen Möllermann-Graben, ja. Ja, keine Ahnung. Irgendwas Wehrhaftes. Alfred Dregger graben. Manfred Kanter graben. Kanter, Junge. Ja, der hat auch eine Kante, der Graben. Die Norbert Blümsenke. Das wäre doch ein Kompromiss. Ja, ich dachte, das läuft dann so wie irgendwie bei wie hieß das Ding hier mit den Zombies? Der ja ein Gabi McGrabface, aber Walking Dead, dass du dann jeden Morgen gucken, ob sich ein paar Reichsbürger im Graben gefangen haben. Ich sehe schon die Schlagzeile vor meinem inneren Auge. Bei Bauarbeiten zum Reichstagsgraben Kanzlerin in U-Bahn geflutet. Das ist das logisch. Also ich meine, was kann denn bei Baustellen in Berlin schiefgehen? Nichts. Das auch schiefgehen kann wahrscheinlich. Haben die schon konzipiert, wann der eröffnet werden soll, der Graben? 2026 oder so? Ja, steht das Brandschutzkonzept für den Graben schon. Also ich traue denen durchaus zu, noch einen Graben zu bauen. Ich glaube, das schaffen sie noch. Der andere einen Graben gräbt. Ich glaube, vor allem ist es notfalls die Parlamentarier da noch in der Mittagspause mithelfen, damit sie schön Abstand kriegen von dem Rest der Leute. Der gute Franziska Graben. Der gute Graben. Genau. Der gute Mittagsgraben. Zaun oder irgendwie oben abgedeckt oder die Leute da reinfallen können. Wir haben auch noch ein paar von diesen Wachtürmen, die früher an der innerdeutschen Grenze gestanden haben. Da bauen wir so 4 Stück schön außenrum, dann traut sich kein Reichsbürger mehr dahin. Ja, oder andersrum, dann sagt irgendwann, keine Ahnung, einer von der Politik, die Merkel, so, hier ist jetzt mein Land. Ich bin souverän, ihr nicht, oder so. Die Bundestagsinsel ist dann halt Deutschland, der Rest nicht mehr. Oh, ich glaube, unser Zuhörer John Doe hat den Namen gefunden. Coole wäre perfekt, der heißt ja schon in die Grube. Ja, aber gut, der ist natürlich auch noch aktuell. Ich weiß ja nicht, ob das meistens werden die Leute erst nach ihrem Ableben oder so gewürdigt. Das ist keine Aufforderung. Nicht, dass der Tauber durchdreht. Das ist keine Aufforderung. Das ist nur ein Hinweis. Ist ein spezieller Berliner Begriff für oder sowas. Wir fordern, wenn überhaupt, nur darauf auf, die lokalen Wälder zu besuchen und dort einen Spaziergang zu machen. Oh, ja. Ja, der Graben heißt Berlin-Gesundbrunnen dann. Scheißdreieck. Von der Plato zur NATO. So läuft es hier also. Halber Bahnhof. Dafür ist man jetzt nennt. Vielleicht pflanzen die ja einen Wald im Graben. Oder der ganze Bundestag. Bahnhof Zoo. Oder der ganze Bundestag wird direkt tiefer gelegt. Das war der Gemeinwohl-Account der Weltraumaffen. Genau, das waren unsere liberalen Illusionen, die euch gängeln. Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht rein. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Und lasst euch nicht gendern. Lest mehr Heidegger. Ja, Heidegger, warum den? Warum nicht Nietzsche? Und ja, Dorne. Die Linken. Was? Humor nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Das ist jetzt aber wichtig. Der Staat ist das kalte Untier. Clown World Order now. Mach doch mal einen neuen Witz. Lasst euch nicht auf Twitter triggern. Gebt den Leuten keine Munition. Ja, Gamers rise up. Jeder Tweet von euch ist 1 Cent Feuergeld, was sie bekommen. Denkt dran, im August ist Gamergate-Jubiläum. Ja, Gamergate ist worse than ISIS. 5 Jahre Gamergate. Oh. Und der Zug hat nicht eine Bremse. Gutes Gamergate-Gesetz. Gibst du mir ein Interview für meinen Kanal über Gamergate? Ja, klar. Ja, super. Machen wir das mal die Tage. Medienkultureller Komplex verhindern. Hybridkulturelle Kriegsführung aufhalten. Jetzt. Menschen haben Ideen. Nein, Ideen haben Menschen. Freiheit will verteidigt werden. Darauf trinke ich ein. Stell alle Utopisten an die Wand. Nee. Ich warte eigentlich nur darauf, genau darauf habe ich gewartet. You go to Gulag.